Willkommen im Jahr 2026. Sonntagabend. 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Willkommen. Frohes Neues. Und so weiter. Ist schon verrückt, der 2026. Das klingt wie so weit in die Zukunft, das ist verrückt. Ja, irgendwie ist das auch sozusagen, wenn ich zurückdenke. Also ich bin ja auch schon ein alter Sack. Als Kind oder so, da dachte ich schon so, boah, 2000. Jetzt bist du mitten rausgekattet. Genau. Dann dachte ich schon, das Jahr 2000 ist so verdammt weit weg. Das ist ja noch sehr weit in der Zukunft. Und ich zack, sind 15 Jahre weiter vorbei. Ich frage mich ja, wann sich Blumen 2000 endlich in Blumen 3000 umbenennen. Weil Blumen 2000 ist ja irgendwie schon ein bisschen lame. Wer will Blumen von vor 25 oder inzwischen sogar 26 Jahren? Ja, das war auch irgendwie so ein Gag bei so einer Late-Night-Show immer. In the year 2000 irgendwie. Haben sich so einen Kragen umgemacht, so einen Science-Fiction-mäßigen und dann irgendwie mit so einem Echo-Effekt irgendwie gesagt, was im Jahr 2000 alles passiert. Und das haben sie dann auch danach noch weitergemacht, einfach so aus Spaß, da war es noch besonders lustig dadurch. Da gibt es ja noch so ein Lied, das fängt aber glaube ich erst bei 2525 an, ne? In the year 25. 85. If man is still alive. Ach ja. Klassiker. Ja, dystopischer Unsinn. Ja, warum so viele am 1. Januar Geburtstag haben, ja, das ist ja beantwortet sich doch einfach, oder? Dadurch, dass manche nicht wissen, wann sie Geburtstag haben, schreiben sie sich den 1.1. rein. Und das sind dann viele. Oder war das nicht so? Das ist am 1. Januar 26 hier, ja. Also das ist, glaube ich, vom Preis gewesen, ne? Ja, genau, der ist jetzt passenderweise noch nicht anwesend. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon rumgegangen bei Social Media. Ich hatte das auch gesehen, dieses Zeitartikel. Also scheinbar wird hier nicht erwähnt, warum das wohl so sein wird, sondern es wird einfach nur gesagt, oh, uns ist aufgefallen, es ist mit Abstand die meisten, die Geburtstag am 1. Januar haben. Das ist aber interessant, wie kann das denn sein? Das ist total verrückt, vor allem Männer. Ja, Monate, dass das vor allem Männer sind, die am 1. Da sollte die Wissenschaft echt mal gucken, woran das liegt. Wenn wir sagen, 9 Monate vorher ist die Empfängnisfähigkeit der Frauen doch besonders hoch. Ne? Ja, in welchen Landstrichen? Ja, so wirklich auch noch. September. So, also komplexer sind die Gründe, die hinter den senkrechten Linien liegen, denn sie sind ganz unterschiedlich. Beginnen wir mit dem 1. Januar. Was Geburtstage angeht, ist ja nämlich der speziellste Tag. Ich glaube, der Besitzer des Artikels ist auch gerade eingegangen. Aber nicht schlecht, am einfachsten zu erklären ist der September. Die meisten Kinder werden im Spätherbst und in der Weihnachtszeit gezeugt und daher im Juli, August und vor allem Ende September geboren. Ja, beim Weihnachtsschäferstündchen, ne? Oder zu Silvester, boah, aus Versehen. Süßer die Glocken, die klingen, ne? Ja, ja, ja. Genau. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße euch im neuen Jahr und ja, alles Gute zum Internationalen Tag des trivialen Wissens. Ja, sei es über ein Computerspiel, sei eine Nischenwissenschaft oder einfach nur irgendwelche Comic-Charaktere. Ja, auch das triviale Wissen ist doch sehr schön. Und ist da ja wenigstens Michael Caine irgendwie der Schirmherr? Das ist, der ist ja der Michael König Caine, des weiß unnützen, ich nicht. Der ist der Robert König L. Birch. Unnützen Wissens. Der ist der Schirmherr, sagt Metz. Ja. So viel. Aber ja, ihr habt ja, seid ja direkt eingestiegen mit einem lustigen Artikel, der beschreibt, wo das Phänomen herkommt, dass so viele Leute am 1. Januar Geburtstag haben. Und der Artikel verschweigt ja nicht, dass es halt auch daran liegt, dass viele Leute ihren Pass nicht irgendwie dabei haben oder nie einen Pass bekommen haben. Ne? Dass Hunderttausende aus Ländern kommen, wo es nicht üblich ist, dass Leute einen Geburtstag eingetragen bekommen und dokumentiert bekommen, erscheint mir unrealistisch. Ich glaube, da gibt es noch einen gewissen Eigenanteil der Leute, die das machen. Deswegen haben wir halt am 1. Januar 3 bis 4 Mal so viele wie durchschnittlich an sonstigen Tagen geboren werden. Es wird noch versucht, eine gewisse Herleitung zu machen, so ja, in den Sommermonaten, da sind die Leute ja kuschelig und deswegen gibt es eine gewisse Häufung im Januar, aber wie gesagt, es ist im Endeffekt ja nur ein Problem mit undokumentierten Einwanderern. Sonst hat niemand am 1. Januar wirklich Geburtstag, außer das ist wirklich ein Zufall. Und ja, finde ich einfach interessant, dass es zwar in einem Artikel explizit genannt ist, dass es so ist, aber es wird halt so lange um den heißen Brei herumgeredet, als um irgendwie den Eindruck zu erzeugen, dass es doch irgendwie anders sein könnte. Fragt man sich, warum man das überhaupt macht. Ne, außer schon fast, um die Leute zu triggern. So, ja, ist doch vollkommen normal, dass am 1. Januar so viele Leute Geburtstag haben. Hm. Naja, ich habe nicht am 1. Januar Geburtstag. Und ja, alle Leute, die normal am 1. Januar Geburtstag haben, die, ich weiß nicht, ist das gut, am 1. Januar Geburtstag zu haben? Ich kenne manche Leute, die haben an Feiertagen Geburtstag, die fanden das doof. Zumindest, wo sie noch Kinder waren, weil sie dann ne, zum Beispiel an Weihnachten nur einmal Geschenke bekommen haben, statt zweimal oder so. Mir stand jetzt aber gerade, dass sie geschätzt würden vom Alter her teilweise. Ja, und ja, klar, dann ist ja dann irgendwie das Datum, ist Geburt, Tagesdatum sowieso egal. Ne? Da geht es ja um die Jahreszahl, die geschätzt wird, denke ich mal. Ja gut, ich meine, dass die Leute ihr Geburtstag nicht wissen, ist eine Sache. Ne? Da ist die Frage, wissen sie denn überhaupt, wie alt sie sind? Ne? Viele ja, genau, das wurden dann ja auch jünger geschätzt. Nicht, also. Ne? Ihr erinnert euch noch an die Diskussion, dürfen wir jetzt die Mittelhandknochen scannen, um herauszufinden, röntgen, um herauszufinden, ob die wirklich volljährig sind oder nicht. Gut, ich meine, mittlerweile sollten die alle volljährig sein. Problem von allein gelöst. Naja. Ach ja, die Nostalgie. Johanna Kurta hat hier eine Auflistung gemacht von Gesetzen und Initiativen, die ja dafür gesorgt haben, dass wir uns an dem Punkt befinden, an dem wir uns jetzt befinden, was die Meinungsfreiheit in Deutschland und der EU angeht. Und sie beginnt hier mit Netzwerkdurchsetzungsgesetz Deutschland 2017, wo ich aber davor noch einfügen würde. Hat jemand eine Idee, was ich davor noch einfügen würde? Sagen wir es mal so. Gamergate, nee. Weiß ich nicht genau, ein Gesetz, wüsste ich jetzt nicht so richtig. Nein, nicht heißt Gesetz, nein. Sondern nee. Ich glaube, das war auch 2017 oder was, 2016, könnte auch sein. Ja, aber so in dem Zeitraum. Aber ich meine da nicht was anderes. Ich meine die Istanbul-Konvention. Den Global Compact von Michael. Nee, der war später. Nee, ich meine. Also der Journalismus mit Haltung war, glaube ich, 2015 oder 16. Ja, ich meine das No-Hate-Speech-Movement. Das würde ich davor einfügen. Oh Gott. Und das war auf jeden Fall schon im Jahr 2016. Jetzt hast du mich wieder an was erinnert, das hatte ich komplett verdrängt. Das war total Graswurzel, glaube ich. Ne? Das Movement. Wow. Ja, vom Europarat und ja dann über die NGO. Die wir ja auch kennen, damals schon kannten, als sie noch die neuen deutschen Medienmacher hießen und noch nicht die neuen deutschen Medienmacher Sternchen innen, so wie sie ja jetzt heißen. Genau, die haben das damals bei uns in Deutschland gemacht und das gab es auch in anderen Ländern, aber irgendwie hat man da nur in Deutschland von mitbekommen und dann hat das ja die Frau Schwesig betreut, die ja auch bei anderen Dingen, die eben schon gefallen sind vom Namen her, wie Team Gina Lisa, und so auch ihre Finger mit im Spiel hatte. Genau, das wird immer wieder vergessen, obwohl das aus meiner Sicht halt wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein war, der zu ganz viel von diesen anderen Dingen halt beigetragen hat. Da ging diese ganze Diskussion ja so ein bisschen los. Ja, diese Hass gegen Frauen und so weiter, Diskussion hat das Ganze ein bisschen begleitet, ne? Auch diese Gesetzeseinführungen. Ne? Ja, könnte sein, dass wir da irgendwie unseren Kanal drauf aufgebaut haben, ne? Ja genau, da kamen wir ja genau zu der Zeit haben wir ja begonnen und da haben wir auch ganz viel Aufschrei und wie hieß das andere Ding? Campus Rassismus und ja, es wird ja alles ganz anders begründet heute, ne? Die Ausnahmslos-Initiative. Ausnahmslos, Aufschrei. Ja auch damals, die war ja auch damals bei Twitter, die Ausnahmslos-Initiative, wenn ihr euch erinnert. Die war zu Besuch beim Twitter Trust and Safety Council Deutschland. Genau. Also bei der Twitter-Zentrale in Deutschland waren sie, die mittlerweile geschlossen ist, so schon ganz lange wieder geschlossen ist. Eine kurze Glücklich Zeit. Obwohl Twitter hat immer noch Sternchen. Deutschland hat immer noch Sternchen in der Benutzeroberfläche drin. Benutzersternchen in okay. Und so. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, keine Ahnung. Aber ich habe auch bei mir ganz viel auf Englisch eingestellt. Ja, ja. Das machen ja alle vernünftigen Menschen, aber ich habe letztens gerade jemanden gesehen, der sich darüber beschwert hat. Ja, ich würde eigentlich auch lieber das auf Deutsch benutzen. Also, sage ich ganz ehrlich, mich ärgert es total, dass das nicht geht, ohne dass ich das kotzen kriege. Und ich finde diese Resignation, dass man einfach sagt, doch ja, stell doch auf Englisch um. Ich meine, ich habe nichts gegen Englisch, ich mag es eigentlich ganz gerne, aber ich mag halt Deutsch auch ganz gerne und ich möchte schon so gerne meinen Alltag dann trotzdem nochmal irgendwie auf Deutsch führen in diesem Land und nicht irgendwie überall mit diesem Mist bombardiert werden. Ich weiß gar nicht, hatte ich das mal erzählt? Ich war auch mal irgendwie in so einem, in Hamburg in einem Museum und da waren neben den ganzen Büchern, nicht Büchern, Quatsch, neben den ganzen Bildern, hing da auch immer so ein Beschreibungstext und der auf Deutsch war auch immer gegendert. Dann habe ich mir auch immer den auf Englisch durchgelesen, damit ich da keinen Ausschlag kriege. Aber es ist ja trotzdem furchtbar, sowas. Das habe ich schon von mehreren Leuten gehört, dass das also in vielen Städten so ist. Irgendwelche Museen mittlerweile. Ja, Museen sind halt wie alles Kulturelle inzwischen ein Hort dieser Brut. Ja, also sie beginnt hier mit Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dann Meldestelle für Hassrede, Respekt. Wusste ich auch gar nicht, dass die schon wieder so alt sind. Verhaltenskodex zur Desinformation, Hate Aid. Und das ist ja sogar falsch, was sie hier sagt, Hate Aid Deutschland 2018. Denn wie wir ja letzte Woche schon rekapituliert hatten, haben die sich ja schon ein Jahr vorher im Rahmen von dieser Fearless Democracy-Geschichte gegründet. Oder vor 2 Wochen hatten wir das ja schon erwähnt. Letzte Woche hatten wir ja gezeigt, dass das dann beim Don Alfonso, unserem guten alten Freund, in seinem Beitrag dann erschienen ist. Dann Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung, Aktionsplan für Demokratie, Novellierung NetzDG, also 2021 wurde schon wieder geändert. Ausweitung Straftatbestand 188 StGB. Programm Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, rechte Werte. Das sagt mir zum Beispiel gar nichts, da habe ich noch nie von gehört. Gesetz über digitale Dienste, Gesetz über digitale Märkte, Verhaltenskodex, verstärkter Verhaltenskodex zur Desinformation, Verhetzung, Beleidigung, Straftatbestand 192a, Ausweitung 130 StGB, Volksverhetzung, so dann GmbH. Da habe ich mal einen Verlauf gesehen. Wie sich das Ding von den 60ern bis heute verändert hat. Das ist unglaublich. Das ist 5 oder 6 Mal so lang wie der ursprüngliche Artikel. Gerade bei so einer gefährlichen Tat, die man so übel instrumentalisieren kann, wenn man ein autoritärer Politiker ist, finde ich es absolut unsinnig, die Definition immer wieder zu vergrößern und den Kreis der Äußerung immer wieder zu vergrößern. Weil es sind immer noch Äußerungen des Souveräns. Und ja, da kommen wir auch gleich noch zu, weil sie ja schon wieder, sie haben ja schon wieder neue Ideen, was man damit Schönes anstellen könnte. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, einerseits ist es halt immer ausgeweitet worden, damit mehr Sachen unter diesen Begriff fallen. Aber es geht natürlich auch darum, dass halt gewisse Definitionen reingekommen sind, um es weiter einzugrenzen. Weil wir haben ja den verhetzende Beleidigung, ne, Paragraph, das ist ja halt nochmal die Überstufe zu der Beleidigung. Da geht es ja darum, dass halt ja quasi, ne, das, was Volksverhetzung genannt wird oder Hass und Hetze nochmal definiert wird, ne? Also ist eine Beleidigung, die darauf basiert, dass jemand wegen der nationalen, rassistischen, religiösen oder ethnischen Herkunft, Weltanschauung, Behinderung, sexuelle Orientierung oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe beschimpft wird, so weiter und so fort. Ne? Und da, ne, da gab es ja das lustige Urteil zur Köterrasse, ne, dass Deutsche als Köterrasse bezeichnet werden dürfen, weil das halt nicht eine verhetzende Beleidigung ist. So, ja, das war ja noch nicht mal alles. Der, das ist, glaube ich, bei dem ganzen Punkt auch noch so, dass die Schrauben immer mehr angedreht wurden. Es gab immer mehr Möglichkeiten zur Strafverfolgung, aber es wurde halt politisch einseitig immer genutzt. Das haben wir ja immer dokumentiert hier. Ne? Ja. Das wollte ich nur anmerken, sorry. Und wenn ich mich da richtig erinnere, war das die gleiche Person, die wegen der Köterrasse da nicht schuldig gesprochen wurde, die auch mit der Aussage, und das ist jetzt nur ein Zitat, ich mache mir das nicht zu eigen, der Kannibalenjude kotzt den Tod in Palästina, hat er nämlich auch gesagt und ist auch dafür nicht bestraft worden. Das geht halt, ne? Ohne Worte. Ja, ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hängt halt von der Gruppe ab, ob es wirklich menschenfeindlich ist oder nicht. Ne? Ja. Ja, genau, und das beobachten wir ja auch von Anfang an. Das war ja damals auch schon dieses Ding mit, es geht ja darum, nicht was gesagt wird, sondern gegen wen und von wem und so, ne? Das übliche Lenin-Ding, wer wen Und das haben wir ja auch schon in dem herrlichen Amadeo Antonio Geh sterben Pamphlet, wo Gebhard drin erwähnt wurde damals, wo wir auf Amadeo Antonio ja auch aufmerksam geworden sind. Da haben wir diese Herleitung ja auch schon gebracht, dass es halt nicht wichtig ist, was gesagt wird im Endeffekt, sondern es ist wichtig, gegen wen was gesagt wird, von wem. Und das ist bei dieser ganzen Sache, muss man es mal halt mit bedenken, diese Machttechnik von diesen Leuten, dass sie das so hindrehen. Und dann den Leuten sagen, so nach dem Motto, nee, ihr wisst ja nicht, was die Definition davon ist. Das ist ja nur hier mit dem Machtgefälle und mit der Macht. Und man kann ja nicht die Leute diskriminieren, die ganze Macht haben. Und deswegen kann man ja Männer nicht diskriminieren. Und deswegen kann man ja Deutsche nicht diskriminieren. Und deswegen kann man ja den Westen nicht diskriminieren. Und ja. Das ist halt der Grundspruch. Man braucht halt Prejudice und Power. Genau, das war das, ja, Ding, das was mir gerade nicht eingefallen ist. So ist es genau. Genau, so was haben wir dann so? Dann Europäische Beratungsstelle für digitale Medien. Habe ich jetzt auch noch nichts von gehört, aber gut. Paket zur Verteidigung der Demokratie. EU-Instrumentarium zur Bekämpfung ausländischer Informationsmanipulation und Einflussnahme. Ja, was man sich da nicht alles einfallen lässt. Jeder Arbeitskreis braucht ein Ergebnis, lese ich da raus. Ja, ich lese auch raus, dass sie in verschiedenen Sachen im Geld stecken, ne? Dass da verschiedene Leute von profitieren eben. Ja, kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen, wer da was wie von profitiert. Ja. Aber ja. NGOs sind so eben, ne? Informationsmanipulation muss ja dann auch sicherlich in einigen Fällen so sein, aber es kann halt auch so sein, dass man hier nur ein Paper geschrieben hat, das darüber geschrieben hat und. Ja, kann ja natürlich auch sein. Trotzdem viel Geld bezahlt hat für das Erfinden dieses Papers. Weiß ich nicht, aber gut. Medienfreiheitsgesetz. Einsatz von Trusted Flagger für die Löschung von unzulässigen Inhalten. Außergerichtliches Beschwerdezentrum Appeals Center Europe. Das habe ich auch noch nicht gehört. Appeals Center Europe. Ja, vielleicht hätte man auch Violent Prevention Network auf europäischer Ebene dazu zählen können. Von denen geht da eine ganze Menge aus, was dann wiederum in den NGOs ausstrahlt und so. Aber ja, das ist schon ein netter Überblick und besonders schön finde ich ja am Ende den Hinweis auf Medienfreiheit, die ganzen Einschränkungen und dann Medienfreiheitsgesetz, ne? 2024. Ja, es wäre doch nicht schön, wenn es nicht Orwell ist. Dann passt zum Drübertünchen sozusagen nochmal draufgelegt. Jo. Also ich finde es schon gut, wenn sich die Gesellschaft für Staatssicherheit einsetzt. Staatssicherheit ist ja auch ein wichtiges Anliegen. Man muss ja, damit man einen funktionierenden Staat hat, muss ja die Staatssicherheit garantiert sein. So, ich dachte, die Sicherheit des Einzelnen müsste auch ein bisschen garantiert sein. Nee, nur Staatssicherheit. Ja, genau. Die Institution. Der Staat sind wir doch alle, von daher ist das die Sicherheit von allen. Ja, deswegen brauchen wir die Staatssicherheit. Ja, denk doch mal an unsere Journalisten, unsere Politiker. Das sind doch die wichtigsten Menschen in diesem Land. Und die müssen wir doch schützen. Und die sind doch das Recht der Staat. Und deswegen, ja. Also dieses Bild, was wir hier sehen, war abgesehen von der Markierung, ist ja das gleiche Motiv, zwar nicht das identische Bild, aber das gleiche Motiv, was ich auch gewählt hatte, was ich ja schon in Erinnerung gerufen hatte und was ja bei mir so ein bisschen viral gegangen ist, letzte Woche oder vor zwei Wochen mittlerweile schon wieder. Und das hat jetzt hier, das ist hier einigen anderen Leuten nochmal aufgefallen, unter anderem ja auch den Herrn Homburg, der dazu schreibt, gemeinnützige Organisationen dürfen keine politischen Parteien unterstützen, auch nicht mittelbar. Paragraph 55 Absatz 1 AO. Umgekehrt dürfen Parteien solche Unterstützung nicht annehmen. Paragraph 25 2 Absatz 2 Part Parteiengesetz. Hintergrund, Doppelpunkt, auf dem Plakat erscheint Hate Aid neben Firmen und Subventionsjägern als gemeinnützige Organisation, die vom Bundesministerium Millionen erhält. Der Staat... Ja, wir jetzt selber auch Millionen erhalten, weiß ich nicht, aber 100.000 auf jeden Fall. Der Staat hat die Zensur ans Private ausgelagert, um Meinung unterhalb der Strafbarkeitsgrenze zu verfolgen, etwa Rufe nach sichtbaren Grenzen, Impffreiheit oder Wirtschaftswachstum. FDP-Funktionäre betreiben übrigens mit Sudan ein eigenes Zensurportal, ist Liebe, Freiheit, ja. Gut, das ist jetzt so seine Einschätzung, aber dieses Ding, was er hier schreibt mit diesen Absätzen, das könnte schon passen. Also wie gesagt, ich kann es ja nicht nachweisen, dass dafür Geld geflossen ist, aber Diese, also ich weiß, kann auf jeden Fall nachweisen, dass dieses Union Investment, was da kurz unter dem Hate Age steht, halt links daneben, darunter, dass die auf jeden Fall dafür bezahlt haben, auf diesem Plakat hier zu erscheinen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass das im Fall von Hate Age auch passiert sein wird. Und jetzt ist halt nur die Frage, haben sie da quasi nur symbolischen Euro hingetan oder so? Oder weiß ich nicht. Oder haben sie es komplett geschenkt gekriegt? Aber wenn da irgendwelches Geld geflossen ist und was die Leute halt eben auch noch rausgefunden haben ist, das war mir auch nicht bewusst, dieses Ding, was die Hate-Aids da mit der FDP gemacht haben, das haben sie mit der CDU zum Beispiel auch gemacht. Bei denen sind sie auch auf dem Parteitag erschienen. Und ja, also wenn die da wirklich Geld für bezahlt haben und das dann von dem Gericht als mittelbare Parteienfinanzierung gewertet wird, dann könnte das gut sein, dass sie jetzt durch die Geschichte, also direkt losgestoßen durch mein Foto und die Verbreitung desselben, dass sie dann darüber dann ihre Gemeinnützigkeit verlieren. Das ist natürlich sehr lustig. Ja, das hätte dann wie lange gedauert? 5 Jahre oder was? 6? Krass. Kommt da von wo aus jetzt ausgehend? Ja, von deiner ersten Veröffentlichung zum Thema. Von dem Foto? Das ist von 2024, von dem Parteitag. Mhm. Ja, von dem. Achso, okay. Mhm. Der Andara gibt zu bedenken im Chat, selbst wenn die nichts bezahlt haben und andere haben etwas bezahlt, ist das eine geldwerte Leistung. Ja, aber dann ja nicht an die Partei. Das funktioniert ja nur. An Hate Aid wäre das ja, eine das geldwerte Leistung. Ja, das funktioniert ja nur in die Richtung von Hate Aid zu Partei. Andersrum geht es nicht. Also die dürfen Gelder bekommen, ganz einfach. Ja, klar. Also eine Partei kann jetzt einen Beschluss fassen, dass irgendwelche Organisationen mit Geld zu bedenken sind. Das tun die ja praktisch sowieso andauernd. Also dann könnten die ja die auch nicht fördern von irgendwelchen Ministerien her oder so. Aber klar, die anderen auf dem Plakat haben eben Geld gegeben, höchstwahrscheinlich. In Zukunft bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, also von Union Investment kann ich es halt bestätigen, weil bei denen habe ich so ein Transparenz-Paper gefunden, als ich danach gegoogelt habe, dass die halt 2000 Euro bezahlt haben für ihren Auftritt. Warum gut, so gesehen gewährt Hate Aid mit der Zustimmung zu dem Logo dazu nutzen auch eine Art von. Also ich glaube, ich habe gerade noch ein Indiz gefunden, was mich eher dann glauben lässt, dass hier solche EVs draufstehen oder halt Gemeinnützige draufstehen, aber nichts zahlen. Weil ich glaube nicht, dass sie von Hawar, der Menschenrechtsorganisation, zur Aufklärung und zur in Erinnerung Haltung des Völkermords an den Jesiden Geld genommen haben. Also ja, warum nicht? Zwei daneben. Aber ja, das kann aber doch sein. Ja, ich meine, jetzt hier auf so einer. So meinst du, so kaputt ist die FDP, dass die von so einer Völkermordstiftung Geld nimmt? Ja, wenn die sich da präsentieren wollen. Also. Ich würde eher sagen, die haben so 3 oder 4 Plätze in ihrer Halle, die sie dann halt vergeben an zum Beispiel Hate Aid. Das ist nicht auszuschließen, ja. Oder was weiß ich, Doc Morris. Oder die wirtschaftliche Vereinigung Zucker. Was ist eigentlich schwarz da oben? Darunter sehe ich, glaube ich, ein Lidl-Logo. Ja, das ist diese Gruppe, die heißt so. Ja, schwarz ist für Lidl, ja. Die gegenüber Lidl und Kaufland. Ja. Union Investment ist zum größten Teil Altersvorsorge, private von der Volksbank. Mhm. Zum Beispiel. Und Gesamtmetall hat zu spät bezahlt, deswegen haben sie nur so einen schäbigen Aufkleber unten rechts. Ja, wahrscheinlich haben die das falsche Logo eingereicht oder so. Da mussten sie es nochmal drüber kleben. Würde ich sagen. Vielleicht, aber keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ja. Und die deutsche Automatenwirtschaft auch immer gern genommen. Ja, die sind aber, glaube ich, fast immer dabei. Also die habe ich da häufiger gesehen. Und die World Vapers Alliance, Chris, da kannst du ja nicht dafür sein. Was ich auch letztens mal wieder gehört habe, ist dieser Begriff Enpal. Die hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Die stellen wohl Werbepumpen her. Mhm. Da sind die wohl her. Das hatte mir jetzt auch so nichts gesagt. Ja, die deutsche. Warum sind da die Freien Demokraten noch drauf? Das ist das Logo der Bundestagsfraktion. Ah, okay. Wachstum legalisieren, das ist schon wieder für den Orwell sprechen. Oh ja, Chris, bitte das nächste Mal finde ich gut den Vorschlag vom Hobbes Dan. dass du das nächste Mal einen Weltraumaufkleber, Weltraumaffenaufkleber da aufschmuggelst. Ganz lässig so, ich fürchte, guckst dir das an und dann, wenn keiner guckt, ganz schnell so, papp. Und der von der KI einfügen lassen, sodass es offensichtlich gefaked ist und dass sich keiner dran stören kann. Philip Morris GmbH. Nur gute Gesellschaft da. Automatenzocker und Raucher. Fatima. Ja, auf dem Corona-Höhepunkt war da auch noch Pfizer mit drauf. Da habe ich mir auch gedacht, ja, von denen hätte ich vielleicht auch mal lieber dankend abgelehnt oder so. Könnte vielleicht eventuell jemand in den falschen Hals bekommen oder so. Pfizer auf Betäubung. Ja, Tina Kelani, die Gute, die ja jetzt mittlerweile bei der Welt ist, hat hier auch mal wieder einen, aus meiner Sicht, sehr vernünftigen Artikel geschrieben über, ich habe ja gerade schon geteasert, Volksverhetzung, dass es jetzt auch die wunderbare Idee gibt, den Leuten ihr Wahlrecht abzuerkennen, in dem Fall, dass sie wegen einer Volksverhetzung verurteilt wurden. Und die Frau Kalani sieht das halt auch sehr kritisch. Oh, ich weiß nicht mehr genau, was hier der... Ich glaube, du bist ja für öffentliche Angestellte oder sowas, ne? Machen sie jetzt die Bedingungen für Angestellte, machen sie jetzt die Bedingungen für Bürger oder so? Scheint es einem, ne? Ja, ist interessant, dass es jetzt hier auf Teile der Bevölkerung auch ausgeweitet wurde. Dass, darauf weist sie halt auch hin. Können alle möglichen Personengruppen sein, etwa Mitglieder von Grünen, Migranten, Transsexuelle. Oh, darf ich nicht mehr sagen, ihr hasst Journalisten noch nicht genug? Scheinbar nicht, nee. Ich war Journalist noch einmal in Anführungszeichen. Es ist wirklich alles nur noch lächerlich. Ja, Verfassungs- und demokratietheoretische Debatte auslösen, wenn das wirklich so passieren sollte, da bin ich gar nicht überzeugt, dass das in der richtigen Richtung endet. Wie soll das denn gehen? Also besser nicht sozusagen. Wo soll das denn stattfinden? Ja, wer soll die denn führen? Ja, die Maischberger und die Illner natürlich. Ja, die Maischberger und die Illner und die Lang und die hier Luisa und was weiß ich. Wir wissen ja, wer die dann führt. Das ist wie die Corona-Aufklärung durch Drosten und Streeck. Halt. Immer dieselben eben. Ja, oder im Bundestag können wir von der KI schreiben lassen. Ja, und ich will besser genug. Ich weiß auch klar, wie das dann da funktioniert. Das wird funktionieren mit von wegen, ja, sie sagen ja, sind ja nur dagegen, weil sie ja hetzen wollen und weil sie ja unsere Demokratie abschaffen wollen und in Ruhe weiter hetzen Frau wollen. Ach, Hasselmann, jetzt hören sie mal auf. Sie auch hetzen, ja, und hetzen. Und sie sind doch selber, sind sie doch blöd und selber sind sie doch hier, machen sie doch Anzeigen gegen Leute und jetzt seien sie doch mal ruhig und hetzen sie doch mal nicht und ja. Genauso wird das ablaufen. Ja, sie darf nicht den Maßstab verwischen, nachdem politische Teilhabe grundsätzlich allen offen steht. Ja, das ist aber auch genau das Ziel dabei. Das ist genau das Ziel, den Maßstab eben zu verändern. Wenn einer das gesagt hat, dann darf der nicht mehr. So, was ist das sonst als Maßstabveränderung? Das hebt die Demokratie aus den Angeln. Ne? Nach und nach. Also es wird immer weiter das Ganze eingeschränkt und zerstört im Endeffekt. Man zerfrisst es, bis es irgendwann zusammenfallen wird. Ja, eigentlich zeichnet sich die Demokratie auch dadurch aus, dass es sich abwählen lässt oder so, ne? Weiß nicht genau. Aber eben dadurch, dass Veränderung möglich ist, sagen wir mal so. Das wird ja immer weniger möglich dann. Wenn sogar so vorgegriffen wird halt. Ne? Das ist schon Pre-Bunking. Ja, und Thema Volksverhetzung, das hat ja auch den Account Quark Satire erwischt, der sich ja immer lustig macht über diese Scherkacheln von Quarks vom WDR. Und sie schreiben mir so, Leute, es wird ernst, wir haben 2 Anzeigen wegen Volksverhetzung kassiert, da wir uns nach den Anschlägen und Morden vom 7. Oktober eindeutig zu den Angriffen bekannt haben, okay, und den Konflikt und die Folgen daraus erläutert haben. Das haben die üblichen Verdächtigen wie die CMI Hessen jetzt nicht so gerne gesehen. Wir haben uns natürlich einen Anwalt genommen, der sowohl mit dem Internet als auch mit der Problematik vertraut ist, aber der macht das natürlich nicht pro bono und es ist auch noch nicht klar, ob es zu einer Verurteilung kommt. Fakt ist, dass wir diese Seite in dieser Form nicht weiterführen können, wenn wir verknackt werden. Andererseits ziehen wir unsere Aussage nur dann zurück, wenn wir verurteilt werden. Wir wissen also nicht, was an Anwalts- und Gerichts-, aber auch an weiteren Kosten auf uns zukommt, werden unsere Ausgaben jedoch belegen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass sollten wir mehr als genug Spenden einsammeln, den übermäßigen Betrag an die Organisation Karin Hayesot, noch nie gehört, ist dem, was wir spenden werden. Wir bedanken euch jetzt, prima Zeitpunkt nach Weihnachten, euer Quark-DDR-Team, das nur euer Bestes will. Karen Hayesot ist die führende Wohltätigkeitsorganisation für Menschen Israels. Okay. Ein weltweit Persönlichkeit hinter dem Ziel der komplexen israelischen Gesellschaft eine erfolgreiche Entwicklung zu ermöglichen. Ja, ich werde ziemlich offen eben, sagen sie, was sie tun werden. Das ist okay. Aber es hört sich auch nicht an, als sei das nur für Juden oder nicht für andere oder wie auch immer. Also. Ja, und dieses haben sie dazu noch gepostet, das ist jetzt zwar ausgegraut, was ihnen jetzt genau, also um welchen Post es geht. Da haben sich dann Leute drüber beschwert bei X, die haben aber gesagt, das zu wiederholen ist halt nicht so schlau. Und das stimmt natürlich auch, aber irgendwie haben sich die Leute halt trotzdem drüber beschwert. Also, ja. Also würde mich natürlich jetzt auch interessieren, aber es ist schon echt besser, zumal man ja auch von so Leuten wie KuchenTV oder so gelernt hat, dass teilweise diese Wiederholung von den Sachen dann direkt die nächste Anzeige wieder mit sich bringt. Vielleicht erstmal jetzt abwarten, was bei der Sache rauskommt und dann. Ja. Kann ja darüber nochmal berichtet werden. Weil überhaupt die Begründung da unten, mit seinem Post hat er angeschuldigt, das friedliche, von der Rechtsordnung bestimmte Zusammenleben der Mitglieder der Gesellschaft in Frage gestellt. Wer steht denn jedes Wochenende in Neukölln auf der Straße und brüllt nach dem Blut von Juden, liebes Gericht? Wer tut das denn? Es ist erbärmlich. Das sind die Leute, mit denen ihr euch beschäftigen solltet. Erstmal noch Staatsanwaltschaft. Mädchen jetzt was Gericht, ja. Ja, Staatsanwaltschaft, Gericht, ja. Aber trotzdem, also ich finde es unsagbar eigentlich. Ja, definitiv, deswegen. Dass solange so Leute wie die Frau Preißler angespuckt werden oder angebrüllt oder bedroht werden, solange dem Antisemitismusbeauftragten von Brandenburg ein rotes Dreieck an die Tür geschmiert und die Gartenhütte angezündet wird, wie heute passiert, ja, solange sollte sich die Staatsanwaltschaft vielleicht doch irgendwie mal zurückhalten, irgendwelchen Leuten, die genau sowas kritisieren, auf den Sack zu gehen. Ja, aber der Witz ist wahrscheinlich, dass sie sogar noch irgendwie sagen würden, dass sowas wie das hier, also das, was Quark DDR da gemacht hat, dass der Auslöser noch dafür ist. So nach dem Motto. Und wir wissen alle, dass das genauso gelogen ist, wie das da unten, dass halt das, was er macht, das friedliche Zusammenleben, das von der Rechtsordnung bestimmte friedliche Zusammenleben der Mitglieder der Gesellschaft in Frage stellt. Weil genau das tut es nicht, weil Menschen, die eben halt so rumlaufen wie der durchschnittliche Palästinenser in Berlin, die sind eben auch nicht am friedlichen, von der Rechtsordnung bestimmten Zusammenleben der Mitglieder der Gesellschaft interessiert. Genau, das sind Narrative, sind eben Teile dazu, Diskussionsbeiträge einfach nur. Ja, was ist als für Formulierungen auch Sinn? Ich möchte das echt nochmal durchlesen, was hier steht, genau im Wortlaut, nämlich mit seinem Post, der jedenfalls am 24.11. noch aufrufbar war, unterstellte der Angeschuldigte den Palästinensern pauschal einen Hang zum grundlosen Hass auf andere Völker, Religionen oder Personen. Auf diese Weise bestritt er das Recht der Palästinenser, auch der in Deutschland Wohnenden, als gleichwertige Persönlichkeiten in der staatlichen Gemeinschaft zu leben. Mit seinem Post hat der Angeklagte das friedliche, von der Rechtsordnung bestimmte Zusammenleben der Mitglieder der Gesellschaft in Frage gestellt. Er war geeignet, eine Vergiftung des politischen Klimas und eine aggressive Emotionalisierung der Bevölkerung sowie eine Herabsetzung von Hemmschwellen mit unmittelbar rechtsgut gefährdenden Folgen herbeizuführen. Ja, das Rechtsgut ist wahrscheinlich wieder der öffentliche Friede. Also primär wahrscheinlich. Andere Dinge vielleicht auch noch. Chris, bitte, jeder Auftritt der Neuköllner Brigade, dass das gefährdet sein soll, finde ich. Ja, ich will das auch gar nicht. Jeder Auftritt der Neuköllner Brigade ist schlimmer. Jeder. Ja, ich will was hinaus. Was hätten wir mit diesen ganzen Kalifatsrufern machen müssen? Haben die auch alle sowas bekommen? Ja, eben, das ist ja gerade der Witz. Alle fünf davon bekommen müssen oder sieben. Ja, eben, ja. Also, und ja, und ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben auch diesen tollen Blasphemie-Paragraphen, der ja auch sich auf den offenen öffentlichen Frieden abstellt und wo ja genau diese Logik halt eben ist, wenn du jetzt irgendwelche Christen beleidigst, dann sagen sie sich halt so, ja, das ist jetzt aber nicht freundlich hier, was du mich beleidigst oder so. Und deswegen gefährdet das halt den offenen öffentlichen Frieden nicht, wenn man die beleidigt. Aber wenn du diese Leute beleidigst, dann rennen die halt rum und zünden irgendwas an oder machen sonst irgendwie was. Und deswegen gefährdet das den öffentlichen Frieden. Und deswegen hast du mit so einer Scheiße hier das Recht des Mobs. Und da... Also ich habe ja mein Geld jetzt angelegt in Rüstungen und so weißen Gewändern mit roten Markern drauf vorne und so. Ich denke, die werden bald sehr wichtig werden. Weil nur so lässt sich das Paradox ja auflösen. Ja, scheinbar. Ja, ohne Witz. Also... Das ist ja das Irre da dran. Und das hier in dieser juristischen Formalsprache mit, ja, und dann hast du halt diese super Schlauen dann auch, die sagen, ja, das ist ein Rechtsgut und die Rechtsordnung in so einem Rechtsstaat. Und de facto hast du hier halt, ja, einen Mob. Ein Mob, der rumrennt und dann auch noch von den Leuten, die hier für Ordnung sorgen sollen, dann gesagt kriegt, ja, ihr seid ja hier die Geschädigten. Weil ihr macht das ja nur wegen den bösen die gesagt haben, pfui, pfui, diese Leute. Das kommt bestimmt auch wieder von dieser Sonderstaatsanwaltschaftseinheit oder so, die speziell darauf abgestellt wurden, was aus Köln oder so. Also. Ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man in dem geheizten Amtszimmer schön im Internet rumgucken kann, dass das halt ein angenehmeres Polizeileben ist, als irgendwo auf der Straße ja, sich von den Leuten dazu bespucken zu lassen. Ja, das auch, aber es zeigt eben auch, wie gemacht das Ganze ist eben, ne? Wie neu und so und wie macht, wie produziert. Einfach nur. Und es geht hier weiter mit der Post, war insbesondere geeignet in einer bereits aufgeheizten Stimmungslage, um den Nahostkonflikt als geistige Brandbeschleunigung in Anführungsstrichen zu wirken und so die Gefahr gewaltsamer Ausschreitung zu erhöhen. Dies war dem Angeschuldigten klar. Der Angeschuldigte wird daher beschuldigt, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Ne, da haben wir das Rechtsgut. Die Menschenwürde anderer dadurch anzugreifen, da haben wir noch ein Rechtsgut, dass er die nationale, rassische, religiöse und durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpfte, böswillig, verächtlich machte oder verleumdete. Strafbar als Volksverhetzung gemäß § 130 Absatz 1 Nummer 2 StGB. Zur Aburteilung ist nach sowieso dem Amtsgericht sowieso zuständig. Kein Meinungsjournalismus kannst du nicht mehr machen. Oder der Staat steht hinter dir wie bei Korrektiv oder so. Die dürfen alles machen. Alles Mögliche an Meinungen komischerweise äußern. Ja. ZK Hannover klingt schon wieder so auch. So ungefähr unglaublich dystopisch. ZK Hannover. Zentralkomitee, genau. Das ist der Beweis der Zeuge ZK Hannover. Ja. Ich guck mal kurz, wofür das steht. Zivilrechtskammer. Ja, wahrscheinlich, weil so finde ich erstmal eine Zahnärztkammer. Zauselclub. Der Zauselclub ist das, glaube ich. Der Zauselclub Hannover. Vermutlich, ja. Ja, geht überhaupt nicht. Lass doch die Leute in Ruhe. Ich meine, und noch dazu ist, sind die Jungs nicht ÖRR hier, die sind Quark, sind offensichtlich Satire. Kennt ihr den Herrn Böhmermann, liebe ZK Hannover? Habt ihr den schon mal gefragt? Der hat sogar schon mal jemanden den Job vernichtet. Ich glaube nicht, dass Quarks DDR das schon geschafft hat. Ja, der hat ja auch schon mal eine Anzeige gekriegt und danach hat man das verdammte Gesetz geändert, damit ich das immer noch machen kann. Lex Böhmermann. Ja, ist alles impliziert so ein bisschen, dass die Leute alle zu blöd wären, das selber zu verstehen, wenn die Staatsanwaltschaft nicht käme und müsste und würde uns das jetzt irgendwie erklären oder so. Das ist ja auch so ein bisschen eine Frechheit dabei. So ein Affront, ein Dauernder, der da vom Staat kommt, an den Einzelnen, ne? An die Mündigkeit auch sozusagen des Einzelnen. Vielleicht halt eigentlich. Heat. Harmful Environmental Agenda Tactics, okay. Jetzt was ganz anderes, offensichtlich. Ja, hier haben wir die Harmful Environmental Agendas and Tactics Übersicht. vom Europäischen Disinfolab. Ja, ist jetzt schon ein halbes Jahr alt, aber habe ich jetzt einfach mal rausgeholt, weil wir haben uns mit diesem Disinfolab ja noch nicht so viel beschäftigt. Das ist im Endeffekt eine EU-weite Zentralstelle, wo, um bei dem Bild zu bleiben, die Beamten in ihren schönen beheizten Amtsstuben sitzen und halt quasi planen, wie man den Hass und die Hetze bekämpfen kann, europaweit. Und hier gibt es mal einen kleinen Zwischenbericht, wie böse Propagandisten das ganze Thema Klimawandel und Wetter und Wissenschaft benutzen, um im Endeffekt die Leute populistisch nach rechts zu drängen. Es geht ja immer um das Gleiche. Ja, also schauen wir mal, in Deutschland gibt es zum Beispiel Zehntausende Meldungen, Online-Messaging, auf X, Facebook, was auch immer. Zehntausende Meldungen, die Climate Science und Consensus quasi in Frage stellen. Ne, hier geht es ja nicht darum, dass sie sagen, es ist Blödsinn, sondern die zweifeln es einfach nur an. Dann gibt es knapp über 5000 Leute, die quasi sagen, das ist eine Verschwörungserzählung von grünen Parteien, die damit nur an die Macht kommen wollen, die glauben das gar nicht. Und 7500 populistische, Anti-Elite und verschwörungstheoretische Sachen, da geht es halt um Weltverschwörung, die eine Volksgruppe, die ganz viel besitzen soll und so, ihr wisst, was ich meine. Und hier wurden im Endeffekt europaweit 40.000 Tweets ausgewertet. Ja. Da gibt es die EIKE-Organisation, das soll eine Pseudo-Organisation sein, die quasi sich... gut, das ist, wenn man sich das anguckt, das ist irgendeine Lobbyistenseite, hat nicht mal direkt was mit Big Oil oder sowas zu tun, sondern das sind einfach irgendwelche Aktivisten, die sagen, okay, wir glauben nicht an IPCC-Data und wir sehen das alles ein bisschen anders und sowas. Ja, also es gibt keine wirklich guten Beispiele, weil es gibt eine gewisse Grundskepsis. Ja, es wird AfD-Nähe unterstellt, Right-Wing Populist Politicians geben diese Messages raus. Aber wie gesagt, wir reden hier von insgesamt 40.000. Ne, auf Deutschland bezogen. Ja, ich frage mich, wie haben die diese Zahlen überhaupt erhoben und was auch immer. Also es ist im Endeffekt einfach, wird hier nur Geld verbrannt und es wird gesagt, oh, das ist ganz schlimm. Und das Klimanarrativ wird von politischen Akteuren gekapert und im Endeffekt nichts wirklich, was wir nicht schon längst kannten. Nur haben die halt auch nochmal ein Budget von 40 Millionen Euro pro Jahr, dass sie diese Sachen erstellen können. Und man kennt das Übliche, was wird empfohlen? Mehr Schulungen, stärkere Zusammenarbeit mit seriösen Wissenschaftlern in etablierten Medien und EU-Disinfolab. Ja. Hätte mir gewünscht, da wäre ein bisschen mehr Fleisch dran gewesen, aber irgendwann muss man darüber ja reden, weil das ist ja im Endeffekt auch, es gibt in diesem Disinfolab ja auch verschiedene Sparten, ne? Hier geht es jetzt um alles, was mit Klimawandel zu tun hat, aber natürlich gibt es auch andere politische Themen, die haben noch nicht so umfassende Berichte rausgebracht, weil das ist alles noch in den Kinderschuhen. 2023 wurden die, glaube ich, erst etabliert in ihrer jetzigen Form. Aber ich schaue, wenn was Neues kommt, dann werde ich auch drüber berichten. Aber jeder, der jetzt halt, es gibt ja vielleicht auch Leute, die nicht, ich sage jetzt mal auf Deutschland bezogen, unbedingt die AfD wählen würden, aber Probleme mit der Energiewende haben oder sowas, weil das spielt ja hier auch rein. Es geht ja nicht nur darum, was sagt die Wissenschaft, was ist mit CO2, es geht halt auch um das ganze Wissenschaftliche, werden die CO2-Zertifikate kritisiert, da gibt es viel zu kritisieren und Energiewende, ne, das Energiewende ist in Deutschland ein besonders polarisierendes Thema natürlich, was viele politische Parteien ausschlachten wollen, als ob die Energiewende nicht ein politisches Programm wäre. Ja, aus einer gewissen politischen Strömung. Es wird halt hier so getan, als ob das nicht der Fall wäre, sondern Es ist die reine Wissenschaft. Aber das kennen wir. Tja, und ja, dieses Infolab, die, wie gesagt, die empfehlen einfach nur weitere Schulungen, mehr Vernetzung, das Übliche. Ne? Und wir haben ja gelernt, wenn Fördergelder für solche NGOs und solche Programme vergeben werden, sind ja die Zielerreichungskriterien nicht, dass weniger Hass stattfindet oder sonst irgendwas, sondern es geht nur darum, man hat ein größeres Netzwerk geschaffen, man hat eine Nachfrage geschaffen für Schulungen und für Workshops und für Fortbildungsprogramme. Und dass man das geschafft hat, das ist schon ein Kriterium, dass es erfolgreich war. Naja. Ja, manche Iraner rufen wieder nach dem Schah. Ja, ich habe mir einen Artikel von etwas, ja, einen etwas älteren Artikel hier genommen, weil, ja, was gerade im Iran passiert, ist ja schon bemerkenswert. Ja, es gab da einen Kollaps der Lieferketten in manchen Bereichen, wo Teile des Landes kaum Trinkwasser, Elektrizität und Lebensmittelversorgung ist auch teilweise ein bisschen sporadisch gewesen. Diese Sachen, die sind zwar behoben worden, aber die haben im Endeffekt zu einer Welle von Protesten geführt, die jetzt in den letzten Wochen sich immer weiter aufgeschaukelt haben und jetzt halt auch Beachtung findet in westlichen Medien. Wenn man sich in den Iran anguckt, es gibt ja seit sehr vielen Jahren sehr viele ausländische Akteure, die versuchen, politischen Einfluss auf den Iran auszuüben. Es wird ja gesagt, dass das derzeitige Regime zwar auf Kriegsfuß mit den Amerikanern steht, offiziell, aber dass es einen gewissen Gentleman Agreement zwischen den beiden Regierungen gibt, dass man sich halt nicht total fertig macht gegenseitig, sondern dass man sich in gewisser Art und Weise stützt. Es gibt ja auch Gebiete im Iran, die nicht von Wirtschaftssanktionen betroffen sind. Ne, das wissen viele nicht. Da gibt es im Südwesten des Landes gibt es ja so wie früher Hongkong zu China halt quasi Freihandelszonen, wo auch die religiöse Knute nicht so streng ist. Aber im Endeffekt, was jetzt gesagt wird, ist, ja, es gibt die Oppositionellen im Iran, die jetzt Oberwasser bekommen durch diese Proteste. Allerdings sind die Proteste einfach nur aus der Bevölkerung heraus. Und es wird jetzt zwar gefordert, dass das Regime gestürzt wird, aber die Rufe mehren sich eigentlich, dass Monarchie doch bitte wieder einkehren soll. Ja, wenn man sich anschaut, im Iran selber gibt es halt die Prinzipalisten und die Reformisten, ja. Das sind die, die jetzt die Regierung stellen, ne, die Reformisten, religiöse Reformisten, ja, naja, komischer Name. Ja, dann gibt es die Monarchisten, das sind die Schah-Anhänger, die jetzt halt den Großteil der demonstrierenden Bevölkerung quasi am Herzen liegen. Ne? Und dann gibt es noch die Nationalisten und die Sozialisten und das sind quasi die Leute, die halt Exilregierungen haben, die von ausländischen NGOs und amerikanischen NGOs halt auch ja, unterstützt werden. Aber die haben in der Bevölkerung im Iran selber gar nicht so eine große Lobby. Es wird halt hier so dargestellt, als ob man diese gemäßigten iranischen Politiker hätte, der Opposition im Iran. Aber die gibt es so de facto eigentlich nicht wirklich in der Bevölkerung. Da gibt es im Endeffekt nur die Monarchisten, die Islamisten, die noch schlimmer drauf sind als die derzeitige Regierung und die religiösen Reformisten, die derzeit an der Regierung sind. Das sind und alles andere ist wirklich Makulatur. Ne, so wie, was weiß ich, die grüne Partei im Iran oder so. Ja, gibt es auch, hat aber keine wirkliche Relevanz. So, und ich finde es einfach interessant, wenn jetzt über den Iran gesprochen wird, wird immer gesagt, so ja, es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten, was nicht ganz falsch ist, aber die Leute wollen den Schah wieder zurückhaben. Und das ist etwas, was man in den deutschen Medien vielleicht nicht so ganz gern hört. So. Frankfurter. Das kann ja das Richtige von Don Alfonso sein, ne? Der war doch strikter Monarchist, glaube ich, hat er gesagt, ne? Naja, ich meine, es ist halt eine sehr komplizierte Situation. Und wie der Schah an die Macht gekommen ist, war ja auch unter internationaler Beteiligung von verschiedenen Geheimdiensten, insbesondere halt Frankreich und Amerika. Und auf genau dem gleichen Weg wurde gestürzt. Ne, die ganze Islamische Revolution war ja auch eine große Geheimdienstorganisation. Das ist mittlerweile ja historisch mehr oder weniger belegt. aber es ist, wird halt nicht so viel drüber gesprochen. Ja, und es ist jetzt halt wirklich, es gibt ja alle 2-3 Jahre gibt es im Iran quasi eine Revolutionsbewegung. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es wird immer gesagt, die Leute demonstrieren wieder gegen das Mullah-Regime. Aber das ist jetzt das erste Mal seit einiger Zeit, wo es halt wirklich, ja, wo der Protest doch eine größere Substanz hat, dass die Regierung halt auch mehr oder weniger darauf reagieren muss. Sie haben nicht jetzt etwas gemacht, was sehr ungewöhnlich ist für die iranische Regierung. Normalerweise schicken die einfach die Sturmtruppen raus und prügeln alles nieder. Aber diesmal haben sie quasi, ja, gesagt, okay, wir werden versuchen, Reformen anzustreben, um die wirtschaftliche Situation und die Situation der Menschen zu lindern. Und das ist normalerweise nicht das, was die da sagen. Tja, die Reformisten, die religiösen Reformisten, das sind die Leute, die da an der Macht sind. Tja, gute Reform. Auch wenn man das natürlich irgendwie nicht glauben kann, dass das Reformisten sind, aber gut. Es gibt noch Leute, die sind noch Hardcore, noch stärker drauf. Wunderbar. Wobei, ne, die Iraner sind ja die, die im Endeffekt sich ein generelles Konzept überlegt haben, der Kriegsführung, was viele kopiert haben, nämlich den Selbstmordattentäter. Ja, mit Sprengstoff und so. Das haben die ja quasi erfunden. Das war ja eigentlich auch nicht wirklich religiös vertretbar, aber das haben die ja quasi etabliert. Ne, allein deswegen kann man dem Regime, muss man dem Regime nicht wirklich dankbar sein. Und die sind schon radikal genug, auch wenn sie sich Reformisten selber nennen. Mich persönlich regt es einfach nur auf, ja, im Iran wird demonstriert und es wird einfach nicht drüber geredet, dass die Leute halt wirklich ihren Schah wieder zurückhaben wollen. Das ist, ja, und der Iran strahlt ja auch aus in alle möglichen Ecken, ne? Also die sind ja sehr investiert in, also so wie Katar ja auch, in alle möglichen islamischen Projekte. Also insofern wäre das sicherlich nicht das Schlechteste, wenn die da keine Macht mehr hätten. Und bei allem, was man da glauben kann, was irgendwie in der Vergangenheit mit Geheimdiensten gewesen ist oder so, also eine Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Linken damals ganz groß dazu beigetragen haben, die Linken im Iran, ja, diese Mullahs da. Ja, man wollte das Patriarchat in Form des Schahs loswerden und Kolonialismus, weil es war eine amerikanische Marionette, bla bla bla bla bla, und damit hat man sich halt die Scheiße eingebrockt, die da seit 1979 passierte. Also im Endeffekt ist das die Blaupause für das, was erst in Berlin und dann im Rest des Landes passieren wird, wenn wir dem keinen Einhalt gebieten. Die Linke wird den Steigbügel halten und dann wird sich dieses Land drastisch verändern und keiner freut sich drauf. Ja, und die Linken haben natürlich auch eine große Rolle gespielt, da hast du recht. Da gibt es ja die 2D-Partei, die ja auch irgendwie in der Reformistenpartei mit aufgegangen ist. Ne, es ist halt eine Vermischung zwischen Sozialismus, Kommunismus, religiösem Fundamentalismus. Ja, und die Leute, die halt nicht mit den Reformern zusammenarbeiten wollen, die sind halt über die Klinge gesprungen, nachdem die Reformer die Macht hatten. Da hat man ja auch ordentlich gesäubert dann unter den Linken im Iran. Es sind ja viele auch dann geflohen und das sind dann die Leute, die seit den 80ern bei uns wohnen. Wir hatten auch ein Mädel in der Klasse, als ich in der Grundschule war schon. Die mit ihren Eltern. Ja, ich hatte auch mehrere Iraner sogar bei mir. Mhm. Oh ja, Perser waren verbreitet. Ja, aber das waren hochkultivierte Leute, ne? Also die meisten, die da geflohen sind. Also die Intelligenz ja ist praktisch vor dem Mob geflohen. Ja. Zu der Zeit. Also die waren eigentlich sicherlich ein Gewinn für Deutschland, die Menschen, die da gekommen sind. Ich meine, was der Schah da, der alte Schah, der an der Macht war, was der da gemacht hat, das ist natürlich auch ein autokratisches Regime gewesen. Der hat sein autokratisches unterdrückt hat, aber halt weniger wie das Regime, was jetzt an der Macht ist. Also, ich darf nochmal daran erinnern, dass er sein iranisches Regime sogar bis mit nach Deutschland gebracht hat. Und während seiner Besuche halt Leute mit Kanthölzern auf Oppositionelle eingeschlagen haben in Deutschland, in Berlin. Tja, ja. Daher kommt die Geschichte. Ne? Mhm. Also die Familie Pahlavi hat Blut an den Händen. Das kann man auch nicht anders sagen. Aber wer hat das heutzutage? Ja, Menschenfreunde sind das nicht. Ne? Aber deswegen, Das ist für manche vielleicht nicht vorstellbar, aber die Iraner, für die Iraner ist das, sind das die besseren Zeiten gewesen, die sie gerne zurückhaben wollen. Ne? Vor allem die Jugend, ich meine, da ist natürlich auch viel Verklärung damit bei. Ne? Die Jugend, die hat das ja nie erlebt, aber die kennt das halt aus Geschichten und für die ist das wie ein Utopia. Wie gesagt, also Autokratie, Volksunterdrückung hast du ja unter beiden Systemen, aber ja. Das, was sie jetzt da teilweise machen. Und die Öffnung des Landes in gewissen Teilen nach Osten und wie gesagt, die Freihandelszonen, die haben natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass halt eine gewisse liberale Grundströmung reinkommt. Und dann gibt es auch noch das Problem, es gibt ja Minderheitengruppen wie die Kurden und andere, die zwar rechtlich gesehen im Iran nicht unbedingt gleichgestellt sind wie Muslimen, andere Muslimen, aber die gerade in den Freihandelszonen sich quasi ja zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind. Und da gibt es jetzt auch Neiddebatten ja, der allgemeinen Bevölkerung und dass quasi das Regime halt heuchlerisch wäre, weil es nicht Muslime bevorzugen würde. In diesen Freihandelszonen. Also es ist halt wirklich sehr komplex. Es ist ja auch ein großes Land. Ja, und sie haben warnende Beispiele vor der Haustür. Ne? Irgendwie, sie möchten sicher nicht enden wie der Irak oder Afghanistan. Ja. Momentan stehen die ja auch nicht so gut da. Eben. Die werden halt auf jeden Fall nicht enden wie Afghanistan. Also Afghanistan ist halt... Wenn sie sich auch einen Krieg einlassen oder sowas, wird das vielleicht schon ein bisschen... ähnlich in die Richtung. So Afghanistan ist halt irgendwie eine Wüste mit Tribalkultur. Und das hast du da halt nicht. Und deswegen wird das auch nicht enden wie Afghanistan. Es gibt Kräfte, die würden das wollen, aber wie gesagt, es gibt halt noch extremere islamistische Kräfte als die Reformisten. Naja, kommen wir nach Lateinamerika, beziehungsweise nach Venezuela. Da hat es ja aktuell einige Ereignisse gegeben, beziehungsweise ein besonderes eben, dass der Präsident da von dem amerikanischen Militär wohl festgenommen wurde. Und die Zeit macht dazu eine Analyse, versucht dazu eine Analyse hier, der Philipp Lechterbeck aus Rio de Janeiro, die zwar damit beginnt hier, dass es irgendwie ein völkerrechtswidriger Angriff gewesen wäre, ansonsten aber nicht so kritisch ist, weil eben das auch so kritisch vielfach gar nicht aufgenommen wird. Es gibt zwei andere Artikel, die nochmal ein bisschen von der Tagesschau vor allen Dingen kommen vielleicht noch zu kritischer waren, aber ja, hier in Kanada sieht ja ganz interessant. Entsprechend kam eine erste offizielle Reaktion aus Havanna. Also die sind da eben sehr involviert. Wir sind ein bisschen weiter vorne. Besonders alarmiert ist das für Regierungen, die sich politisch oder ideologisch im Konflikt mit den USA befinden. Dazu zählen Kuba, Nicaragua, die ihrerseits China und Russland unterstützt werden, von China und Russland unterstützt werden. Mächte, die Trump-Regierung aus der westlichen Hemisphäre zurückdrängen will. Und da sei auch die Energieversorgung eben von Kuba gefährdet. Entsprechend kam eine erste offizielle Reaktion aus Havanna. Kubas Regierung verfügt über enge Verbindungen nach Venezuela, nicht zuletzt über Militärberater und über den persönlichen. Also bei mir ist Marvin jetzt rausgecuttet oder seid ihr alle weg? Ah ja, okay. Ich habe mich auch schon gewundert, ob mein Internet weg ist. Marvin? Ich sehe noch, er ist auch grün bei mir und er ist auch nicht gemutet, aber ich höre ihn nicht mehr. Wir hören ihn nicht mehr. Ich auch nicht. Also was ein Vektor, den ich interessant fand bei der Geschichte, war diese Sache, dass es halt immer wieder Leute erwischt, die den Petrodollar unterlaufen, ne? Ist ja auch Maduro jetzt auch wieder jemand, der seine Ölreserve, also sein Öl für die chinesische Währung auch verkauft hat und nicht nur für Petrodollar, wie es eigentlich im Normalfall ist. Und das ist auch der Herr Motassadegh im Iran, also der vor dem Schah da war, den die Amis dann weggemacht haben, der war ja auch drauf und dran halt. Anders, also auch wieder eine Alternative zum Petrodollar einzugehen. Ja, wir haben wieder vermutet, dass die Lieferungen an Kuba dann eingestellt werden könnten. Oder zumindest sind die gefährdet, sagen wir mal. Sie decken rund 40% des kubanischen Ölbedarfs. Das restliche Öl stammt aus Mexiko, Russland, Algerien und anderen Ländern. Ja, das mexikanische ist vielleicht auch ein bisschen gefährdet, muss man gucken. muss jedoch mit Devisen dann eben bezahlt werden. Angesichts der seit Jahrzehnten bestehenden US-Blockade wäre die Energieversorgung des Landes ja gut gefährdet. Ja. Und dann ist es noch, dass möglicherweise auch auf Kuba da die Regierung gestützt werden soll, etc. Trump droht auch Kolumbien. Ja, er räumt da richtig gehend auf. Wie gesagt, dass er den einen da jetzt da haben, der soll ja auch echt richtig Dreck am Stecken haben sollen, das finde ich ja noch ganz okay. Ja, mal gucken, wie weit das dann noch geht. Also allzu. Wen meinst du, den Guaido? Oder wen? Nee, den jetzt festgenommen. Maduro, ja. Achso, den Maduro, ja. Genau, aber wenn das allzu willkürlich wird, dieses Verhalten der Amerikaner als Weltpolizei, dann finde ich das auch nicht mehr gut, ne? Ich möchte kurz mal darauf hinweisen, dass die Amerikaner im Endeffekt nur die Doktrin durchgesetzt hat, die auch Europa so sieht. Ne? Auch Europa hat gesagt, Maduro ist nicht mehr rechtmäßiger Präsident. Er hat die letzten Wahlen an sich gerissen, auch mit unlauteren Mitteln. Ja, Europa hat gesagt, es soll auf friedliche Weise gelöst werden, aber Trump hat den Willen Europas sozusagen jetzt ohne unfriedlich durchgesetzt. Ja, deswegen finde ich es auch extrem verlogen von unserer Regierung. Ich weiß nicht, was der war. Ich weiß nicht, ob es Wadepool oder der andere hier, der Verteidigungsminister waren, die auch gesagt haben, das geht gar nicht und überhaupt nicht und oje, oje und so. Klar, es ist immer scheiße, aber wenn Gewalt ausgeübt wird, aber merkt ihr nicht langsam, wie sich alles verschiebt und wie es ist doch wohl auch Hegemone sich halt gewesen. Dinge rausnehmen einfach? Da könnt ihr zetern und wie so ein kleiner kläffender Yorkshire Terrier am Hosenbein von diesen Hegemonialmächten hängen. Aber die werden sich einen Scheißdreck um euch scheren. Die machen das einfach. Ihr habt noch nicht rausgefunden, dass ihr nicht mehr wichtig seid. Also ganz Europa im Endeffekt nicht mehr wichtig ist. Ja, die wollen ja jetzt wichtig werden. Mit der Besteuerung von sämtlichen Vermögen in Europa und Vereinheitlichung von allem wird das schon gehen. Da werden wir dann auch eine Weltmacht. Ja, und wirtschaftliche Stärke und so braucht kein Mensch. Das ist alles nur böse, böse. Was wir wirklich brauchen, ist Verwaltung. Das ist gut. Ja, und hier haben wir die Tagesschau, die sagt, das ist dieser Typ, der ist quasi, das ist ein Mann aus dem Volk. Das ist Nicolas Maduro im Porträt, Busfahrer. Doppelpunkt, Busfahrer, Präsident, US-Gefangener. Ja, mehr gibt es bei dir noch nicht zu sagen. Genau, das ist so wie Zelensky, das ist auch nur ein Schauspieler und dann Präsident. Ne? So. Und nochmal, weil jetzt hier der Noki sagt, der Typ hat Diktator Massenmörder. Ja, natürlich. Ja. Und ich habe es auch nicht kritisiert, was sie getan haben im Endeffekt. Ja. Ich lehne politische Gewalt grundsätzlich ab, aber ich verstehe, dass sie halt zur Realität gehört. Und ich habe nur die Situation aus meiner Sicht geschildert, dass Hegemone sich wie Russland, wie die USA, wie China vielleicht auch in Zukunft rausnehmen, solche Einsätze durchzuführen in ihrem Hinterhof. Ja, das ist ja auch das Problem mit dieser tollen multipolaren Weltordnung, dass wenn ja halt nicht jemand, der auf unserer Seite ist, sondern irgendwelche Putins oder Chinas oder so, sich dann einfach ein Stück da rausschneiden und wenn ihnen keiner sagen kann, nee, das wird dich teuer zu stehen kommen, dann machen die das halt. Ja, wenn so ein Präsident dann einfach bleibt und nicht weggeht, nachdem er abgewählt wurde, ist das Volk dann wirklich so machtlos? Oder ich frage mich jetzt, da gibt es ja keinen richtigen Hebel? Oder? Es gibt eine Vizepräsidentin. Ja, gut. Wo halt Trump sagt, die arbeitet mit mir zusammen und sie sagt, nee, eigentlich nicht. Ich bin gespannt. Weil das ist ja jetzt das Interessante. Was kommt da an Substanz nach? Wenn die einfach nur den Kopf abschlagen und dann wieder weggehen, so wie Trump das ja gerne mal macht, so, ach, guck mal, jetzt haben wir hier, look at this, thank you for your attention, und dann geht er weg und macht irgendwas anderes. Ja, ich frage deswegen, weil mir schwebt da jetzt so was wie Militär davor. Ja, es gibt noch was machen können, wäre Militär, aber das ist natürlich auch nicht schön, in der Militärdiktatur. Ja, nee, das werden sie nicht machen müssen. Also sie haben ja auch diese Nobelpreisträgerin und so, also da gibt es ja schon politische Kräfte auch außerdem jetzt. Es könnte auch durchaus sein, es wird auch schon gemunkelt, dass Kolumbien sich da vielleicht stärker engagiert. Oder Brasilien. Auch Möglichkeiten. Also Kolumbien hat wohl deutlich bessere Zugänge zu Venezuela als Brasilien, aber das wären im Endeffekt die Mächte, die von einem Machtvakuum dort profitieren können. Ja, aber erstmal sehen wir halt, dass ein Drittel von den Leuten geflohen sind. aus diesem Land über die letzten Jahre. Und jo, das stimmt. Also jetzt nicht nur die jüngsten Jahre, sondern das ist ja schon länger im Gange, seitdem die da verarmen. Und dass die Leute jetzt auf jeden Fall da am Jubeln sind. Und das habe ich jetzt aus so vielen Quellen gesehen, dass man, glaube ich, schon sagen kann, dass das eine vernünftige Ansicht auf diese Sachen ist. Und sich da dann hinzustellen und zu sagen, dass da jetzt irgendwie jemand Unrecht getan wurde, finde ich schon ein bisschen wild. Also ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja, es wurde sicher jemandem Unrecht getan. Zum Beispiel, wenn da einfach ganz normale Venezuelaner irgendwie zu Schaden gekommen sind. Ja. Fände ich schon, dass das Unrecht ist. Ja. Klar, aber es ist halt die Sache. Ich glaube, wir können mit moralischen Standpunkten in dieser Welt auch gar nicht mehr diskutieren. Das geht gar nicht. Ja, und jemand, diese Staatsmacht, Polizei oder wie auch immer, hier eher Militär, die natürlich benutzen die Mittel, die eigentlich auch verboten sind. Ja, die Gewalt macht das dann eben. Deswegen haben die auch die Gewalt. Ne? Ja, vielleicht, ich meine, unsere Politiker machen ja auch Dinge, die sie eigentlich nicht machen sollen und sagen, das ist Demokratie. Ich wollte noch die schöne Reposte hier auf diese Geschichte mit dem Busfahrer. Irgendwer meinte halt Kunstmaler, Reichskanzler, ja. Oberbefehlshaber. Ja, es gab laut diese Sachen. Ja. Ich habe auch ganz viel in diese Richtung gehört. Ja. Selbstmordopfer, ja. Ja, genau das auch. Ja, das fehlt noch, genau. Ja, der Zweck heiligt die Mittel, genau, Rich Lord. Das ist aktuell die Maxime der Politik, so wie es aussieht. Und ich habe mir ja die Woche auch wieder zur Genüge von Leuten angehört, dass ich eh irgendwie ein degenerierter alter Mann bin, der seine Rasse verraten hat und so. Und ja, das mag alles sein, aber ich habe trotzdem Prinzipien und ich habe trotzdem irgendwie, bin ich halt der Meinung, dass man schon nochmal nach den moralischen Implikationen schauen sollte, ne, und sie nicht ganz vergessen sollte, weil wenn wir irgendwann komplett auf Moral verzichten, dann Halleluja. Ja, nee, nur abhängig davon, wen das betrifft. Ne? Ja, das ist auch schon eine Frage. Ist das jetzt moralischer, die Leute da, also das sind unhinnehmbare Zustände schon lange in diesem Land eigentlich. Ja. Oh ja, wie viele Länder müssen wir dann angreifen, Chris, in der nächsten Zeit? Nordkorea ja, muss auf jeden Fall dran sein. Da konnte man es zumindest machen. Also ich sag mal so, es ist... Okay. Das ist ja ein halbwegs entwickeltes Land. Also ist zwar arm, aber ist ja jetzt Grönland? Afghanistan. Grönland? So. Grönland? Nee, wieso? Von wem müssen wir die denn befreien? Es gab doch schon hier von Amerikanern so Posts, so Next. So eine US-Flagge auf Grönland. Ja, so. Das sind irgendwelche Shitposter. Und Trump hat es auch wieder gesagt, dass er Grönland haben will. Wann? Wie gesagt, warten wir es ab. Könnten eine expansive Phase der Vereinigten Staaten sehen, aber die werden ja jetzt nicht Venezuela annektieren und das als Staatsgebiet deklarieren oder sowas. Darüber reden wir jetzt ja nicht, wie es ja bei Grönland der Fall wäre. Die neue venezolanische Hauptstadt, Donaldtown. Erstmal machen sie jetzt die Verwaltung da übernehmen. Mit so Wolkenkratzern aus Gold und so. Ja, wenn wir uns vor Augen führen, wie die Situation in Venezuela die letzten Jahre waren, ich glaube, nichts sagt das so gut wie eine Sache, über die ich auch berichtet habe. Da waren im Endeffekt kolumbianische Drogengangs, die Überfälle in Brasilien und Guyana gefahren haben. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie haben die das denn gemacht? Ja, die konnten auf venezuelanischem Staatsgebiet einfach ungestraft fuhrwerken. Ja, die hatten da immer ein Rückzugsgebiet und konnten dann quasi von Venezuela aus Guyana und Brasilien ausrauben oder da halt irgendwelche Aktionen starten. Und der venezuelanische Staat war nicht in der Lage, das zu unterbinden oder hat halt korrupt die Hand aufgehalten. Ne? Wenn du solche Zustände in einem Staat hast, der ist halt kein, das ist, Venezuela ist nicht mehr nur eine Gefahr für sich und seine Bevölkerung gewesen, sondern für alle umliegenden Staaten. So. Das darf man nicht vergessen. Der Zusammenbruch der Zivilisation in Venezuela war viel drastischer, als er hier dargestellt wird. Ja. Ja. Richtig Mad Max-mäßig teilweise. Nein, Störenungeheuer, Donald holt niemanden aus Europa ab. Wir sind unwichtig, gewöhn dich dran. Bei uns gibt es nichts, wir haben kein Öl. Wir haben nichts, wir könnten ihm Neuschwanstein anbieten vielleicht. Ja, aber er kann ja mit seinen deutschen Vorfahren kann er einen deutschen Pass beantragen. Warum? Aber hier ist doch nichts. Ja, einfach hier wird nichts mehr sein. Mercedes ist, was weiß ich wo, in Dubai. Nostalgie. Ein Volkswagen. Ja, wir können so einen Nostalgie-Park machen. Ja, wir sind Disneyland. Es ist halt ein bisschen doof, wenn halt überall Minarette stören so ein bisschen in diesen Fachwerkbildern und so. Aber wer damit eingebaut ist, ein Fachwerkminarett ist gebaut. Kuckucksuhren, richtig. Der Hobbistan hat eine Idee. Wir müssen endlich wieder die Kuckucksuhrindustrie anbringen. Gibt es eigentlich eine Muezzin-Kuckucksuhr? Wow, Bryce, das kannst du doch nicht hier live im Stream sagen. Damit sind wir nächste Woche bei der Höhle der Löwen. Alter Schwede, die Kuckucksuhr. Alter Schwede. Wir werden reich, Leute. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das Produkt. Wir haben das hiermit gecopyrighted. Ja, nix da. Ihr dürft es nicht nachbauen, Chinesen. Nach deutschem Urheberrecht muss man das nicht patentieren oder so. Das reicht, wenn man seine Urheberschaft glaubwürdig machen kann. Ja, und das Urheberrecht ist bei Uhren besonders streng, ja. Ja, so ist es. Schon. Es hebt sich quasi. Ja, es ist natürlich nicht sehr schön, was da jetzt passiert ist. Ich sage gleich noch was dazu, wenn mein Artikel dazu kommt. Aber es war irgendwie vorhersehbar, dass irgendwie sowas passiert. Auf jeden Fall ist es so, dass es hier nur Kritik gibt, also von allen Seiten quasi, wie die ARD sagt. Kritik von allen Seiten. Kann das sein, dass die ARD irgendwie versucht, ihre Deutungshoheit aufrechtzuerhalten? Oder die so? Deutungshoheit der sogenannten Legacy-Media, ja. Der Altpresse. Ja, das Narrativ wird halt weiter gepusht. Ne? Und auch schön ist die Unterüberschrift: Der US-Angriff in Venezuela ist vorbei. Der langjährige Präsident Maduro ist in Haft. Das war ein schlimmer, langer Angriff. Auch die US-Demokraten haben wenig Sympathie für ihn, aber im Militäreinsatz üben sie Kritik und nicht nur sie. Wenig Sympathie. Geil, nicht mal zu erwähnen, dass Europa eigentlich die gleiche Doktrin hat. Aber kann man machen, muss man aber nicht, wenn man. Sind die Demokraten nicht gegen alles irgendwie was? Haben die nicht wenig Sympathie für alles Mögliche? Ist das nicht irgendwie so ein Standardsatz aus dem Repertoire? Konkrete Beweise, dass Maduro mit Drogengeschäften oder Zahlungsströmen zu tun hatte, sind darin nicht drauf. Nee, gibt's nicht. Ist ja nicht doof. Diese Boote kommen nicht aus Venezuela, nur von der Küste. Da. Aber wichtig auch, ein Nebensatz, schon seit der ersten Amtszeit von Trump arbeitet die Regierung daran. Da gab es auch noch eine Vorgeschichte, da komme ich gleich auch noch dazu. Mehrere Vorgeschichten sogar. Ja, sicher wollen die auch ihr Gold, ihr Öl rausholen, ist doch klar. Ne? Das stimmt ja, dass sie auch das Öl, dass da auch ein Ölinteresse besteht. Aber so, wie schlimm ist der Vorwurf? Nicht genau. Also. Dafür zu sorgen, dass es nicht scheiße ausgegeben wird, wäre schon mal nicht schlecht. Annalenchen hat auch geweint, habe ich gehört. Jo, hab ich gelesen. Das habe ich gleich auch noch, ja. Okay. Ja, hier war Alexander Teske, der wird uns heute auch noch häufiger begegnen, kann ich schon mal spoilern. Und hier hat er ein Interview von den Tagesthemen und er schreibt: Ingo Zamperoni stellt Tobias Lambert als Autor mit Schwerpunkt Venezuela vor, der in der Zeitschrift in Anführungsstrichen Blätter für internationale Politik, ich hätte fast intersektional gesagt, aber hier ist es international, veröffentlicht. Warum erwähnen die Tagesthemen nicht, dass er bevorzugt für Neues Deutschland, Taz, Rosa-Luxemburg-Stiftung schreibt? Das könnte ich beantworten, glaube ich, aber natürlich nur mit einer Vermutung. Das ist ja legitim, sollte aber dazu gesagt werden, dann kann der Zuschauer den Experten besser einordnen. Nee, das soll nicht eingeordnet werden, das war eine Vermutung. So drängt sich der Eindruck auf, es wird bewusst weggelassen, wo der Experte politisch zu verorten ist. Ja, das ist der Eindruck, den man da bekommt. Das ist jetzt der Zamperoni-Zirkus. Ja, The Messengers of a Post-Maduro World. Okay, also erstmal allgemein zu Venezuela. Ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt, wie der Staat halt runtergewirtschaftet wurde in den letzten Jahren, ist einfach nicht mehr lustig. Für die Bevölkerung nicht, für die Nachbarstaaten nicht. Venezuela selber hatte halt nur noch wenige Kooperationsländer, die es überhaupt akzeptiert haben. Russland gehörte zwar dazu, die haben zwar diplomatisch immer so ein bisschen zu Venezuela gehalten, aber de facto wirtschaftlich nicht. Wirtschaftlich unterstützt haben im Endeffekt ja, Länder wie China natürlich, die haben Öl gekauft. Moment, wo ist das jetzt? Kuba, Nicaragua und Bolivien. So, das sind also China, Kuba, Nicaragua und Bolivien, das sind im Endeffekt die Länder, mit denen Venezuela noch normalen Handel getrieben hat. Und die Chinesen sind diplomatisch relativ zurückhaltend. Ja gut, Kuba hat sich natürlich beschwert. Nicaragua und Bolivien haben sich auch beschwert. Was bis jetzt nicht passiert ist, es gab keine Protestnote bei den Vereinigten Nationen. Es gab keine Einreden bei den internationalen Strafgerichtshöfen oder bei anderen internationalen Institutionen, wo, was normalerweise der Fall wäre in so einer Aktion. Es wird ja, wurde ja auch in verschiedenen Artikeln wurde gesagt, ja, der Eingriff von Trump war völkerrechtswidrig und dies und das und jenes. Ja, im Normalfall hast du immer irgendwelche Leute, die solche Sachen einreichen. Bis jetzt ist da aber nichts passiert. Interessant. Das führt mich nämlich zu folgender Schlussfolgerung. Wie ist denn das Ganze jetzt abgelaufen? Nachdem wir einige Zeit jetzt erlebt haben, dass die Amerikaner strategisch einzelne Firmen, einzelne Reedereien, einzelne ja, kriminelle Organisationen Venezuela rausgepickt haben. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, es wurden Öltanker, Frachtschiffe, andere Schiffe aufgebracht in Amerika in der letzten Zeit. Das war auch, wurde auch im Endeffekt gesagt, das wurde gemacht, um die kriminellen Organisationen im Land zu schwächen. Und den Staat natürlich zu schwächen. Und es wurde immer gesagt, Maduro ist da böse, Maduro ist da böse, klar. Aber für mich sieht das Ganze jetzt so aus, als ob da ein Deal abgewickelt wurde. Okay, der Maduro und die Frau, was schon seltsam ist, werden quasi nach Amerika verbracht. Die Leute, die de facto die Macht haben in Venezuela, lassen das auch geschehen. Anders kann man diese Aktion, die da, wie sie abgelaufen ist, nicht erklären. Es wird zwar von venezuelanischer Seite gesagt, es wären 40 irgendwie 30 Soldaten und 10 Zivilisten gestorben bei dieser Aktion, wobei da nicht sehr viel ja, zugesehen habe. Und ich weiß jetzt auch nicht, was haben die Amerikaner da großartig bombardiert. Die sind ja im Endeffekt nur mit ihren Helikoptern hingeflogen und haben den rausgeholt. Und die Helikopter sind ja auch nicht irgendwie von der Armee beschossen worden oder sonst was. Okay, deswegen, ja, für mich sieht das Ganze aus wie ein großes Schauspiel, um den Maduro da irgendwie rauszumachen, um halt so einen Regierungswechsel in Venezuela irgendwie beizuführen. So, Gründe sind vielfältig. Ich habe ja gerade schon gesagt, viele Nachbarstaaten haben da ein Interesse dran. Viele Venezolaner haben ein Interesse am Regime-Change. Ja, aber auch die Elite in Venezuela selber, die es ja noch gibt, die haben halt auch ein Interesse daran, jetzt ja, ihre Ölreserven wieder auf dem internationalen Markt verkaufen zu können. Amerika und Venezuela sind deswegen sind im Endeffekt deswegen sehr eng zusammenhängend, weil die Art und also die Art von Öl, die es in Venezuela gibt, die benötigt gewisse Techniken, um es raffinieren zu können, weil es besonders phosphorhaltig ist und schwefelhaltig ist und sehr stark raffiniert werden muss. So, was einerseits dazu relativ wenig hochwertiges Benzin und sowas bei rauskommt, aber sehr viele andere industriell verwertbare Stoffe wie Teerasphalt und andere Produkte, die aus Öl hergestellt werden. So, und Amerika hat ja durch seinen Fracking-Boom sehr viel von dem qualitativ hochwertigen Öl, was sich leicht zu Benzin machen lässt, aber wo du die industriellen Stoffe nicht so gut rausmachen kannst. Und die müssen das teuer einkaufen und können das jetzt billig aus Venezuela bekommen. Und die Amerikaner haben riesige Raffineriekomplexe, die darauf ausgelegt sind, genau dieses Öl zu raffinieren, die es in der Welt halt zwar auch gibt, ja, die gibt es halt auch in China und vereinzelt auch in Südamerika, aber die Amerikaner haben da die größte Kapazität für. Diese Kapazität, die steht halt auch, liegt halt auch ein bisschen brach seit den ganzen Sanktionen gegen Venezuela. Das ist noch die wirtschaftliche Komponente an der ganzen Sache. So, und ja, ist es jetzt schlimmer gewesen, diese Aktion, dieses diplomatische Mantel- und Degenspiel, komm, wir fliegen den jetzt mal raus mit der Delta Force und machen ganz viele Fotos, wie der noch die Daumen hoch zeigt und ne, feiern das als Propagandaerfolg oder machen wir jetzt wirklich einen Krieg mit Einsatz und so weiter und so fort? Da hat sich die Trump-Regierung wohl dafür entschieden. Wer weiß, was die für Zugeständnisse hinter den Kulissen für die venezuelanische Elite machen mussten, aber gut, da wird ja immer gemauschelt. Und ja, darf der amerikanische Präsident sowas überhaupt machen? Ja, darf er. Es gibt ganz viele Beispiele, wie Präsidenten das gemacht haben. Die einzige Prämisse ist, also der Präsident kann sagen, hier, wir machen einen Militäreinsatz dort, so. Es darf nur nicht länger dauern als 60 Tage. Es muss innerhalb von 60 Tagen muss dieser Einsatz abgeschlossen sein. Also, ja. Völkerrechtswidrig vielleicht, schlechter Stil, ja. Es werden sehr viele Regeln, die schöne regelbasierte internationale Ordnung, ja, Rules-Based International Order, die wird weiter untergraben durch solche Aktionen. Das ist klar, ne? Weil finde ich das jetzt gut oder schlecht? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist gut für die venezolanische Bevölkerung, wenn jetzt auch die Sanktionen aufhören und die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht. Ja, und international gesehen, ja, normalerweise sind Staatschefs sakrosankt, ja, also ne, auch in so einem Fall wie, ja, Russland wird nicht Selenskyj umbringen, Selenskyj oder Ukraine wird nicht Putin umbringen, gut, obwohl sie es versucht haben, was auch immer. Normalerweise wird sowas nicht gemacht, auch in Kriegszeiten oder sowas, da gibt es halt gewisse Regeln, ne, und die werden nicht mit Kommandoaktionen entführt und diplomatische Immunität und sowas. Das widerspricht natürlich allem. Nur, ja, wenn es keine Ankläger gibt, dann wird es auch nicht geahndet werden. Und es haben derzeit mehr Leute Interesse daran, dass der Maduro weg ist und dass in Venezuela sich was ändert, als den Trump jetzt anzuklagen. Und die ganzen, dass jetzt so rumgeheult wird und sagt, oh, das ist so schlimm, was da gemacht wird. Ja, nochmal. Irgendwelche Anzeigen vor internationalen Institutionen gibt es nicht. Ne, wenn das so schlimm ist, dann zeigt ihn doch an. Dann führt doch eine große Medienkampagne, wie ihn anzeigt. Sammelt doch Geld dafür ihn an. Macht nur keiner. Seltsam, ne? Seltsam. Also das ist sozusagen das amerikanische Äquivalent zu kommt vorbei als Schauerberg. Oder was? Meinst du? Ja. Es wird da nichts passieren. So, die Leute finden es nicht gut, wie es passiert ist, aber die Amerikaner können es einfach machen. Ne? Trump hat ja auch gesagt, hier, Monroe-Doktrin ist wieder, ne, eingesetzt und ja, es hat natürlich eine neue Qualität. Ja, wie gesagt, alle Absprachen, die da im Hintergrund passiert sind, sind ja Absprachen im Hintergrund gewesen. Es gab ja beispielsweise den Fall in Panama, wo die den Noriega abgeholt haben. Da gab es aber im Vorfeld völkerrechtliche Verträge, die den Amerikanern gestattet haben, das zu tun, unter gewissen Voraussetzungen. Ne, Panama-Kanal und so. Ja, das war jetzt in Venezuela gar nicht der Fall. So, also es war extra legal. Man könnte es anklagen, aber es wird nicht angeklagt werden. Ne? Ja, schön, die UN-Charta, schön und gut, ja. Aber wie gesagt, es ist... Keine Einrede, keine Rüge, es wurde bis jetzt gar nichts gemacht. Ne, normalerweise hast du ja zumindest ein paar diplomatische Noten, die das streng verurteilen oder so. Ich denke, die Präsidentin wird da was, also die wird sich da kümmern, denke ich. Nein, selbst die Präsidentin, ja, das ist ja der Punkt. Wie gesagt, ich rede von offiziellen Akten, dass sich jemand vor einer Kamera stellt und sagt, ich verurteile das, ja. Ne, aber was wird dann gemacht? Dann werden diplomatische Schritte eingeleitet, dann wird bei der UN eine Rüge eingereicht, dann werden Sachen, Anwälte beauftragt, Klagen einzureichen vor internationalen Schiedsgerichtshöfen und sowas. Alles nicht passiert. Ne? Warum habe ich jetzt eigentlich den Drachenlord als Busfahrer vor Augen? Tja. Ach ja, und dann noch ein kleine Randnotiz. 2020, ja, also in der ersten Trumps Zeit, gab es schon mal einen Versuch, so etwas durchzuziehen. Nur da waren die Absprachen im Hintergrund wohl nicht so gut. Das war die sogenannte Operation Gideon, Mai 2020. Bewaffnete Infiltration in Venezuela, um Präsident Nicolas Maduro zu stürzen, ihn gefangen zu nehmen und an die USA auszuliefern. Ja, dabei sind 8 US-Soldaten gestorben. Nur als Vergleich zur Aktion jetzt. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, dass das alles ein großes Theaterstück war. Es kann natürlich auch alles genauso passiert sein. Ja, und hier haben wir auch das Rule of Law und Might Makes Right. Wo ich mir halt auch denke, ja, welches Rule of Law war das denn halt? Bacon of Law, ja. Den wird der regiert hat überhaupt, ne, aber I come from the people's law. Yes. Ja. Wie ist das? Und hier haben wir Wolfgang Kubicki. Der sagt, allen, die jetzt angesichts der bemerkenswerten Militäraktionen der Amerikaner in Venezuela nach dem Völkerrecht rufen, sei gesagt, dass weder die Vereinigten Staaten noch Europa noch Deutschland Maduro als Staatspräsident in Venezuela anerkannt haben, das haben wir ja auch schon gehört, nachdem er nur durch kriminelle Wählerfälschung ins Amt gekommen ist. Aus Sicht dieser Länder kann Maduro für sich nicht in Anspruch nehmen, Kraft seines Amtes besonders geschützt zu sein. Aus Sicht der Amerikaner ist Maduro ein Krimineller, dessen Aktivitäten sich unmittelbar in den USA auswirken. Europäische Länder wie Großbritannien und Frankreich bombardieren Ziele in Syrien, die Amerikaner eben solche in Venezuela. Die Forderung an die Amerikaner muss nicht sein, Maduro wieder freizulassen, okay, wer hat das gefordert, sondern schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass unter internationaler Aufsicht eine vom Volk demokratisch legitimierte Regierung übernimmt. Darauf haben die Menschen in Venezuela ein Recht und nur dies garantiert, dass sie über ihr Schicksal selbst bestimmen können. Wolfgang Kubicki. Und dazu im Kontrast eine andere Kollegin von Herrn Kubicki, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die schreibt, Präsident Trump, der vor dem Angriff auf Venezuela nicht einmal den US-Senat informiert hatte, und Wladimir Putin, der in besonders grausamer und blutiger Weise Krieg gegen die Ukraine führt, manifestieren ihre Einflusszonen. Ja, das ist natürlich auch ein passender Vergleich, gell? Sie manifestieren ihre Einflusszonen. Monroe-Doktrin, ja, er hat nicht einmal den US-Senat informiert, ja, muss er auch nicht, wenn die Aktion nicht länger als 60 Tage dauert. Ja. Und Putin. Ja. Okay, ich lese weiter. Sie treten dabei das Völkerrecht mit Füßen und lassen sich ganz offensichtlich gegenseitig den Raum dafür. Es ist zudem eine, ja genau, Putin hat ihn im Raum gelassen, hat gesagt, mach mal Venezuela weg, das brauchen wir nicht. Ja, nee, ist ja auch kein strategischer Partner von Putin. Ist ja auch nicht über China halt mit dem Energie, mit der Energieversorgung der BRICS-Staaten. Ja, also diplomatisch gesehen ist Russland auf der Seite von Venezuela, aber wie gesagt, die wirtschaftlichen Verflechtungen sind halt de facto nicht so da. Ob Russland jetzt Sachen aus China kauft, die China aus Venezuela importiert, okay. Aber wie gesagt, fand ich auch seltsam, ist aber so. Es ist zudem eine Warnung von Trump auch an Dänemark und Grönland, was er bereit ist zu tun, wenn er nicht freiwillig das bekommt, was er haben möchte. Und ihr habt ja vorhin gemeint, er hätte sowas rausgetwittert. Ich habe da auf jeden Fall nichts von gesehen, aber oder irgendwelche Amerikaner hätten das gesagt oder so. Aber egal, Maduro ist ein Diktator. Es gab eine prominente Geschichte, irgendwie die Ehefrau von diesem Stephen Miller hat halt gepostet, also praktisch eine Karte von Grönland mit der Flagge der Amerikaner drauf und soon. Okay. Und es gab auch es gab irgendeine Äußerung auf jeden Fall vom grönländischen Staatsoberhaupt, das dann gesagt hat, hier Leute, lasst euch mal nicht von dem Typen da ärgern, der was der Trump da sagt, ist Unsinn so ungefähr. Ich guck mal, ob ich es noch finde. Wir können es ja später vielleicht nochmal einstreuen. Auf jeden Fall schreibt sie weiter, Maduro ist ein Diktator und es ist das Beste für Venezuela, von diesem Mann befreit zu werden. Diese Befreiung muss jedoch von innen erfolgen. Eine Legitimierung der Vorgehensweise der USA beerdigt jegliche Glaubwürdigkeit des Westens. Okay, mir fallen andere Dinge ein, aber gut. Europa hat keine Minute zu verlieren, endlich eine gemeinsame Außen- und robuste Sicherheitspolitik auf den Weg zu bringen. Spoiler, wird nicht passieren. Jedem Land in Europa muss klar sein, entweder wir Europäer sitzen mit am weltpolitischen Tisch oder wir landen auf der Speisekarte. Ja, da sind wir schon lange drauf, auf der Speisekarte. Wir sitzen mit am weltpolitischen Tisch. Den besten Weg in die Bedeutungslosigkeit. Ja, und eine Befreiung muss von innen erfolgen. Aussage von ihr habe ich getwittert, wenn Leute mich fragen, warum ich noch in der FDP bin. Ja, und außerdem hab ich auch gesagt diese Woche, dass Maduro ja immer noch Bürgermeister von New York City werden kann, wenn er einen neuen Job braucht. Scheinbar so von der Gesinnung her scheint das ja zu gehen. Denn jetzt wurde der Herr Mamdani hier vereidigt und hatte dazu Folgendes zu sagen. We will draw this city closer together. We will replace the frigidity of rugged individualism with the warmth of collectivism. If our campaign demonstrated that the people of New York yearn for solidarity, then let this government foster it. Ja, das ist genau das, was der Maduro auch gesagt hat. Mach dir mal Gedanken, Mamdani. Ja, die Wärme des Kollektivismus. Ich meine, alle, die 100.000 Millionen Menschen, die dem Kollektivismus im 20. Jahrhundert zum Opfer gefallen sind. Nein, das war kein richtiger Kollektivismus. Die würden dir alle den Finger zeigen, Mamdani. Ja, das läuft ja dann immer umgekehrt halt, ne, als Anschuldigung dann an die einzelnen Personen. Weil wenn das scheitert und so, dann waren die ja halt noch nicht kollektivistisch genug. Dann haben die sich ja versündigt an der Gemeinschaft. Weil sie das halt nicht geschaffen haben, diese tollen, hehren Ziele von den Leuten zu erfüllen. Aber die Ziele waren ja nicht falsch. Ja, und sein Amtseid hat er auf den Koran geschworen. Das ist ja ein ganz großes Kino. Das ist erlaubt. Ja, klar, natürlich. Ich meine, ne, ist ja auch nur so ein Buch. Scheiß drauf. Ich mein, ja gut, normalerweise machen die das halt steht, weil er, wenn er Moslem ist, ist ich finde es trotzdem so nicht richtig, weil die Werte, die da drin sind, entsprechen ja nicht den Werten, die unsere Gesellschaften leben. Da sind uralte, archaische, patriarchale, frauenfeindliche, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wird da drin gefeiert in dem Buch. Also, warum? Ja, und vor allem, wenn ich einen Eid leiste auf dem Buch, wo ja drin steht, dass ich die Ungläubigen ruhig belügen darf, um meine Ziele zu erreichen, ist das nicht so wie zwei Finger gekreuzt auf dem Rücken oder so? Oder steht das in den Hadithen? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, es steht im Koran eigentlich. Darf man denn auch auf andere Bücher irgendwie so einen Schwur machen? Ja, da? Darf man. Dürfte ich da auch, was weiß ich? Scientology oder so? Ja, genau. Aaron Hubbard mitbringen oder Tolkien oder so. Okay. Oder ja, das ist die Religionsfreiheit in Amerika. Da ist es nicht festgelegt. Da kann man sich was aussuchen. Aha, okay, ja. Also es ist ein symbolischer Akt. Also mir war klar, es ist generell nur ein symbolischer Akt. Man soll auf etwas schwören, was für einen eine unumstößliche Wahrheit darstellt. Deswegen, ob es die Bibel ist oder sowas, die Religion wurde natürlich immer rangezogen, weil die Religion ist. Aber vom Prinzip her, man darf, also jemand hat einmal auf ein Dr. Seuss Book geschwört bei einer Amtseinführung. Also das ist ja so ein Kinderbuch. Und das wurde akzeptiert. Also es ist nur, um die rein rechtliche Sache zu nehmen. Er hätte jetzt ja auch einen Superman-Comic nehmen können und auf den Superman-Comic schwören können, wenn ihm das wichtigste, unumstößlichste Wahrheit nötig wäre. In Amerika. Deswegen, ob er jetzt den Koran genommen hat oder einen Comic oder sowas, ich meine, ist klar, es ist, wie er sich gibt und was er für eine Policy betreibt, da kann man ein bisschen ne? Aber ob das jetzt die Bibel ist oder der Koran. Der Chat hat auch schon coole Ideen. Der Chat hat auch schon coole Ideen. Der Amtseid ist ja, dass er den Wohlstand bewahren und mehren soll von allen seinen, ja, nicht Untergebenen, sondern Mitbürgern. So, ne? Und da ist halt die Frage, fühlen sich bestimmte Leute ausgeschlossen, wenn jemand auf den Koran schwört? Ja, gut, fühlen sich andere Leute ausgeschlossen, wenn jemand auf die Bibel schwört? Darauf kommt es nicht an, es kommt jetzt darauf an was da gemacht wird. Ne? Und dass wir jetzt erstmal diese internationale gültige Antisemitismus-Definition für Demonstrationserlaubnisse in New York aufgehoben hat, ne? Wo ja irgendwie antizionistische Demonstrationen halt mit Antisemitismus quasi dann nicht gestattet wurden. Ne? Das ist eher ein Stein des Anstoßes, sich dran reiben kann, ne? Weil New York hat halt einen sehr jüdischen Charakter generell immer gehabt. So, auch wenn nur sehr wenige Juden dort gelebt haben, haben die halt das kulturelle Leben stark geprägt. Was heißt sehr wenige? Und, also soweit ich weiß, ist es doch außerhalb von Israel die bevölkerungsstärkste Stadt von Juden. Jetzt ja, müsste man hier eigentlich so ein KI, wo die Ellen reinschneiden. Denn auf die Weise. Ich bin Jude und meine Eltern waren irgendwie auch Juden und ich habe keine Ahnung, aber New York ist irgendwie so, ja, und wissen Sie? Ist jetzt nicht so wie in Salt Lake City, wo du mehr als 50% Mormonen hast oder so. Also verstehst, was ich meine. Ja, prozentreinig, aber in reinen Zahlen ist das so. Also ist das die Bevölkerungs-, also mit der größten jüdischen Bevölkerung von allen Städten außerhalb von Israel. Ja. Ja, und Woody Allen, hast du gerade schon gesagt, der hat ihn ja endorsed. Da hat er gesagt, dass er ihn wählen wird. Ja. Also, haben wir in letzter Zeit irgendjemanden aus der Kulturlandschaft gesehen, der nicht komplett bekloppt war? Außer den Leuten, von denen wir wissen, dass sie halbwegs basiert sind? Nee. Irgendwie nicht so richtig. Ja, mich wundert das überhaupt nicht, wer das Kulturschaffende zu 99% den Arsch offen haben, weil alles hängt nun mal von ihrer öffentlichen Person ab. Und wenn sie einen Fehler machen, landen sie da, wo Gina Carano hingeht. Ich möchte aber auf die unglaubliche Kreativität des Chats hinweisen. Ja? Also ja. Hier möchte jemand auf den Space Marine Codex schwören oder auf die Antwort auf die Träume. Das kenne ich gar nicht, das Buch. Memoiren von Klaus Schwab. Zieh dich aus, du alte Hippe von Helge Schneider. Das habe ich gelesen. Ja. Nee, das Buch von dem aus der Festungshaft, das möchte ich nicht, dass da jemand drauf schwört. Momo auf der Untertan schwören. Das ist in Deutschland, glaube ich, absolut, absolut sicher momentan auf der Untertan. Oder wahlweise auch auf Biedermann und die Brandstifter zu schwören. Das Schwarze Auge-Regelbuch. Ich weiß nicht, Stören ungeheuer. Ich weiß nicht. Also, ich bin ja nicht so ein Schwarze Auge-Fan einfach. Auf die DIN-Norm finde ich auch eine gute Idee, sehr deutsch. Ja. Da gibt es denn die DIN-Normen? Das sind doch eigentlich alle wirklichen DIN-Normen, oder? Das ist doch ein Buch, wo sie alle drinstehen. Auch Feuchtgebiete, nee, lass mal. Komm, das geht jetzt hier in die völlig falsche Richtung. Wieso sieht aus wie ein Bösewicht aus dem Comic, ja. Das frage ich mich auch. Ich schwöre auf mein Kassenbuch. Ja, man könnte es eigentlich das Bild, so wie es ist, in so einen alten Tim Burton-Film reinkopieren, ne? Mit Batman oder so. Das ist doch rechtfertigt, die Extremisten. 50.000 Leute ohne Strom und ihr wollt das irgendwie rechtfertigen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, dreimal dürft ihr raten. Natürlich, ich weiß es doch alles schon. Klima. Das sind meine drei Raten. Die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen, das macht uns machtlos und wir können nichts anderes tun, als ja euch alle die Strom kaputt machen. Ihr habt uns dazu gezwungen und wir wollen irgendwie umsonst Geld und nicht arbeiten müssen. Das sind unsere Forderungen. Oder? Was sagst du, Ratte? Ja? Das sind unsere Forderungen. Ja. Fossile, ja, Fredchen, hast recht. Fossile Kraftwerke abschalten ist Handarbeit. Nur Mut, militante Neujahrsgrüße. Dazu der Satz, den Herrschenden den Saft abdrehen. Wahnsinn. So intelligent. Ne? Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem fast 300 sehr langen Sätzen bestehenden Pamphlet, wie der Typ ja schreibt. Ja. Axelia. Faschismus. Nach dem Anschlag auf ein Gaskraftwerk ist nun klar, wer dahinter steckt, die sogenannte Vulkangruppe. Ja, wie Leute auf Twitter auch schon meinten, die müssen wohl auch einiges an Know-how gehabt haben, um diesen Anschlag so ausführen zu können. Dass es halt jetzt wirklich Tage dauern wird, das zu reparieren. Und das hängt wohl mit den Temperaturen auch zusammen. Wisst ihr noch damals, als Tazio im Spiegel gesagt hat, die nächste Generation von die letzte Generation wird nicht mehr so nett sein? Und so Sachen, wisst ihr das noch? Ich frage mich, ist Tazio eigentlich schon abgeholt worden zum Verhör? Oder diese andere Tante, wie hieß die? Die auch die ganze Zeit immer so eine Scheiße geredet hat? Und gejammert hat, dass sie verurteilt worden ist? Mir ist der Name entfallen. War das eine Remsmar auch wieder? Nee, ich weiß es nicht, aber... Das war diese Clara, glaube ich, ne? Clara, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich, weil sie jetzt im Knast ist oder so. Clara, aber der Witz ist doch, die haben das doch angekündigt. Haben unsere Sicherheitskräfte da irgendwie geschlafen oder warum wissen sie nicht, wer dahinter steckt? Die haben das doch angekündigt. Habt ihr nicht geguckt, wer von diesen Fridays for Future-Leuten verschwindet im Untergrund? Mhm. Wer von den Klimaklebern verschwindet im Untergrund? Habt ihr nicht geguckt? Mhm. Wart ihr beschäftigt damit, unbescholtene Bürger zu verfolgen, die irgendwas Böses gesagt haben über Shampoo oder Schwarzkopf oder sowas? Ich finde das fantastisch, also dass man anscheinend das auch überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also die verüben einen Anschlag nach dem anderen und es passiert nichts. Ja, und jetzt? Wisst ihr, was das bedeutet, wenn die jetzt ein paar Tage keinen Strom haben? Was das für die Wasserleitungen unter diesen 50.000 Menschen bedeutet? Wenn wir Pech haben, zerstört das den komplette Wasserleitungen unter diesen Häusern, ne? Weil wenn es da richtig kalt wird, es sollen 7, 8 Grad kalt werden, dann werden ein Haufen Rohre kaputt sein. Und sobald da wieder Wasser fließt, wird sich Berlin da wieder in einen Sumpf verwandeln. Also das ist richtig, richtig asoziale Scheiße. Und eigentlich müsste man jetzt anfangen, Leute, die sich militant irgendwie in letzter Zeit für Klima und Scheißdreck geäußert haben, einzusammeln, Rasterfahndungen und die ganzen Sachen aus der RAF-Zeit wiederholen. Was ist denn, wenn die das in 2, 3 Städten gleichzeitig machen? Oder an 5 Orten in Berlin? Was ist denn dann? Das war ja wollen wir die so weit wachsen lassen, dass sie damit ganze Landstriche zerstören können? Die sind ja auch schon wiederholungstätig. Das im Winter zu machen, zeigt, dass sie Tote in Kauf nehmen. Und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, dass sie im Winter 50.000 Menschen Strom, Heizung und warmes Wasser wegnehmen, zeigt, dass das Terroristen sind und dass sie Tote in Kauf nehmen. Und lasst euch da bitte nichts von den Medien erzählen. In großer Zahl. Ja. Kann das passieren. Ja. Es zeigt halt noch zusätzliche Perfidie, ob es im Sommer oder Winter ist. Ist dämlich. Ich meine, man muss sich mal angucken, was ist denn da überhaupt passiert? Ja, da wurden im Endeffekt 2 Leitungen gesprengt und das hat zu einem Brand in mehreren Transformatoren geführt. Es dauert 5 Tage, das Ganze zu reparieren. Ja, es würde auch schneller gehen. Es liegt eher daran, dass Spezialteile und Spezialmaschinen erst angekarrt werden müssen. Der Schaden an sich ist nicht so hoch. Ja, es ist Materialschaden 600.000 Euro plus Reparaturkosten sind knapp 1,4 Millionen Euro, um den Schaden zu reparieren. Ja, hört sich nicht viel an. Dafür, was da, du hast ja schon ein paar... ein paar Sachen, die noch passieren können. Ne? Das menschliche Leid ist schlimm, Folgeschäden durch Infrastruktur, Abrasion und sowas kann passieren. Ja. Das ist ja nicht dafür, aber allein die wirtschaftlichen Schäden jetzt sind, also wie gesagt, 1 Million hast du kaputt gemacht. Ja, und dadurch hast du jetzt, also es wird jetzt geschätzt, 2,6 bis 3,8 Milliarden wird das Ganze kosten, mit allem drum und dran. Wie gesagt, Reparaturkosten 1,2, 1,4 Millionen, je nachdem, wie man es anguckt. Ne? Aber so ein Schaden wird daraus gestartet. Ne? Und das Problem ist, das Netz in Berlin ist nicht darauf ausgelegt. Okay, ich sag's mal anders. Es gibt mehrere andere Leitungen, die dieses Gebiet jetzt versorgen könnten mit Strom. Allerdings, wenn diese eingeschaltet werden würden, würden andere Teile des Netzes überlastet werden. Deswegen wird es nicht gemacht. So. Warum baut man nicht einfach eine Leitung von der anderen, einfach eine provisorische Leitung dahin von der anderen Richtung oder sonst irgendwas? Ja, weil auch das Netz überlastet wurde. Ne? Also, dass die das Ding genau an diesem Punkt gesprengt haben, zeigt halt schon, die haben schon geguckt, wo können wir mit minimalstem Einsatz einen maximalen Schaden anrichten. So, das ist schon krass. Wer zahlt eigentlich für das Ganze? Ne, zahlen die Versicherungen? Ne, ich hoffe, sie schnappen die Arschlöcher selber und die kommen in den Schuldturm. Also, wenn man sich anguckt, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, wird im Endeffekt für alles werden die, also es gibt ein Fun Fact, es gibt eine Versicherung in Deutschland, die heißt die Extremus-Versicherung. Die ist nur dafür da, um, wenn Terrorfälle passieren, quasi Geld auszuzahlen. So. Eine Versicherungsauszahlung bei Terrorfällen in Deutschland gab es allerdings nicht. Ja, es gab mehrere Fälle, wo vielleicht diese Versicherung hätte ziehen können. Ne? Breitscheidplatz, Bedrohungs- Evakuierungsfälle während Corona, ne? Hanau, ne? der Olympische Zentrum-Anschlag in München, so. Ne, aber diese Terrorversicherung musst du bis jetzt noch nie für irgendwas zahlen. Das könnte jetzt der erste Fall sein, wo diese Terrorversicherung tatsächlich, also Extremus-Versicherung, für irgendwas zahlen muss. Und ansonsten wird das Ganze einfach auf die Steuern und auf die Netzentgelte draufgehauen. Und ja gut, das sind nur die Kosten fürs System. Ne, es entstehen natürlich auch dadurch, dass dieses Gebiet nicht mit Strom beliefert wird, gibt es keinen Stromabnehmer. Das heißt, Strom muss auf anderem Wege auch umgeleitet werden. Das kostet nochmal pro Tag 20 Millionen Euro Redispatch-Kosten zusätzlich. Oh. Einfach nur mal so ein paar Zahlen, was das alles kostet. Das hat man ja nicht so im Hinterkopf. Ne? Das menschliche Leid und sowas will ich jetzt gar nicht runterspielen. Aber wie gesagt, dieser Anschlag, weil er genau an dieser Stelle erfolgt ist, hat er wirklich... Ne, der hat jetzt keine Kaskade ausgelöst, dass wo was anderes ausgelöst wird, aber es ist besonders schwierig zu reparieren und man kann halt, wie gesagt, nicht eben das Netz umleiten, dass man diese Gebiete wieder mit Strom versorgen kann. Natürlich gibt es den Katastrophenschutz, technischer Hilfsdienst, viele andere, die Bundeswehr, ne, oder irgendwelche Eventveranstalter, die irgendwie mobile Generatoren haben, ne, die schaffen es innerhalb von ein, zwei Tagen irgendwo auf der Wiese ein ganzes Festival aufzubauen mit Strom und allem Möglichen, ne, dass da nicht mehr Sachen mobilisiert werden, die dahin geschafft werden, finde ich traurig. Sieht irgendwie so aus, als ob die Leute da absichtlich irgendwie so ein bisschen als Vorzeigeobjekt hingehalten werden. Der Marcel Lute hat vorgeschlagen, die Bahn könnte eigentlich ohne weiteres Dieselloks in die Gegend fahren. Die kann man wohl als Generatoren in die Gegend stellen und kann dann versuchen, darüber halt zumindest zum Beispiel Funkmasten und ähnliche Sachen zu betreiben, damit halt zumindest Notrufe und ähnliches notwendig sind. Ja, ich meine, für solche Fälle haben wir, wie gesagt, THW, Bundeswehr, Katastrophenschutz, wir haben das ja alles. Ich habe ein paar Sachen dazu gelesen, die nicht stichhaltig waren, so nach dem Motto, so ja, wir haben halt keine Notfallgeneratoren mehr, weil wir die alle in die Ukraine geschickt haben. Der Lute sagt, es gibt extra für diesen Fall in den Depots der Deutschen Bahn diese alten Dieselloks, die man dorthin fahren könnte. Das ja, also wie gesagt, nicht. Ja, stimme ich zu. Es gibt bestimmt noch Techniken, die ich nicht auf dem Schirm habe. Aber ne, so, wir haben es, warum wird es die ganze Zeit nicht gemacht? Ne? Da kratze ich mir am Aluhut und denke mir, werden die Leute irgendwie einfach ne, als Vorzeigeobjekt hingehalten? Aus welchem Grund, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ne? Und ja, werden die Leute, die da diesen Anschlag durchgeführt haben, werden die erwischt? Ne? Wurden die Leute erwischt, die den Anschlag auf die Bahn hier in Nordrhein-Westfalen gemacht haben? Wurden die Leute erwischt, die den anderen Anschlag aufs Stromnetz gemacht haben? Wurden alle nicht erwischt? Ja, schön. Fühlt man sich richtig gut. Und was kommt als nächstes? Ja, das Problem ist doch auch, dass wir das, und das hat eben auch hier im Chat schon jemand gesagt, ja, warum sollten die jetzt beim 1000. Anschlag der Antifa, wo alle immer brav genickt haben bisher, warum sollte sich was ändern? Das ist nämlich auch genau das Problem. Ich habe heute mir nochmal einen Artikel angeguckt über den Brandanschlag auf das Tesla-Werk, 24 im März. Da ist nämlich auch die Vulkangruppe unterwegs gewesen. Da erinnern wir uns, dass auch in dem ganzen Stadtviertel der Strom für kurze Zeit ausgefallen. Und da hat der Kai Schöneberg von der Taz geschrieben, natürlich ist der Anschlag auf Tesla zu verurteilen, aber man kann ihm auch Positives abgewinnen, weil keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Tesla gleichzeitig mit utopisch anmutenden Schadenshöhen auch noch Cash aus der Aktion ziehen will und dessen Chef im Internet nun gegen Ökoterroristen hetzt, hier mal zum positiven Aspekt des Attentats der Vulkangruppe Tesla abschalten. Die Republik diskutiert endlich darüber, ob E-Autofabriken wie die im Osten Berlins wirklich per se ein Segen sind. Und das sind geistige Brandstifter. Brandstifter. Und die schreiben für deutsche Zeitungen. Und genau dieses Klima, dieses Suffisante, dieses, ach, die wollen doch nur spielen. Ach, das ist doch nicht so schlimm, die wollen doch. Erinnert ihr euch an den Spinner von der Linkspartei, der gesagt hat, dass kriminelle Taten für linke Ziele gut sind, weil die ja für die Gesellschaft sind? Van Aken war das, glaube ich. Das ist genau das Problem. Das, wenn du, was habe ich heute auf Twitter gesagt, wenn du halt den Leuten die ganze Zeit denen noch die Hand hältst und ihnen noch Geld gibst, dann knipsen sie dir irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aus. Und das hast du dann selber zu verantworten. Und das, genau das ist in Berlin passiert, weil ich meine, wir wissen alle, wie in wohlhabenden Berliner Stadtteilen zu großen Teilen gewählt wird. Ich fände es aus sozialwissenschaftlichen Dingen, würde ich da jetzt gerne einen Fragebogen mit 1000 Topics machen, um zu gucken, ob die Leute was gelernt haben. In irgendeiner Form aus dieser Nummer. Oder ob sie sagen, nee, aber es ist ja schon für die gute Sache. Ach, Luisa hat gesagt, es ist gar nicht so schlimm. Und oder ob die jetzt auch sagen, nee, also jetzt ist irgendwie, jetzt hat es mich selber erreicht. Weil das wäre auch interessant für eine Voraussage. Ja, wie schlimm muss es in Deutschland werden, bis die Leute halt mit diesem Unsinn aufhören und sagen, nee, sag mal, Moment mal, du hast mir gerade den Strom abgestellt bei 8 Grad minus. Du hast versucht, meine Kinder umzubringen, wenn ich dir das, wenn ich da so drüber nachdenke. So läuft's nicht, Bürschchen. Das fände ich wirklich interessant. Ändern die Leute in den betroffenen Gebieten jetzt ihre Einstellung zu dieser Alternativlosigkeit linker Politik und vor allem linker Energiepolitik und Gesellschaftspolitik? Das würde ich echt gerne forschen. Wenn uns irgendwelche Sozialwissenschaftler zuhören, macht darüber bitte eine Doktorarbeit. Schreibt darüber eure Promotion. Tja, ich habe schon bei Twitter jetzt gelesen, dass das ja keine echten Linken sind, weil die ja den Reichen gar nicht geschadet haben damit, sondern den normalen Leuten da und so. Wo ich mir auch wieder so denke, ja, wie das halt immer hinterläuft, wenn die Linken irgendwas tun. Ja, ist halt dumm, ne? Also als dann halt, als man die ganzen Großbauern irgendwie erschießen hat lassen, hat es am Ende dann halt auch wieder den kleinen Leuten. Deswegen ist Stalin ja auch nicht. Und wir kennen die ganze Scheiße. Ja, es sind eure linken Experimente. Ihr wollt immer wieder experimentieren. Und hier ist wieder so ein Experiment von euch richtig scheiße gelaufen. Warum lernt ihr nichts? Seid ihr so doof? Ja, und zu dem, was da jetzt passiert ist, also das, was Preis gerade gesagt hat, das habe ich alles ehrlich gesagt noch gar nicht gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, ist das, was hier halt auch steht, nämlich, dass sie diese Kabelbrücke da halt sabotiert haben und dass die wohl nicht reparierbar wäre, wenn es Gefriertemperaturen hat. Jemand im Chat sagt, die muss generell komplett ausgetauscht werden. Es hat nicht primär was mit den Temperaturen zu tun. Es gibt gewisse unter... Da weiß also ich aber nicht, warum das überall gesagt wird. Und also ja, weil es gewisse Leitungen gibt, die können nicht repariert werden, weil die so eine Ölumwandlung haben. Das geht nicht bei... Aber das Ding wird komplett ausgetauscht, deswegen ist das Argument. Das muss ja nicht repariert werden. Es wird ja, dann weißt du mehr als die Leute, die darüber reden. Da weiß ich nicht, warum das... Ja, ich habe mir da mehrere Videos zu angeguckt, auch... wie solche Dinge verlegt werden und was da genau verlegt wurde an Material zu dem Punkt. Also da bin ich mir ziemlich sicher mit der Aussage. Ja. Okay. Und das andere, was ich ganz interessant fand, das habe ich jetzt zwar leider nicht mehr wiedergefunden, aber auf Twitter gingen halt Fotos rum von den dunklen Gegenden, wo die Polizei dann durch die Gegend fährt und den Leuten per Lautsprecher durchsage, irgendwas durchsagt, wo keiner weiß, ob da überhaupt noch wer ist oder ob die alle mittlerweile weg sind. Und das Witzige daran war, dass da halt teilweise Straßenlaternen brennen und dann schreiben die Leute halt auf Twitter so, ja, es ist Betrug und ist ja gar nicht der Strom ausgefallen und warum brennen denn die Straßenlaternen? Und der Witz an der ganzen Sache ist halt, dass Berlin halt unglaublich viele Gaslaternen hat, wo wir damals, als es hier den Gasnotlage und so gab, diese Posse hatten, dass sie in Berlin diese Gasdinger nicht ausschalten können, weil wenn sie die einmal ausgeschaltet haben, dann kriegen sie sie nie wieder eingeschaltet, weil das alles so eine alte Technik ist. Also die brennen da immer noch. Also die Leute mit ihrer Fossilen werden uns alle töten, Kram, haben das also jetzt hingekriegt, dass da jetzt halt alles ausgefallen ist, bis auf die fossilen Lampen, die keiner mehr ausschalten kann. Wenn man sie einmal ausgeschaltet hat, dann kriegt man sie wahrscheinlich nie wieder eingeschaltet oder so. Also das ist ja wirklich der Witz schlechthin an dieser ganzen Geschichte. Ach ja, ich glaube, das frühstücke ich jetzt hier mal ab. Das wollte ich eigentlich vorlesen, aber wir haben jetzt schon so viel über andere Dinge geredet. Das ist ja ein CDU-Mitglied, der war Jam, der hat aber, glaube ich, kein Mandat oder Posten oder so. Ich kenne ihn nur von sozialen Medien, wo er halt hin und wieder mal ganz vernünftige Sachen sagt. Und dieses jetzt hier, was er hier schreibt, ist eigentlich auch richtig. Er sagt, seit den Koalitionsverhandlungen war es jeder vernunftbegabte Mensch. Ohne radikale Reform, ohne ein geopolitisches Wunder wird es in Deutschland weder einen echten Politikwechsel noch spürbares Wirtschaftswachstum geben. 6 Monate später sind wir kaum weiter, keine Reformen. Wirtschaftlich bleibt das Land unambitioniert, Klassenkampfrhetorik dominiert, die Stimmung kippt, das Vertrauen wird dünner und parallel laufen die Umfragen weg. Nicht, weil die Leute plötzlich rechts geworden wären, sondern weil ein wachsender Teil der Bevölkerung eine nüchterne Frage stellt, warum sollen die anderen es schlechter machen, wenn die jetzigen es sichtbar nicht besser machen. Man mag das absurd finden, aber das ist Realität in Ost und West. In mehreren Umfragen liegt die AfD vor der Union. Regional ist sie teils so stark, dass sie sogar an der absoluten Mehrheit kratzt. Das ist der neue Normalzustand und es war absehbar. Ja, und dann meinte halt noch, dass wir tun so, als müsste man nur die richtigen Worte finden, halt alles richtig erklären und so, was wir auch schon seit Jahren immer alle sagen. Ja, wollte ich gerade sagen, was ich da lese, ist halt dieses, das ist einfach Umschreibung für das, was mit dem Bürger abholen und dem Bürger, dass die unsere besser, die Konzepte besser erklären, bla bla bla. Genau. Und das, die Angst, ich meine, dass man das jetzt wirklich versucht, als sich halt praktisch dasselbe Schild irgendwie vorzuhalten wie die vorherige Regierung, ist eigentlich schon eine Bankrotterklärung. Ja, ich lese noch das Letzte vor, den letzten Absatz. Ich wünsche mir gesunden Menschenverstand, Prioritäten, Mut zu Zumutungen, Mut zum Konflikt, Reformen, die diesen Namen verdienen. Nicht, weil ich Lust auf Krawall habe, sondern weil bei der Preis des Nichthandelns längst höher ist als der Preis des Handelns. Ja, hier haben wir auch mal wieder so die klassische Geschichte. Mann, der 60 Euro mit dem Sammeln von Pfandflaschen verdient. Und dann als, ich glaube, Rentner war in Grundsicherung. Ja, genau, das ist wieder so ein Fall von, ja das steht ja da so, wenn man das so anwendet, wie es da steht, dann ist das doch alles richtig und beschwer dich doch nicht. Das sind doch nur die Regeln und willst du etwa nicht, dass wir uns an die Regeln halten und bla bla bla. Ja, ja, aber ich wollte es halt in Kontrast setzen zu ja, dem, eben. Was und wir halt überall sonst halt bei solchen sehen, Sachen auch wieder, ja eben, wir machen doch sich jeder bei anderen bedienen Stellen, darf. Ja, eben, und wir bei anderen Stellen, da holen wir uns ja auch einen drauf runter, wie flexibel wir sind und so weiter und so fort und dass wir ja nur die Dinge tun, die auch irgendwie sinnvoll sind und die Solidarität und das Bla und das Blub und das Hin und das Her und das und die Anreize und das dies und das jenes und das weiß der Teufel nicht was. Wo man dann hier an diesen Stellen einfach sagen sollte, ja, wenn wir das jetzt hier erkannt haben, dass das irgendwie eine Sache ist, die nach dem Empfinden von jedem halt ein Unrecht darstellt, dann müsste man jetzt vielleicht mal in die Gänge kommen und dann irgendwie dieses Unrecht mal beheben und dann einfach irgendwo in den Punkt unter Punkt irgendwas im SGB irgendwas einfach reinschreiben, bis zum Betrag von so und so viel Euro muss es nicht angegeben werden und fertig. Oder ja, es gibt ja Freibeträge eigentlich ein bisschen mehr als 60 Euro, keine Ahnung, so, ja, da, vielleicht ist er jetzt auch 60 Euro über den Freibeträgen, das kann natürlich sein. Das wäre nämlich 52 oder so wahrscheinlich. Ja, aber die sind natürlich auch. Ja, das wird ja wahrscheinlich wieder an irgendwelchen Dingen hängen, von wegen. Also es ist ja, glaube ich, selten, das geht nur allein. Das dürfen ja auch so und so viele Wochenstunden und dies, das und jenes und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt mit den Details dieser Posse nicht vertraut. Es wird sicherlich irgendwelche Gründe geben, warum sie ihm das dann angerechnet haben auf seine Stütze da. Ja. 60 Euro finde ich zwar ein bisschen wenig, das ist aber gut. Es gibt ja ein paar professionelle Leute, die werden im Sommer sicher ganz schön sagen. Aber die sagen hier im Artikel, jede Einnahme muss hier in dem Fall berechnet. Also angegeben, ja, muss angeben. Das wird nicht alles irgendwie an dem Satz angerechnet. Ja, aber es muss ja irgendwelche Gründe haben, Mama, sonst würde es doch nicht so gemacht werden. Ja klar, es wird wahrscheinlich, wie gesagt, über den Freibetrag hinausgegangen sein. Mit 60 Euro. Nee, also mindestens. Das offenbar nicht. Also, ja, dann ist das vielleicht auch vom Urteil, da ging es um 100 Euro und da ging es wohl angeblich darum, dass das Kleinstbeträge sind. Aber ich denke mal, die haben das einfach wieder versucht in Hamburg. Muss ja nicht. Die haben vielleicht das Urteil nie gesehen oder versuchen das einfach. Ja, wer hat das denn jetzt entschieden? Das weil, wenn er also die sage, 60 Euro mit dem Sammeln von Pfandflaschen verdient im September, in einem Monat. Das ist ja unter 100 Euro oder irgendwas. Ach. Ja, sollte man versuchen, irgendwie seine Kosten dagegen zu rechnen oder so, dann sind die ganz schnell im Minus wieder. Das Problem ist wahrscheinlich die Grundsicherung. Ja. Grundsicherung ist eine Todesfalle für Rentner, auf jeden Fall. Du musst dich ständig nackig machen, Sagen, dass der Rente dann zugerechnet wird und dann nicht, weiß ich nicht, dann nicht der Grundsicherung. Da gibt es den Freibetrag nicht so. Wenn du nur 20 Euro Grundsicherung kriegst oder so zum Beispiel, das Ding so braucht. Der kriegt seine Rente und dann kriegt er die aufgestockt bis zum Minimum. Genau. Das ist die Grundsicherung. Und das ist wahrscheinlich das Problem jetzt an der Stelle. Der Privatverdienst wird eben auf die Rente angerechnet, eben nicht auf die Grundsicherung. Also die aber wollen wir denn nicht, dass Rentner irgendwie was tun und dann nehmen ja klar, das hat das einfach grundsätzlich von Steuer befreit sein sollten, so, den finde ich nicht so schlecht, dann hat man auch noch die Älteren und die Kompetenzen von denen. Und ich meine, das ist auch schon, ich kenne jemanden, der ist durch eine Krankheit in der Frührente und bei dem kommt, also es wird ja immer die Rente erhöht, ne? Das kommt halt bei dem nicht an, seine Rente ist immer gleich, nämlich das Minimum da. Ne? Und erst wenn irgendwann durch die Erhöhung das mal über dem Minimum liegt, dann bekommt er auch von den Erhöhungen was. Ansonsten wird das alles immer gegengerechnet. Also für so Leute, das sind wirklich die Leute, die gar nichts haben. Und für die steigt auch das nicht. Weil es eigentlich gleich bleibt im Endeffekt. Ja, es ist ein bisschen peinliche. Und wir versorgen Millionen Menschen inzwischen, die sich nie eingesetzt haben für dieses Land. Und das sind Leute, die haben sich vielleicht zu wenig angestrengt oder irgendwas, aber denen zeigen wir die kalte Schulter. Aber wer von außen kommt, kann alles kriegen. Das finde ich völlig krank. Ganz ehrlich. Und noch dazu, wenn man sieht, wie es teilweise in den Extremen missbraucht wird. Finde ich das hier halt so hartherzig. Das Sozialgesetzbuch sieht keine Ausnahmen. Das ist ein bisschen anders und das ist vielleicht auch ein bisschen von Ort zu Ort unterschiedlich, wenn ich mir vorstellen. Bundesland zwischen. Also es steht ja da und dann unten steht ja auch nochmal, es gibt allerdings Ausnahmen, die auf jeden Fall für Pfandsammeln gelten. Gerichtsurteil 2020. Also vielleicht, wenn wir Glück haben, wenn sich da irgendein Anwalt findet, der das pro bono macht und sagt, nee, hör mal. Es sind doch genug Anwälte bei den Linken. Können Sie ja mal zeigen, was sie hier. Ja, aber der ist sicher weiß, der alte Mann. Und ich will wissen, wie sie ihm das nachweisen wollen. Ich meine, er hat dann auch gesagt, dass er mal FDP gewählt hat. Genau. Und dann haben sie gesagt, geh raus, du Patriarch. Ja. Der gibt das freiwillig an. Ja, der gibt das an, weil das erwartet wird wahrscheinlich. Im Prinzip ja auch in Ordnung. Er ist aber doch fucking ehrlich, weißt du? Genau, also er muss das. Dafür kriegst du dann in die Fresse, wenn die Unehrlichen ihn beobachten oder so. Ja, die Makroökonomie muss in den Lehrplan, sagen hier wichtige deutsche Darf ich mal raten? Wir müssen den Kindern beibringen, dass man Geld beliebig viel drucken kann. Und genau! Es gibt keine Inflation. Wirtschaft geht uns alle an. Wir produzieren, wir konsumieren, wir vermarkten, wir sparen, wir nehmen Kredite auf, sind Teil davon. Deshalb sollten wir alle informiert über Wirtschaft sprechen, debattieren können. Braucht es also Wirtschaft als eigenes Fach in der Schule? Kommt drauf an, was damit gemeint ist. Häufig steckt hinter dem Vorschlag nämlich die Vorstellung eines Schulfachs, das auf private Finanzen ausgerichtet ist und aufs Erwachsenenleben vorbereiten soll. Also über Aktien, Versicherungen, Altersvorsorge, Steuern aufklären soll. Das klingt zwar nützlich, setzt aber an der falschen Stelle an. Das Defizit liegt nicht darin, dass Menschen zu wenig über einzelne Finanzprodukte wissen. Das Problem ist, dass wir fast alle makroökonomisch falsch denken. Wir bedenken betriebswirtschaftlich so, also so, wie es für eine einzelne Person oder eine einzelne Firma sinnvoll ist, und schließen davon auf das große Ganze. Das ist menschlich, aber es führt zu falschen Schlussfolgerungen. Ein Beispiel: Im Kino kann eine Person aufstehen, um besser zu sehen. Wenn aber alle aufstehen, sieht am Ende niemand besser. Es wird für alle nur unbequemer. So funktioniert Wirtschaft. Warte, nur etwas komplizierter und mit ernsteren Folgen. Gleich kommt noch diese Hausfrau, die Schwäbische, glaube ich. Die kommt auch noch. Die kommt auch noch. Ja, das ist... Natürlich kommt die noch. Eine einzelne Person kann mehr sparen, um für die Zukunft vorzusorgen. Wenn aber alle mehr sparen, bricht die Nachfrage ein. Und damit die Wirtschaft. Denn die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Maurice Höfgen ist wirklich der heißeste Wirtschaftsforscher, den wir so haben, in einfacher Sprache in Deutschland. Ebenso sind die Schulden des einen die Ersparnisse des anderen. Trotzdem werden öffentliche Debatten so geführt, als gäbe es diese Zusammenhänge nicht. Da wird gefordert, der Staat müsse wie eine, schwäbische Hausfrau sparen. Ja, dass der Staat dann private Einkommen kürzt, fällt unter den Tisch. Was? Wenn der Staat von dem Geld, was er von mir nimmt, nicht so viel für Unsinn, Tinnef und Dreck ausgibt, kürzt er meine privaten Einkommen? Das würde ich irgendwie verneinen, weil vielleicht bleibt ja was über am Ende von den vielen Milliarden, die man uns abnimmt. Dann könnte man das ja zurückgeben. Klimageld, schon mal von gehört. Ja, oder über Aufträge, ne? Öffentliche Aufträge, staatliche Aufträge sind ja auch gang und gäbe, das Geld dann, ja, und dann in Verteilung zu bringen, sozusagen. Und dann sagt ja, das er, dann ist eine grundlegende Sache, die bei der MMT auch komplett unter den Tisch fällt. Und zwar, alle Investitionen werden als gleichwertig betrachtet. Und was ist denn eine Investition? Es wird Geld ausgegeben für irgendwas, was in der Zukunft etwas mehr produziert. Ne? Es wird eine Straße gebaut, dann können Autos rüberfahren und dann kann mehr Wirtschaft dort stattfinden. Ja, so, dann wir auch Geld drum, um zu konsumieren. Ne? Ja. Und eine Konsumfinanzierung ist halt, ja, es wird einmal ausgegeben und danach ist das Geld weg. Es bildet keine Basis, aus der neues Geld geschöpft wird. Wenn man jetzt, was weiß ich, Kinder, dass Leute Kinder kriegen oder sowas, die dann irgendwann Steuern zahlen, mal außen vor lässt, aber selbst diese Argumentation gibt es. Und das ist ja eine grundlegende Sache, ne? Klar, wenn man sagt, es ist egal, ob es ein Konsum- oder eine Investition ist, dann klar, dann gibt es auch keine Inflation und sowas. Ne? Logisch. Ja, ich finde jedenfalls den Vorwurf mit der schwedischen Hausfrau doch ein bisschen veraltet irgendwie. Und ja, es ist natürlich, wenn der Staat Schulden macht und dafür dann gleichzeitig eben Assets anschafft sozusagen, dann gleicht sich das ja dadurch aus, dass es eben eine Aktiv-Aktiv-Mehrung ist sozusagen nach Rechnungswesen. Aber wenn das eine eben hier aktiv vermehrt wird und das andere nicht sozusagen mehr wird, dann also eben keine Gebäude oder sowas davon angeschafft werden, irgendwas, was eben mit bleibendem Wert behaftet ist und nicht nur konsumiert wird, ja, dann ist es eben nicht so gut, dann ist die Kohle eben schnell weg, ne? Ja, wenn der Staat jetzt Jagoda Marinic für irgendwas bezahlt, dann ist das ja auch genau, nicht so wie ein Gebäude, oder? Zum Beispiel nicht, genau. Ja, und ihr Geld geht natürlich auch als Umsatz wieder in den kleinen Kreislauf und so weiter. Und ja, aber das ist ja nicht so unbedingt, was da, wie soll man sagen, das fördert halt das System. Das macht dem, ja, macht einmal wuschen und ist die Kohle im Prinzip weg. Ne? Es gibt noch viele andere. Die teurer dann dadurch. Es gibt noch viele andere Beispiele. Eine einzelne Firma kann durch Lohnkürzungen wettbewerbsfähiger werden. Wenn aber alle die Löhne drücken, bricht der Konsum ein und am Ende schaden sich alle selbst. Was? Ja, wenn alle irgendwie per Mindestlohn 15% mehr kriegen, wie das jetzt ungefähr beschlossen wurde, dann haben dann aber auch am Ende nicht alle mehr, da wird nur ganz viel Arbeit liegen, oder? Was interessiert mich das denn, wenn ich eine exportorientierte Firma bin? Und so wenig wie alle am Pokertisch gewinnen können, können alle mit Bitcoins Spekulationsgewinne machen. Oder eine Ebene größer: Deutschland hat einen großen Exportüberschuss. Aber nicht jedes Land kann so viel exportieren. Der Exportüberschuss des einen Landes ist der Importüberschuss eines anderen. Die Welt als Ganzes kann nicht mehr exportieren als importieren. Sag mal. Ja, das, was amerikanische Präsidenten seit 20 Jahren an Deutschland kritisieren, dass sie eben einen Überhang hätten und der von der Welt ausgeglichen wird. Weil wir so geil sind. Ja, vielleicht, aber. Aber wir sind doch leicht ausgleichen gewesen. Können, aber so. Das hat einfach wirklich volkswirtschaftliche Gründe. Und gerade wenn wir über Makroökonomie sprechen, dann ist das wirklich ein Unding, das hier so auszuführen. Weil das ist einfach. Ne, also Wertschöpfung, ja, rede gar nicht makroökonomisch, ne? Capital Sinks gibt es nicht. Ja, aber ich meine, was der sagt, ist ja sowieso nur Biologie und nicht Wissenschaft. Ja, aber es ist auch schon so lustig, dass den Leuten das Geld kürzen, das hat ja schlechte Auswirkungen, ne? Aber immer Geld draufschippen und dann sich die Preise erhöhen und es dann genau auf das Gleiche hinausläuft, das ist natürlich kein Zusammenhang, den es gibt. Ne? Leuten mehr Geld bezahlen ist natürlich immer richtig. Das sind zu viele Zwischenschritte vielleicht. Genauso wenig, wie auf der Welt niemand sparen kann, ohne dass sich jemand anders verschuldet. Verschuldung zu verteufeln und Sparen zur Tugend zu erklären, ist also ein logischer Trugschluss. Wir sprechen uns, wenn der Gerichtsvollzieher bei dir klingelt, Moritz. Ja, und immer wieder die Druckerpresse anzuwerfen und dann anzusehen, dass die Löhne da aber nicht mitkommen, das hat eben auch keinen Sinn. Hinter all dem steckt makroökonomische Logik. Denken in Gesamtzusammenhängen. Das wird aber in der Schule nicht vermittelt. Im Unterricht lernt man Zinsrechnung, aber nicht, warum gesamtwirtschaftliches Sparen gefährlich sein kann. So, Kinder, ich habe die Frau Baerbock mitgebracht, die war mal bei der UNO und Außenminister, die erklärt euch jetzt, warum Sparen gefährlich ist. Die ist nämlich eine NGO, die wir mit 2 Milliarden im Jahr unterstützen, die nur dafür da ist, den Kindern zu erklären, dass gemeinschaftliches Sparen gefährlich ist. Man könnte es für Satire halten, aber es wird so sein in 3 bis 4 Jahren. Weil es eben für das eigene Leben, die eigenen Finanzen, die eigene Firma nicht relevant ist, sehr wohl aber für die Wirtschaftspolitik, über die man an der Wahlurne abstimmt. Makroökonomie ist im Kern logisches Denken. Man könnte sie problemlos in Mathematik unterbringen. Wer versteht, dass Schulden und Ersparnisse immer 2 Seiten derselben Medaille sind, ist schon einen großen Schritt weiter als viele Wirtschaftskommentare. Für die Demokratie wäre das ein enormer Gewinn. Öffentliche Debatten würden rationaler, populistische Vereinfachungen führen. Keine Wahlentscheidungen. Keine populistischen Vereinfachungen, bitte. Schulden ist immer das Gleiche. Ich spare. Das ist immer das Gleiche. Aber keine populistischen Vereinfachungen, bitte, ja. Ja, er und Fratze sind halt einfach das Dreamteam der deutschen Wirtschaftswissenschaft. Und ja, wo soll denn ein Land hingehen, das solche Leute irgendwie immer wieder als führende Wirtschaftswissenschaftler bezeichnet? Geht halt nicht. Ach ja. Was hat er da gesagt? Volkswirtschaft ist wie ein logisches System. Man könnte es fast in Mathematik übersetzen. Ja, keine Ahnung. Nee, VWL und Mathe haben ja gar nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Null. Keine einzige Formel wirst du da sehen. Ja, man könnte meinen, dass manche Mathelehrer das vielleicht von sich an sich aus mit einbringen oder so. Ne? Hatte ich ja auch gedacht in dem Moment. Nee, es ist, VWL ist sehr viel Mathe. Sparen ist das gleiche wie Schulden, aber Steuern sind kein Raub, oder wie? Das ist verkompliziert, die Sache mal nicht unnötig. Also ich muss dazu sagen, ich war ja selber mal an einem Projekt beteiligt, wo es um finanzielle Allgemeinbildung für Schüler ging. Und da haben wir halt auch sehr schnell festgestellt, man kann da mit einem hehren Ziel ankommen, nur das Problem ist, dass die allgemeine finanzielle Bildung bei Schülern generell so punktuell ausgebildet ist. Du hast halt Leute, die schon wissen, wie es alles funktioniert, weil sie selber sich um ihre Finanzen kümmern. Und du hast andere Leute, die wissen nicht mal, wie ein Bankkonto funktioniert, grundsätzlich. So, die wissen zwar, ja, ich habe eins, aber wie das so allgemein funktioniert, weiß ich nicht. Deswegen da mit Makroökonomie anzukommen, schwierig. Da würde ich generell erstmal andere Konzepte beibringen. Ne? Sowas wie, wie funktioniert unser Geldsystem überhaupt? Wie entsteht Geld? Wie funktioniert das denn bei der EZB, wo der Euro geschaffen wird? Ne? Was steht denn gegenüber dem Euro, wenn er geschaffen wird? Ne? Das, was übrigens Staatsanleihen und Hypotheken sind. Ja. Naja, wie war die Dass Staatsanleihen und Hypotheken die Grundlage unseres Geldsystems sind, das ja. Alleine, keine Ahnung, ob der das überhaupt weiß, wenn er sagt, ja, VWL könnte schon was mit Mathematik vielleicht zu tun haben, meine Güte. Ach ja, die Frankfurter Rundschau zieht das Ganze nochmal in die Länge und macht eine Geschichte über Generationenungerechtigkeit oder Generationengerechtigkeit daraus und macht praktisch aus den Assets, von denen ich auch gerade gesprochen habe, aus den Sachen, die der Staat dann eben davon anschafft, von dem, was er auch an Schulden macht, macht die dann sozusagen ja ein Besitztum oder eine, ja, von der nächsten Generation, als wenn die was davon hätten sozusagen, ja. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen schwer zu unterschreiben, würde ich mal sagen. Denn die sind zwar da, die Sachen, und die werden auch ihren Wert haben und so weiter, aber das heißt ja nicht, dass der Einzelne in der Generation dann viel von hat. Das müssen ja darauf immerhin auch noch an keine Ahnung, dann Zinsen gezahlt werden und so weiter. Also finde ich echt ein bisschen komische Argumentation. Es wird auch noch gesagt, zwei Gründe erklären eben, warum wir früher genauso falsch waren wie heute, heißt es. Erstens Staatsschulden, die zu einer Erhöhung des Sachkapitalstandes des Staats aufgenommen werden, ändern im Reinvermögen des Staates nichts, weil diese nicht nur auf der Passiv-, sondern auch auf der Aktivseite eine gleich großen Erhöhung zu Buche schlagen. Das gilt auch für private Schulden. Nicht zuletzt erwachsen nicht nur die Schulden des Staates, sondern auch die des privaten Sektors, ja, aber die Firmen müssen auch mal mitwachsen. Ne? Letztere, obwohl sich viele private Haushalte darum bemühen, aufgenommene Kredite zum Beispiel für einen Eigenheimerwerb innerhalb einer Generation zu tilgen, um der nächsten Generation keine Schulden zu hinterlassen. Das liege daran, heißt es, dass in der Regel das Volumen der neu gegebenen Kredite die Rückzahlungen übertrifft. Ja, und zweitens dann eben, wie gesagt, dass die nächste Generation davon profitieren würde. Wie gesagt, finde ich doch ein bisschen fragwürdig. Mhm. Die junge Generation erbt das, heißt es ja noch. Also immer, wie gesagt, diese in so einer Gruppe dann kollektiv einen Profit dazu zu schieben, der vielleicht auf dem Papier so existiert, aber für den Einzelnen ja nichts gemacht hat, der aus der Gruppe kommt. Ja, das ist ein bisschen, wie gesagt, eine fragwürdige Argumentation in meinen Augen. Das hat der Chris gut gemacht, dass ihr so einen Artikel Zeit hattet, um euch auszuruhen. Bevor der nächste Reiter der Apokalypse auf euch zu galoppiert. Immer wieder heißt es, die Deutschen hielten ihr Geld zusammen, doch Experten widersprechen dem Sparklischee. Für viele Haushalte ist Konsumverzicht kein Lifestyle, sondern Zwang. Ja? Ist hier aus dem Fokus, glaube ich. Ne? Wenn ich mich nicht irre. Der Konsum schwächelt seit Monaten, so der Tenor. Nun hat auch noch das Weihnachtsgeschäft enttäuscht. Nach Daten des Handelsverbands Deutschland ist die Ausgabenlust auf ein Jahrestief gefallen. Die Deutung liegt nahe. Die Deutschen sparen einfach weiter wie eh und je. Und für Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, ist der geläufige Begriff für Sparneigung irreführend. Er ist in der Tat nur ein anderes Wort für geringe Ausgaben. Ich finde es immer geil, wie so Leute mit dem Brustton der Überzeugung so, Sparneigung bedeutet. Das ist, weil die VWL gelernt haben. Geringe Ausgaben, da hast du schon nicht unrecht. Das ist so ähnlich wie Wasser bedeutet nass. Der Grund dafür sei weder Tugend, weniger Tugend noch als Unsicherheit. Wir haben seit 3 Jahren Rezession, die Industrie schrumpft und eine Trendwende ist noch nicht erkennbar. Unsicherheit dämpft Investitionen, womit wir wieder an dem Punkt sind. Investitionen, ich glaube, für viele Leute fehlt eher Geld, was sie zum täglichen Überleben brauchen und weniger das für Investitionen. Investitionen brechen den Leuten dann im Zweifelsfall das Genick, wenn der Herd kaputt ist oder die Waschmaschine. Ich habe gelesen, 30% der Deutschen haben keine nennenswerten Ersparnisse. Das ist schon erschreckend. Und jetzt kommt nämlich der Reiter, ne, weil der schwache Konsum bremst die deutsche Wirtschaft, denn weit mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung geht auf den privaten Konsum zurück, warnt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gegenüber Focus Online. Ne? Sehr schön finde ich auch. Sebastian Dullien, der Direktor des Instituts. Zwei Drittel geht auf den Inlandskonsum zurück. Nee, die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Deutlich mehr als die Hälfte, hat er, glaube ich, gesagt. Ach, das ist weit, steil. Weit mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung, sagt Marcel. Alles klar, dann exportieren wir wohl gar nichts mehr. Wunderbar. Man muss zwischen unterschiedlichen Einkommensgruppen unterscheiden. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung hat praktisch keine finanziellen Spielräume, um zu sparen, sagt Sebastian Dullien, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Da sind wir wieder bei der Makroökonomie. Die reichere Hälfte der Bevölkerung hat oft Spielräume, hält sich aber derzeit trotzdem mit dem Konsum zurück. Und die Inflation bleibt trotz höherer Löhne, finde ich auch wieder eine großartige Zwischenüberschrift. Denk mal länger drüber nach, vielleicht. Aber wirklich, das ist so gut. Die Lohnerhöhungen hätten den Kaufkraftverlust der Inflationsjahre rechnerisch ausgeglichen, wird immer wieder behauptet, zur Wahrheit gehört aber auch, die gemessenen Lohnsteigerungen betreffen lediglich Tarifbeschäftigte, also nur knapp die Hälfte der abhängig Beschäftigten. Und auch psychologisch wirkt der Preisschock nach, erklärt Dullien. Wenn im Restaurant alles etwa ein Viertel teurer ist als vor 5 Jahren, geht man weniger essen. Ja, kriegt man eben nicht als Lohn ein Viertel mehr. Jetzt so schnell nicht. Ja, und dann sagt er halt auch nochmal dieses, gleichzeitig haben knapp 30% aller Haushalte keinerlei Ersparnisse. Unsoziale Inflation nennt er das. Ist das Fratscher? Fratscher sagt, das ist eine unsoziale Inflation. Lebensmittelpreise seien in 5 Jahren um fast 40% gestiegen. Ein Problem vor allem für Haushalte, die den Großteil ihres Einkommens für die Grundbedürfnisse ausgeben. Aber auch hier hat er mal recht, aber wir wissen, wie das mit den Uhren ist. Zweimal am Tag, ne, haben alle Uhren recht. Mehr Vertrauen, bezahlbare Lebenshaltungskosten, gezielte Entlastung, etwa beim Lebensmitteln, zentrale Hebel, um den Konsum wieder anzukurbeln. Weiß ich nicht. Ich sehe eher das Gegenteil in der nahen Zukunft. Irgendwie eine komische Logik, wenn die Leute kein Geld mehr haben, wo der dann der Konsum herkommen soll, der angekurbelte. Das ist irgendwie Quatsch, ne? Da gibt man dann so neue Schulden. Das ist kein Quatsch, das ist Fratsch. Ja, ja. Das müsst du eigentlich einführen, dass wirtschaftlicher Unsinn jetzt nicht mehr Quatsch ist. Das ist wie immer, die Löhne kommen. Ach, hör doch mal auf, Quatsch zu reden. Die Löhne kommen da einfach nicht mit. Ja. Ja, die Sparquote, die schönen. Die Sparquote, also die zeigt ja im Endeffekt nur, wie viel Bargeld ist auf Tagesgeld und niedrig verzinsten, kurzfristig kündbaren Konten verfügbar. Und ich meine, wir haben in Deutschland einen internationalen hohen Wert. Ne? Wir hatten irgendwas zwischen 13% und 15%. Mittlerweile sind wir bei 10%, 11% angelangt. Ja, es ist okay. Das Problem ist nur, dass die paar Prozente, die da weg sind, die wurden jetzt nicht irgendwie in Aktien, ETFs oder anderen Anlageformen angelegt, sondern wurden halt für den Konsum ausgegeben. Eigentlich sollte diese Meldung heißen, Sparquote auf historisch niedrigen Level stabil, Konsumausgaben nehmen einen höheren Teil der Lebenshaltungskosten ein. Das wäre richtig. Red doch kein Fratsch. Na, Fratsch. Ja, ich hab das Foto oder den Tweet gewählt, wo man die Tante am wenigsten genau erkennen kann, um hier keine Vorwürfe irgendwie entgegennehmen zu müssen von irgendwem. Aber wir haben rechts auf dem Bild, das wir gerade sehen oder das die Zuschauer gerade sehen, Brigitte Bardot, die in der letzten Woche verstorben ist. Für viele Menschen der älteren Generation eine der hübschesten Frauen, die auf Zelluloid gebannt wurden. Und auf dem linken Bild sehen wir eine Journalistin, die für die Vogue schreibt, was ich überhaupt schon sehr lustig finde, auch wenn ich das Bild von ihr sehe, einfach, dass sie für die Vogue schreibt. Ich dachte immer, da darf man gar nicht rein, wenn man so aussieht. Das ist ja in der Handtasche, der Geschmack der Handtasche hat das ausgelöst, glaube ich. Ja, und die hat halt für die Vogue über Bardot geschrieben und sie hat geschrieben, es ist unsere kollektive Verantwortlichkeit, dass Bardots Schönheit und ihr Talent nicht die Hässlichkeit ihrer Islamophobie verschleiern. Ja. Und ja, viele Leute fanden es irgendwie lustig, diese beiden Fotos unter dem Satz nebeneinander zu stellen. Komisch, verstehe ich gar nicht. Hm? Was ist denn der Zusammenhang? Hm? Was soll denn das? Hm? Wo ist denn der Zusammenhang? Du kennst vielleicht auch das Meme noch nicht, dass halt Islamophobie nach neuesten Studien davon verursacht wird, dass immer wieder Leute von Islamisten umgebracht werden. Ja, genau. Klar. Das ist ja auch, hat auch nichts mit dem zu tun hat. Wie hier. Na, zum wievielsten Mal in der Charakter, in der Geschichte. Strong and Independent Trademark. So weit, ja. Strong and Independent Trademark ist wieder so weit. Wie man dann exhausted. Ja. Der Aufregerartikel der Woche. Frauen brauchen keine Männer mehr. Nee, wozu auch? Ja, hier haben wir einen Artikel jetzt nicht aus der Vogue oder irgendwelche anderen richtig bekannten Sachen, aber auch ein interessanter Artikel. So, jetzt muss ich nochmal wieder gucken, wo meine Notizen sind. Immer das Gleiche mit den Notizen. Da, so. Ich lese einfach mal ein bisschen was vor. Erst wird drauf eingegangen, ja, es geht allgemein um England und Amerika, aber allgemein auch die westliche Welt. Ja, Frauen brauchen keine Männer mehr. Heute leben wir in einer Zeit, in der Frauen in Großbritannien weder finanziell noch rechtlich von Männern abhängig sind. Wir brauchen sie nicht mehr, so wie unsere Vorfahren noch vor wenigen Generationen. Heutzutage wählen Frauen ihre Partner allein nach Persönlichkeit aus und die Geburtenraten sinken rapide. Was eine gute Sache ist, laut der Otto. Aber gut. Die Bezeichnung für die zunehmende Unzufriedenheit heterosexueller Frauen mit romantischen Beziehungen lautet Heterofatalismus. Ja, erinnert ihr euch? Hatten wir schon mal. Heterofatalismus. Ja, es ist Bedauern, Verlegenheit oder Hoffnungslosigkeit von Frauen in Bezug auf heterosexuelle Erfahrungen. Ja, das ist ja schlimm. Das haben Männer bestimmt nicht. Tja, 2025 war das Jahr des Heterofatalismus. 2025 erlebte sie ihren Durchbruch, da immer mehr Frauen beschlossen haben, mit dem Dating abgeschlossen zu sie haben kein Interesse daran, mit einem Mann zusammenzuleben, der ihre Kissen verwüstet, ihr ganzes Essen aufisst und versucht, mit ihren Freundinnen ins Bett zu gehen. Ja, es ist einfach nicht mehr angesagt, mit einem Mann auszugehen. Ne? Erinnert euch, da hatten wir schon mal einen. Ja, Männer werden nicht gebraucht von Frauen, ist die Prämisse, wie sinnvoll das ist, wisst ihr ja selber. Dann wird eingegangen auf die 4B-Bewegung in Korea, ne, die 4 Neins, ne, also Frauen sagen einfach Nein zu Männern, ne, sexuell, finanziell, nicht heiraten, keine Kinder, ne, glaube ich, waren das die 4Bs? Ich glaube ja. Und das ist gut. Das zeigt einen internationalen Trend auch außerhalb der westlichen Sphäre, weil Frauen, ne, bei der 4B-Bewegung lehnen Frauen es ab, mit Männern auszugehen, sie zu heiraten, mit ihnen zusammenzuleben oder Sex mit ihnen zu haben. Ja gut, Dating war das dann. Ja. Noch vor einigen Jahren war es für alleinstehende Frauen mit einem starken Stigma und schambehaftet, Single zu sein. Ja, kennen wir ja. Schwede. Single Frauen waren nirgendwo gern gesehen. In welchem fernen Land war das so, dass Single Frauen mit einem harten Stück mal behaftet waren? Die super Karriere. Ja, wie gesagt, die 70er Jahre. Natürlich alles, ey. Kate Lister, Sex Historian. Tja. Es wird so viel getan, um die emotionale Arbeit und häusliche Arbeit von Frauen in heterosexuellen Beziehungen anzuerkennen, dass eine Partnerschaft fast schon als Verrat an der Frauengemeinschaft empfunden werden kann. Ja, weil wenn man freiwillig putzt für einen Mann, dann verrät man die anderen. Alles klar. Wir haben miterlebt, wie reproduktive Rechte in Amerika immer weiter eingeschränkt werden. Warum sollen Frauen überhaupt etwas mit Männern zu tun haben, wenn sie keinen sicheren Zugang zu reproduktiver Gesundheitsverordnung haben? Also wenn sie nicht abtreiben dürfen. Okay, gut. Gutes Argument. Hinzu kommt, dass die anhaltende Popularität frauenfeindlicher Witzfiguren wie Andrew Tate, dessen tiefer Hass auf Frauen unzufriedene Männerjunge anspricht, nicht aufhört. Ja, ist der so populär, der Andrew Tate? Ich habe keine Ahnung. Der läuft einfach an mir vorbei. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es andere Leute, die populärer sind. Der Anstieg gewalttätiger Frauenfeindlichkeit international ist Sicherheit ein wesentlicher Faktor dafür, dass Frauen massenhaft beschließen, mit Männern endgültig abzuschließen. Die immer wiederkehrende Botschaft ist simpel. Männer werden eure Zeit, eure Energie, eure Ressourcen und sogar eure Gesundheit verschwenden. Aber nur, wenn ihr es zulasst. Mhm. Ja, den Artikel ist es heute Tage peinlich, einen Freund zu haben aus Vogue, den hatte ich ja mal. Ne? Dann das Problem mit Männern wurde in der New York Times auch mal ein Artikel beschrieben, der ist an mir vorbeigegangen. Da ging es wohl darum, dass Taylor Swift ja irgendwie männerkritisch war und dann hat sie anscheinend ein Album gemacht, The Life of a Showgirl. Das sorgte für Irritation. Swift galt galt einst als Schutzpatronin der Singlefrauen und es wirkte, gelinde gesagt, etwas befremdlich, sie plötzlich darüber singen zu hören, von einem Mann gerettet worden zu sein und wie toll sein Penis sei. Okay, gut, ich bin jetzt kein Swift-Fan, deswegen bin ich vorbeigegangen, aber ist wohl schlimm. Ne? Und da gab es dann auch direkt eine Gegenreaktion. In diesem Jahr erschien Lily Allens neues Album West End Girl, das schonungslos den Zerfall ihrer Ehe mit David Harbour schildert. Es bildete den Gegenpol zu Swifts romantischem Album The Life of Girl. Und viele Frauen konnten sich gut in ihre Schilderung hineinversetzen. Ja, genau, die Lügen, Millionäre und Schauspieler und so, da kann sich jeder reinversetzen. Das sind Menschen, genau, wie du und ich. Die Lügen, die Untreue, die schwere Erschöpfung. Nach denen am besten das Leben ausrichten. Da kann, glaube ich, nichts schief gehen. Ich meine, das ist alles... Das finde ich ja toll. Die Lügen, die Untreue, die schiere Erschöpfung, die mit dem Versuch einherging, die Gefühle eines erwachsenen Mannes kontrollieren zu müssen. All das war einen großen Anklang. Ja, ihr werdet ja auch dazu gezwungen, das zu machen. Ne? Also, das ist alles so lächerlich. Ja, das wollen die Männer ja auch. Tja. Auch zeigte das Social-Media-Verhalten von Frauen zeigt einen eindeutigen Trend. Die Gesamtnutzung von Moment. Nach einem Bericht von Ofcom für 2025 ist die Zahl weiblicher Nutzerinnen von Online-Dating-Apps im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Millionen gesunken. Die Gesamtnutzung ist seit einigen Jahren rückläufig. Mittlerweile sind Männer auf Tinder dreimal so häufig vertreten wie Frauen. Ja. Ficky-ficky. Ne? Die Zahl der alleinstehenden Frauen zeigt... Und glaubt man einer Studie, werden im Jahr 2030 45% der Frauen zwischen 25 und 44 Jahren Single sein, ne, und keine Kinder haben. Ja, aber wir wissen ja, dass sich Linien immer geradeaus weiter nach oben fortsetzen. Das ist ja ein Naturgesetz. Ne? Das ist ja, so wie mit den Transkindern, wo die Anzahlen inzwischen schon wieder dahin sinken, wo sie vor dem ganzen Unsinn waren. Ja, das ist, also wie gesagt, das war alles gut, aber das birgt natürlich ein Problem, und zwar die bösen, bösen Rechten. Nein, das ist auch woanders. Sehr zum Ärger der Verfechter sogenannter traditioneller Werte aus dem rechten Spektrum, die Frauen gerne einreden, wie erfüllt ihr Leben wäre, wenn sie sich nur bedingungslos einem Ehemann unterordnen und ihre eigenen Träume aufgeben, um die Kinder großzuziehen und seine Wäsche zu waschen. Aber Frauen hören nicht mehr zu. Ja, gutes Narrativ. Kette und so. Tja, und warum ist das so? Weil Frauen im Gegensatz zu Männern sehr zufrieden mit ihrem Single-Dasein sind. Unter anderem zeigt das, 61% verheirateter Männer heiraten erneut innerhalb von 2 Jahren nach dem Tod ihrer Frau. Oder haben eine neue Beziehung. Im Vergleich dazu sind es nur 19% der verwitweten Frauen, die erneut heiraten oder eine feste Beziehung. Ja, das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, ne? Nein, gar nicht. Mm-mm. Ja. Ja, ab 65, klar. Hast du direkt erkannt. Ja, Single-Frauen haben im Durchschnitt eine höhere Zufriedenheit mit ihrem Beziehungsstatus, also dem nicht bestehenden Beziehungsstatus, okay, ihrem Leben und ihrem Sexualleben und weniger Lust auf einen festen Partner. Ja, das ist diese Studie der Universität Toronto. Aber alleinstehende Frauen gründen immer häufiger Wohngemeinschaften, um sich gegenseitig im Alter zu unterstützen. Jetzt gehen hier langsam die Argumente aus. Ja, ich glaub, ist das eine gute Sache? Studienantwortpapier rentierten Katzenhaare, oder? Der Neophyt sagt auch gerade was, da wollte ich auch gerade drauf abheben. Ja, wenn es dann aber darum geht, dass die alleinerziehende Mutter in irgendeiner Form gefördert werden muss, dann ist wieder die Solidargemeinschaft der Gesellschaft gefragt. Ne? Die hat es ja sowieso schon so schwer und so bla bla bla. Also, ja. Es ist halt nie, es wird halt keine Verantwortung übernommen. Immer das gleiche Problem. Man will einfach ums Verrecken keine Verantwortung übernehmen müssen. Tja. Aber es ist so schlimm. Frauen sind von heterosexuellen Beziehungen erschöpft. Und wer könnte es ihnen verdenken? Erschöpft. Die Raten häuslicher Gewalt und sexuellen Missbrauchs sind nach wie vor erschreckend hoch, während die Verurteilungsraten beschämend niedrig sind. Wir kennen alle die Zahlen über die Gewalt in lesbischen Beziehungen, Katie. Selbst wenn man das Glück hat, nicht mit einem gewalttätigen Partner zusammen zu sein, leisten also Frauen immer noch ungefähr den Großteil der 99% emotionalen Arbeit. Das wüsste ich gerne. Wie viele Männer sind denn gewalttätig? Wie viel Prozent Männer sind denn gewalttätig? Also, und wie viele von denen sind eingewandert? Lesbischen Beziehungen aufschlüsselt. Ja. Wer ist der Mann in der lesbischen Beziehung und so? Ja, was ist ein Mann? Was ist eine Frau überhaupt? Keine Ahnung. Die Lösung ein Mann liegt ist einer, nicht von bei dem eine Frau gelangweilt ist. Das haben wir doch hier gerade gehört. Wann ist ein Mann ein Mann? Ja. Ist doch die Frau. Tja, es war unvermeidlich, dass wir gingen, sobald wir es konnten. Wir haben unsere Wahl getroffen. Jetzt sind die Männer an der Reihe, an sich selbst zu arbeiten und sich an die neue Dynamik beim Dating anzupassen. Frauen wollen kein Projekt oder ein weiteres Kind. Sie wollen einen Partner, jemanden, der gleichberechtigt an der Beziehung teilnimmt. Der zunehmende Trend hin zum Heterofatalismus wird 2026 weiter anhalten. Ich wünsche mir, dass noch mehr Frauen beginnen, ihren inneren Frieden zu wahren und sich einen Teil der Energie zurückzuholen, die sie in ihre Beziehung investieren. Ich bin sicher, dass wir weiterhin erleben werden, wie rechtsextreme Frauenfeinde und konservative Kommentatoren Frauen für die Epidemie der männlichen Einsamkeit und die sinkenden Geburtenraten verantwortlich machen und gegen unsere reproduktiven Rechte kämpfen. Der Angriff auf die Freiheit der Frauen wird weitergehen, aber auch der Widerstand wird nicht enden. Frauen brauchen Männer nicht nur nicht mehr, sie wollen sie auch nicht mehr. Ist alles gut, dann wissen wir ja Bescheid. History, eine Sexologin. Ah ja. Ja, ebenso überraschend hier das Finding, Karrierefaktor 6. Männer staffen sich runter, Frauen staffen sich hoch. In dem anderen Titel hieß es irgendwie... Männer schlafen sich runter, weil sie direkt wegen... Männer daten nach unten, Frauen nach oben, ja. Das ist irgendwie, ja, das ist offensichtlich... Ja, das Verhalten und die Genderwissenschaft lehrt das Gegenteil oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie man darauf ins Zeug kommen will, aber ja, so ist es wohl. Die Realität, die Beobachtung der Realität gibt eben immer noch was anderes her als die Beschreibung irgendwelcher komischen Theorien oder so. Ja, der Artikel von Nancy, der prangert das ja aber an, weil das ja ganz schlimme Stereotype fördert, dass die Frauen sich da... Zum Beispiel nur, ja. Das sich da hochschlafen, also und das liegt natürlich daran, weil nicht genug Frauen in Führungspositionen sind, wie Nancy hier schreibt. Und wenn die da sind, dann wird das ja direkt dann behauptet, dass die da zu Unrecht wären. Ich habe auch schon gehört, dass Frauen sich beschweren, dass nicht genug Männer in Führungspositionen sind, in denen sie sich hochschlafen können. Ja. Sonst geben, ne? Ja, neuer Mensch nicht in Sicht, würde ich der Nancy hier jetzt Antwort geben. Aber wirklich. Ja, der Chaos Communication Kongress hat ja stattgefunden. Wir haben ja, schon mal ein bisschen drüber geklagt, wie das sich im Charakter verändert hat und so weiter und so fort. Und immer mehr politisch und woke und sowas wirkt. Und hier habe ich einfach mal einen Artikel von Netzpolitik genommen, wo einige Vorträge gelobt werden. 4 Vorträge, die Mut machen. Ja, und da will ich einfach mal schnell durchsappen. Und warum die hier Mut machen und dass es daneben ist, könnt ihr euch ja schon denken. Ne? Erstens, politisch Einfluss nehmen. Tipps von Bundestagsinsiderinnen. Ne? Und wer Politik und Gesetzgebung selbst positiv beeinflussen möchte, bekommt im Vortrag eindringliche und konkrete Tipps. Mit besonderer Rücksicht darauf, dass man als engagierter Mensch nur begrenzt Zeit und Energie hat. Also man darf sich nicht... es geht um Leute, die halt Lobbyismus gemacht haben. Gegen die Chatkontrolle und so. Ich meine, wie erfolgreich die waren, wissen wir ja. Deswegen haben die besonders gute Tipps. Tja, sie raten dazu, das eigene Anliegen prägnant zu verpacken. Auf einem One-Pager mit konkreten Beispielen, die auch Oma versteht. Schließlich geben sie Tipps, wie man Bündnisse schmiedet, und sich im Netzwerk die Arbeit aufteilt, um sich Gehör zu verschaffen zu strategisch klug gewählten Anlässen. Ja, also wie bildet man Netzwerke und netzwerkt und so kriegt ihr politische Sachen durch mit Lobbyismus. Ja, okay, naja. Dann Narrative ändern, Tipps von Digitalaktivisten. Ne? Und hier geht es um ein wichtiges Thema, und zwar ja, Überwachungsstaat, die ganzen Sachen. Ne? The Last of Us Fighting the EU Surveillance Law Apocalypse unternimmt eine Zeitreise zu den frühen Angriffen auf Verschlüsselung in den 90er Jahren bis hin zu den frischen Plänen der EU-Kommission für ein Revival der Vorratsdatenspeicherung. Die ist europäisch schon durch. In Deutschland wird da jetzt drüber entschieden. Aber gut, egal. Zuletzt gibt es einen Ausblick, wie sich Überwachungsvorhaben in Zukunft bekämpfen lassen. Ja, das ist ja im Endeffekt meine Kritik, dass diese ganze Aktivistenszene sich jetzt auf das ganze LGBT- und Anti-AfD-Thema gestoßen hat und deswegen die Kräfte von dem eigentlichen Bürgerrechte-Thema abgezogen haben, was hier zum Beispiel wäre. Ne? Die Aktivisten waren vor einer Wende im Kampf gegen digitale Überwachung. Eine Wende? Ob höchste Gerichte weiterhin gefährliche Vorhaben stoppen, sei inzwischen nicht mehr sicher. Ach nee. Warum macht ihr den Aktivismus überhaupt? Genau deswegen doch. Hallo? Die digitale Zivilgesellschaft muss umdenken. Ja, gegen die AfD oder was? Nee. Es ist ein Kampf um Narrative, nicht um Gerichtsverfahren. Man muss neue Wege finden, zu erzählen, warum Datenschutz und Privatsphäre wichtig sind. Ja gut, wir hatten die Demonstration zu Artikel 13, ne, damals. Ja, aber jetzt finden andere Leute andere Themen wichtiger, wie Zivilgesellschaft, ne, bla, ja, wie soll man das Narrativ verändern? Weiß ich nicht. Dann, Widerstand als Pflicht, ja, da geht es um das Neutralitätsgebot. Ja, im Neutralitätsgebot, da müssen ja Beamten mehr oder weniger sich neutral verhalten. Ne, in der öffentlichen Verwaltung haben Beamtinnen die Pflicht zur Verfassungstreue. Wenn Dienstanweisungen oder Vorgaben etwa gegen Menschenwürde verstößen, müssen Beamten dagegenhalten. Ja, ganz konkret werden aufgelistet, was als Verstoß gegen Menschenwürde gelten kann. Dazu zählen Aussagen wie: Zugezogene können nie Teil der Gemeinschaft werden, denn ihnen fehlt die gemeinsame Geschichte, Kultur etc. Sie unterstellen etwa einen gemeinsamen Volkswillen und negieren Interessenvielfalt. Außerdem verstoßen natürlich alle rassistischen, frauenfeindlichen, antimuslimischen, antisemitischen, antiziganistischen, ableistischen und transfeindlichen Forderungen gegen die Menschenwürde. Und gerichtsfest ist das bestätigt. Ne? Malu Dreyer hat ja einmal einen Demonstrationsaufruf gegen die AfD gemacht. Das war vom Neutralitätsgebot gedeckt. Es gibt für Beamten sogar eine Pflicht sogenannten Remonstration. Wenn eine Weisung von oben gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung das Grundgesetz verstößt, müssen sich Beamten weigern. Wenn sie das nicht tun, tragen sie die volle Verantwortung. Ja, also bitte seid schön blockwartmäßig, weil sonst seid ihr dran. Ne? Wenn ihr es nicht erzählt habt, weiß man, dass ihr es nicht erzählt habt wie in der DDR. Ne? So, da hast du besser alles erzählt, weil ja. Ne? Tja, ganz böse wird das natürlich ausgenutzt von der AfD. In der Schule will die AfD ihr Neutralitätsregime durchsetzen. Mhm. Lehrkräfte in der Schule dürfen keine Parteiwerbung machen oder Schülerinnen dazu auffordern, eine bestimmte Partei zu wählen, aber Lehrkräfte sind dazu verpflichtet, Schülerinnen im Sinne demokratischer Werte faschistisch und rassistisch Inhalte aufzuklären. Ja, ja, AfD halt, ja, whatever. Und das ist, deswegen ist diese Einschüchterungskampagne der AfD, ja, aber sich halt vom Neutralitätsgebot nicht abschrecken lassen, gegen den politischen Gegner zu kämpfen, außer der politische Gegner ist der Falsche, wunderbar. Ja, dann. Und Räume vor Ort stärken. Also, ihr kennt ja, bildet Banden und so. Ne? Antifaschistische Projekte in Ost- und Westdeutschland sollen gegründet werden. Ne? Große Demonstrationen bringen weniger. Zwar haben die Brandmauerproteste für begrenzte Zeiten Massen auf die Straße gebracht, aber danach verhallt die Kritik wieder. Ja, die Kritik verhallt. Wir brauchen nachhaltige Strukturen, zum Beispiel Gemeinschaften und Treffpunkte, die Menschen zusammenbringen, vor allem in rechtsextrem geprägten Regionen. Ja, und also vor Ort irgendwelche Clubs bilden, ne? Wer die strukturellen Probleme hinter rechtsextremer Radikalisierung besser verstehen will, der soll quasi eigene Ortsgruppen gegen Rechtsextremismus bilden. Ja. Wo war denn die Republika diese Woche? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist halt der Chaos Communication Kongress. Nee, das ist doch Republika-Programm, was du gerade vorgestellt hast. Das ist ja genau der Punkt. Es ist, die Vortragenden sind sehr ähnlich. Es ist teilweise deckungsgleich von der politischen Meinung. Gut, die müssen die vortragenden Slots halt auch füllen, weil immer weniger technische Leute halt auch wirklich noch einen Vortrag da halten wollen. Aber ein anderer hat ja einen Vortrag gehalten, wo er irgendwie live während der Präsentation eine Dating-Website oder eine Dating-App oder eine Dating-Plattform in Amerika, die von Rechten benutzt wird, irgendwie gelöscht hat oder den Zugang gesperrt hat für ganz viele Leute oder irgendwie sowas. Ich habe es mir selber nicht angeguckt. Das hat viel Kritik geerntet. Aber ihr seht, solche Projekte, ne, jetzt bei den vier Beispielen war ein Beispiel, wo ich noch sage, okay, ja gut, Datenschutz und sowas. Ja, wie ändern wir das Narrativ, dass sich mehr Leute dafür begeistern? Ja, alles andere ist einfach nur noch Kulturmarxismus. Das hat nichts mit Technik zu tun, nichts mit Bürgerrechten. Ne? Da ist der CCC auch einfach nur eine weitere NGO geworden, leider. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass der Teske nochmal wieder auftaucht und da ist er wieder. Und er berichtet hier von der Mitarbeiterversammlung des NDR und in Hamburg zum Format Klar und Moderation Ruß. Hier ist ein Augenzeugenbericht und der Augenzeuge hat wohl berichtet, 30. September, der NDR hat in Lockstedt extra eine Wagenhalle freigeräumt, um über Perspektivvielfalt im Programm zu sprechen. Doch zunächst geht es nur um eins, den Fall Klar und Julia Ruß. Die rund 200 Stühle sind fast alle besetzt. Zahlreiche Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, okay, ich glaube, wollte man eine Kollegin haben, aber steht Kollegen und Kollegen, stehen. Sie haben Fragen. Die beiden Programmdirektoren Ilja Steinhausen und Frank Beckmann sind da und eine externe Coachin, die moderiert. Wie konnte es zu so einem Desaster kommen? Frank Beckmann nimmt sich das Mikro und übernimmt erstmals Verantwortung. So ein Format sei seine Idee, sein Wunsch gewesen. Er habe es beauftragt. Es sei aber falsch gewesen, die Dinge laufen zu lassen, ohne klare redaktionelle Verantwortung. Er sei ja kein Journalist. Da habe Thomas Berbner die Chance ergriffen, Julia Ruß als Moderatorin für das Format zu verpflichten. In Klammern eigentlich als Doppelmoderation geplant, aber der Kollege Jolms hat dann zurückgezogen. Uns war nicht klar, was für eine Luz kennen, die Ruß war. Das haben wir zu spät bemerkt, Kopfschütteln bei vielen im Raum. Man habe ihr dann dienstags mitgeteilt, dass man beim NDR nicht mehr weitermachen wolle. Das wäre ein Fehler gewesen. In diese Leerstelle ist Frau Ruß reingestoßen und hat ihre Geschichte erzählt. Dass die bereits am Mittwoch in der Welt stand, habe gezeigt, dass ich offenbar auf dieses Szenario vorbereitet habe. Das Narrativ war im Raum. Wir sind da nur noch hineingestolpert. In 10 Jahren wird man deshalb leider immer noch lesen können: Julia Ruß wurde gefeuert. Übernehmen Sie die Verantwortung dafür? Fragt ein Kollege Beckmann. Ja, nehme ich auf meine Kappe. War ein Fehler. Und dann kommt es noch zu einer absurden Szene. Andreas Lange, der Redaktionsleiter von Reschke Fernsehen, meldet sich, nimmt plötzlich Thomas Berbner, den Redakteur von Klar, in den Arm und sagt, dass mit unserer Unternehmenskultur am Ende doch alles in Ordnung ist, zeigt doch, dass Thomas und ich hier nebeneinander sitzen und uns sogar in den Arm nehmen. Berbner schaut eher bedröppelt. Das ist wie wenn Politiker ein Baby küsst. Will das Baby das überhaupt? Bestimmt. Und nochmal, Herr Teske. Er schreibt, als vor 11 Monaten mein Buch Inside Tagesschau erschien, war er der Einzige, der es im ÖRR wagte, mich zum Interview einzuladen. Nun muss Jörg Wagner gehen. Nicht deswegen, aber insgesamt war er dem Sender wohl zu unbequem. Immer wieder kamen auch kritische Stimmen in seinem Medienmagazin auf Radio 1 zu Wort. Habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört, vom Medienmagazin bei Radio 1, aber gut. Auch dem Haussender RBB gegenüber, genau, Punkt. Wagner, der beim legendären DT64 begann, kam an die kurze Leine. So gab es eine unfreiwillige Sendepause. Einen krassen Fall schildert er nun im SZ-Interview. Die Intendantin Ulrike Demmer ordnete einen Schnitt seiner Sendung an. Eine Passage wurde nachträglich entfernt. Eine klare inhaltliche Einflussnahme. Streitfrage war, ob Chefredakteur David Biesinger Teil der Geschäftsführung war und damit um die Entscheidungen von Patricia Schlesinger wusste. Wagner sagte ja, Demmer nein. Und setzte sich durch. Dabei rühmt sich der ÖRR immer seiner Unabhängigkeit. Doch Einflussnahme passiert nicht nur von außen. Die innere Rundfunkfreiheit wird gerade von innen bedroht. Von karrierebewusste Vorgesetzten, zum Beispiel Andreas Halbach vom ZDF, hat darüber gerade berichtet. Demmer war zuvor stellvertretende Regierungssprecherin, nominiert von der SPD. Biesinger arbeitet übrigens immer noch in führender RBB-Position, obwohl er die Verantwortung für den Skandal um Gelbhaar trägt. Mit Wagner verliert der ÖRR einen echten Medienexperten. Ich fürchte, er wird nicht adäquat ersetzt werden. Man will das vermutlich auch gar nicht. Zu seinem Ruhestand ab dem Jahreswechsel sagte er, in Anführungsstrichen, die Erfahrenen werden jetzt dafür bestraft, dass es in der Leitungsebene Mittelverschwendung gab und es hieß, der RBB sei blank, man brauche einen Befreiungsschlag. Ende vom Zitat. Der RBB werfe die älteren freien Beschäftigten in Anführungsstrichen wie Säcke aus einem Ballon, um wieder Fahrt aufzunehmen. Dieses Gefühl, ein Sack zu sein, hat mich verletzt, sagte Wagner. Ja. Aber gut, dass wenigstens einer da das mal besprochen hat. Habe ich überhaupt nichts damit bekommen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das noch nie gehört, dass es beim Radio 1 auch ein Medienmagazin gab. Ich kenne nur Zapp. Aber das spricht ja eigentlich wahrscheinlich für die Qualität. Weil wenn wir da noch nichts von gehört haben, dann gab es da auf jeden Fall auch keine Aufreger. So gesehen. Ja, hier haben wir James Hankins, ein Historiker, der Harvard verlassen wird, wie er hier ankündigt, nämlich oder jetzt dann effektiv verlassen hat zum Jahreswechsel. Was ich hier dran interessant fand, man kann leider nicht den ganzen Artikel lesen, auch im Archiv nicht, aber es gab einen interessanten Teil. Genau. Im Jahr zuvor hatte die Universität im Sommer nach dem Tod von George Floyd geschlossen, eine Kniebeuge vollzogen. Dies erwies sich nicht, wie ich erwartet hatte, als leere Geste der Tugendhaftigkeit, sondern hatte schwerwiegende Folgen für unsere internen Abläufe. Bei der Durchsicht der Bewerbungen für die Masterstudiengänge im Herbst 2020 stieß ich auf einen herausragenden Kandidaten, der perfekt zu unserem Programm passte. In den vergangenen Jahren wäre dieser Bewerber sofort an die Spitze der Liste gerückt. 2021 wurde mir jedoch von einem Mitglied des Zulassungsausschusses informell mitgeteilt, dass das, gemeint war die Zulassung eines weißen Mannes, dieses Jahr nicht passieren würde. Im selben Jahr wurde ein nachweislich brillanter Student, den ich betreut hatte und der buchstäblich der beste Student in Harvard war, er gewann den Preis für den Absolventen mit den besten akademischen Leistungen, von allen Masterstudiengängen abgelehnt, für die er sich beworben hatte. Auch er war ein weißer Mann. Ich rief bei Freunden an verschiedenen Universitäten an, um herauszufinden, warum er bloß abgelehnt worden war. Überall dasselbe Bild. Die Zulassungskommissionen für Graduiertenprogramme im ganzen Land folgten demselben ungeschriebenen Protokoll wie wir. Die einzige Ausnahme von der generellen Ausgrenzung weißer Männer war eine Frau, die als Mädchen geboren wurde. Ja, kann man sich halt überlegen. Was für einen Blutzoll an guten Leuten das die Wissenschaft rund um die Welt gekostet hat. Ein großes Kino, ja. Und wie viele Leute da irgendwo hingehoben worden sind, nur weil sie eine gewisse Hautfarbe sexuell haben. Feminization of Society haben wir da neulich, ne? Da war es wieder. San Francisco. Der hat einen Flughafen. Und dieser Flughafen hat, wenn man da durch die Sicherheitskontrolle ist, eine Galerie. Gibt es in Amsterdam so ähnlich. Nur da würde ich gerne wirklich mal rein, weil das ist eine Außenstelle vom Rijksmuseum in Amsterdam. Hier ist es, ja, was auch immer das hier ist. Ich glaube, die Zuschauer sehen ja jetzt das Bild. Die Ausstellung, die da lief, hieß Women of Afrofuturism. Afrofuturism ist ein künstlerisches und soziopolitisches Befreiungs-Dingsbums-Movement. Aber das ist, ich kann das nicht, ich muss es mir übersetzen lassen. Dann ist das alles einfacher. Komm, komm, mach's Deutsch. Genau. Eine künstlerische und gesellschaftspolitische Befreiungsbewegung untersucht die Vergangenheit, hinterfragt die Gegenwart und entwirft neue Zukunftsvisionen für schwarze Menschen. Der Begriff wurde 1993 im Essay Black to the Future des Schriftstellers Mark Deary geprägt. Der Afrofuturismus erforscht die Erfahrungen schwarzer Menschen durch eine Kombination aus Science Fiction, magischem Realismus, Mythologie, Geschichte und Technologie in Genres, die von Literatur und Musik über Mode und Film bis hin zu bildender Kunst reichen. Er kann vielfältige Elemente umfassen, vom Weltraum über die Natur bis hin zur Popkultur. Lange bevor der Begriff Afrofuturismus entstand, spielten visionäre schwarze Frauen eine führende Rolle in dieser Bewegung. Katherine Johnson und die anderen Wissenschaftlerinnen, die bei der NASA gearbeitet haben, und dann natürlich Nichelle Nichols, die in Star Trek als erste bedeutende Rolle für eine schwarze Frau, Lieutenant Uhura, ins Weltall geflogen ist. Und so weiter und so fort. Also man feiert hier also die Errungenschaften von schwarzen Frauen in allen Bereichen. Wir können noch, hier unten sind noch ein paar Bilder, die wir uns ansehen können. Ah ne, ist nur noch ein Bild. Also wahnsinnig gute Kunst, die ja warte, Moment. Zu sehen sind Werke der in Oakland lebenden Filmemacherin, Künstlerin Sia C. Peters, der in Boston ansässigen Digitalkünstlerin Natrice Gaskins und der interdisziplinären Künstlerin Alicia B. Wormsley, die die Plakatkampagne There are Black People in the Future schuf. Und da gibt es noch Mode dazu. Ist das nicht cool? Habt ihr nicht auch voll Bock, nach San Francisco zu fliegen? Das Gute ist, ich kenne jemanden, der war da. Der hat sich das für uns angesehen. Und wir können, glaube ich, jetzt rüberschalten nach San Francisco zu unserem Außenkorrespondenten. If you're in a good mood today and don't want to be in a bad mood, feel free to keep on scrolling. But right now I'm in the San Francisco airport and there's an exhibit here called Women of Afrofuturism. And at first it seems like, you know, a positive art exhibit about women of color. But then if you come down here to the bottom in the small text, it says generative AI. So not only are they not using real artists or real women or real women of color, but the whole exhibit is actually generated by AI. Look at this, AI, AI, AI, all of it. If you're looking at these images right here, all the credits are generative AI. I think that's insane. And then over here, there are black people in the future. Are there? Right now we have an exhibit that's supposed to be promoting women of color and artists, and none of those three things are human in the exhibit. Anyway, let me know what you think down in the comments. I think AI is going a little too far. Das war's eigentlich auch schon. Also ich meine, man kann so KI. Ich kann es aber erklären. Der gute Mann hat einfach nicht verstanden, dass die KI natürlich auch black sein kann. Oder weiß ich. Das ist doch klar. Also ich meine, Räumen, Androiden, sonst wäre es doch nicht die Afro-Future, wenn aber das jetzt plötzlich der Algorithmus nicht auch kulturell schwarz ist. Also ich meine, macht mir da KI, was ihr wollt, aber das ist halt an so einem Ort, dann ich, Kunst, ihr nennt es Kunst, ich nenne es. Aber es ist auch irgendwie gut. Da kann man die marginalisierte Gruppe direkt rausschneiden. Ne? Da gibt es jemanden, der veranstaltet diese Kunstausstellung, kriegt dafür Geld, wahrscheinlich auch Ordergeld. Und das müsste er ja normalerweise mit irgendwelchen Künstlern teilen. Das kann man so dann jetzt sich einfach direkt einstecken. Und ich trotzdem so tun, als ob man schwarze Künstler fördert. Finde ich ein gutes Geschäftsmodell. Wir bedanken uns bei Jerry Rick Everything, auch wenn er, glaube ich, mit seinen fast 10 Millionen Abonnenten sondern nicht braucht. Doch, unseren Push, den braucht. Migratöchter! Wenn man zu spät kommt, dann kann man auch so einen Cartoon posten. Für die Leute, die uns nur zuhören. Wir haben hier eine weitere Variante der Peter Griffin Farbskala-Witze. Diesmal von Migrantöchter, ein Unternehmen des SWR. Und da sieht man auf der linken Seite eine Frau in einem Solarium liegen mit einer Sprechblase darüber. Und in der Sprechblase sagt jemand: Boah, du hast aber auch eine schöne Farbe bekommen. Und darüber steht ja. Und daneben steht aber. Und darunter sieht man wieder die Peter Griffin Farbskala okay und not okay nach Hautfarben eingeteilt. Und ich habe echt lange meditiert, aber ich. Das ist wirklich so dumm, dass mir jetzt nicht mal wirklich eine geistreiche Geschichte dazu einfällt. Also, meinst du, man kann auch ein bisschen warten, jetzt sind trotzdem nicht, ja? Das finde ich auch interessant. Hier hat Endwokeness angeblich einen Ausschnitt aus dem Manifest von Audrey Hale, dem Bär-Person, die in Amerika in einer Schule 6 Menschen ermordet hat. Dieses Manifest ist ja sehr schnell eingesammelt und nicht veröffentlicht worden. Weiß nicht, wie Endwokeness an diese Ausschnitte kommt. Aber wir sehen halt hier die Vorteile und die Nachteile von verschiedenen Anschlagsorten. Und bei der einen Schule schreibt er halt, das ist eine vorwiegend schwarze Schule und er liebt schwarze Menschen. Deswegen ist das ein Nachteil. Und bei dieser Schule, wo er den Anschlag begangen hat, bei der Covenant School, sagt er, der Vorteil ist, das ist eine vor allem weiße Schule. Und dann schreibt er in Klammern dahinter, weiße Menschen hasse ich. Ja, sowas zeigt man uns halt nicht, weil es ja keinen Rassismus gegen Weiße gibt und weil diese ganze anti-weiße Rhetorik ja keine negativen Folgen hat, die wir ständig hören. Ja, lustig, dass er sagt, oh, die schwarze Community ist in despair and suffering, I don't want to cause that. Keine Ahnung, wie, ja, komisch, komisches Geschröpsel. Ja, genau, also es klingt wie etwas, was so jemand schreiben könnte, aber man kann es natürlich nicht verifizieren. Nee, wir können es nicht verifizieren. Obwohl ein Wognis jetzt auch niemand ist, der jeden Unsinn postet. Aber jemand, der jeden Unsinn postet, ist das Kika. Hier gibt es, glaube ich, keine Musik. Alter Schwede. Oder doch, gibt's. Oh, pack mich nicht mehr rein. Schon krass, du schiebst voll Hass, das muss auch heute nicht mehr sein. Deine Sorgen verfliegen, sausen mit dem Hesse-Price 3000. Was? Wie Schutz ist? Mit einem leichten Klaps wird der Ditter ertappt. Deine Sorgen verfliegen, sausen mit dem Hesse-Price 3000. Reichlos und mit Eifer kommt Dr. Harel Kuiper. Dann deiner Blitzportion. Deine Sorgen verfliegen, sausen mit dem Hesse-Price 3000. Der Hesse-Price 3000 ist der weiter bei Freunden. Das wäre es noch, ne? Da wäre das ja sinnvoll. Ne? Ja, das ist Schwachsinn. Ja, also ist ja normal, dass irgendwelche alten weißen Männern zu irgendwelchen Kindern hingehen, die auf Parkbänken sitzen und denen die Haare verwuscheln, ist ja klar. Der erinnert mich irgendwie an den, wie heißt er doch gleich? Man kann auch einfach sagen, don't touch my fro. Ne? Don't touch me fro, dann geht das. Das muss doch reichen. Ja, aber wie oft kommt das denn vor? Ich möchte es eigentlich wissen. Angeblich andauernd. Ich sehe es nie. Ich bin fucking selber Leuten über 50 Jahre auf dieser Welt und ich habe noch nie gesehen, wie jemand mit schwarzen Ohren. Ich bin selber Leuten, denen das nervt. So, da macht man es doch am liebsten mit 8. Ja. Also, ich habe es schon gesehen, aber es ist einfach eine normale Interaktion unter irgendwelchen Schülern oder sowas gewesen, wo man sich halt gegenseitig neckt oder sowas. Aber was ich halt schon gesehen habe, ist so: Oh, du hast aber interessante Frisur, interessante Haare, darf ich mal anfassen oder sowas? Ja, das gibt's schon. Aber das einfach, wie gesagt. Ja, darf ich mal, ist ja auch eine ganz andere Sache. Männern in Trenchcoats von hinten an die Bank rantreten, um Kindern die Haare zu zerwuscheln. Ja, alles klar. Da ist der Elektroschock dann gerechtfertigt. Eine komische Situation, ja. Ja, unalltäglich. Aber man guckt sich das an und man wird sich wünschen, ach, bitte sei KI generiert. Aber nee, ist nicht KI, sondern KIKA. Ja, in der Tat. Ja, ich möchte mich nicht mit der Ausdrucksweise von dem Herrn Stirner hier gemeinsam machen. Wir haben in diesem Stillleben zwei Dinge vereint. Wieder was von den Migra-Töchtern im unteren Bereich. Da steht, bin ich ein schlechter Mensch, weil ich gegen den Willen meiner Eltern zum Islam konvertieren will. Follower ja. 18 Jahre. Ja. Ja, und der ja. Max Stirner fragt etwas provokant danach, warum der SWR oder Migra-Töchter hier nicht eher darüber spricht, wie das ist, wenn man den Islam als 18-jähriges Mädchen verlassen möchte. Und dieser sachlichen Aussage kann ich nur mehr als zustimmen, weil ich meine, wie irre ist das, dass man einer 18-Jährigen irgendwie da noch gut zuredet, weil die sich von irgendwem hat bequatschen lassen, die überhaupt nicht übersehen kann, was das für Pflichten mit sich bringt und eben was Apostaten passiert. Die hat vielleicht noch nie von Ehrenmorden gehört, weil sie halt bisher nur irgendwie, keine Ahnung, Taylor Swift und TikTok gemacht hat, keine Ahnung. Ja. Kannst du noch Christiane Backer erinnern? Das ist Irrsinn, dass junge Menschen zum Islam, völliger Irrsinn zum Islam. Christiane Backer von MTV. Ja, da stimmt, die ist auch irgendwann konvertiert. Ja, die lebt in London unter dem Kopftuch sozusagen. Verschwindigus. Aber die war schon immer so ein bisschen sehr künstlich auch, ne? Also, war nicht meine Lieblingsmoderatorin. Ne? Ich habe die Tage, hast du mitgekriegt, sie haben MTV abgeschaltet jetzt, ne? Komplett? Ja, habe ich gehört, das oder gelesen erstmal nur. Ich hab irgendwie ein Interview gesehen mit Ray Cokes bei der BBC. Die haben ihn angerufen und haben ihn zugeschaltet. Der gute alte Ray Cokes. Erinnerst du dich noch an den? Ja. Das war ja so der DJ eigentlich auf MTV Euro. Es war lustig, den mal wieder zu sehen. Und er war gut drauf, das hat mich gefreut. Ja, wir haben hier ein Interview von der NZZ mit zwei deutschen Polizisten, einer Polizistin und einem Polizisten. Ja, und im Endeffekt, ich könnte jetzt auch hier viel draus vorlesen, aber das tut eigentlich wirklich nicht Not, weil wir wissen alles, was da drin steht schon. Also es sind alles, sie beschreiben dann die Personen, oder einmal halt, das ist Franjo, der Polizist, der ist ganz normaler Polizist, Landespolizist. Aber es fallen dann halt, also es ist, der im modernen Journalismus ist halt auch irgendwie komisch, weil es ist dann mein Lieblingsabsatz ist, zum Gespräch geht es in ein Restaurant im Zentrum einer großen süddeutschen Stadt. Dort finden gerade Weihnachtsfeiern statt. Die Stimmung ist heiter. Junge Frauen tragen Geweihe aus Plüsch. Der Geräuschpegel ist hoch. Ich will nicht bei deinem Interview eigentlich live, also ich muss da nicht, ich brauche bei dem Interview keine Regieanweisungen irgendwie. Das Ziel ist ein bisschen... Er sagt halt, nach innen ist das System der Polizei sehr konservativ und hierarchisch. Er sagt, er kennt Polizisten, die haben nie Karriere gemacht, weil sie ihre Meinung gesagt haben, Missstände benannt haben, sich mit dem System angelegt haben. Wer einmal durch das Raster fällt, ist erledigt. Nach außen gibt sich die Polizei offen und woke, Regenbogenfahnen, Gender and Girls Day. Es werde viel Toleranz propagiert, aber innen ist es halt nicht so. Viele Leute, sagt er, haben die falsche Erwartungshaltung gegenüber der Polizei. Die Leute gingen davon aus, dass diese ihre privaten Probleme löse. Das finde ich super interessant, weil das sehen wir ja in allen Sektoren. Die Schule soll die privaten Probleme der Kinder lösen. Irgendwie die Krankenhausmitarbeiter kriegen Gewalt angedroht, wenn sie nicht so arbeiten, wie die Leute das gern hätten. All diese Sachen, dafür ist der Staat halt eben nicht da. Eure, also Mietstreitigkeiten oder Ehekrach, dafür ist halt eben nicht die Polizei. Ne? Naja, ab einem gewissen Punkt halt schon. Ja, schon, aber dann, wenn es Gewalt wird oder irgendwas, aber genau. Wenn halt Leute sich anschreien oder irgendwas, dann kann die Polizei da halt wenig machen, außer zu sagen, hey, seien Sie mal leiser, die Leute in den anderen Wohnungen wollen schlafen. Ne? Das ist ich meine, das gute Recht, sich klar gibt es Leute, die sagen, ah, da ist ab 22 Uhr jemand im Garten und das steht in der Hausordnung, dass man das nicht darf und dann ruft er die Polizei oder sowas. Ja, sowas gibt es immer, aber ist das, was unsere Behörden überlastet? Naja, gut, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Polizisten da genervt sind, weil sie sagen, okay, jetzt müssen wir uns mit dieser Kinderkacke hier beschäftigen, aber... Er sagte, die Polizei hat nicht den nötigen Rückhalt in der Gesellschaft. Manchmal sind es nur Nuancen, aber er erzählt von aufmüpfigem Verhalten von Menschen, die Polizisten abschätzig behandeln, weil sie wissen, in aller Regel kommt man damit durch. nennt doch Horst und Reiter in zur Zeit. Ja. Und das, ich meine, jeder, der mal Interaktionen mit Polizisten beobachtet hat, weiß ganz genau, ja, das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ne? Entweder lassen die sich beleidigen oder lassen sich nicht beleidigen. Ne? Und das hängt eher davon ab, wie viele Kollegen sind vor Ort, die mit zupacken können im Zweifelsfall. Ob die sich beleidigen lassen oder nicht. Laut der Kriminalstatistik sind Ausländer vor allem bei Gewalt und Sexualdelikten deutlich überrepräsentiert. Es gibt in Deutschland zahlreiche Journalisten, Aktivisten und Wissenschaftler, die diese Auffälligkeiten relativieren. Menschen, die für die Sicherheitsbehörden arbeiten, sagen hingegen meistens, dass sich ihr Eindruck voll und ganz mit der Statistik decke. Franjo sagt das auch. Ja. Nur weil ich schwarz bin, habe ein Mann bei einer Personenkontrolle gebrüllt, so laut, dass Passanten stehen geblieben seien und skeptisch geguckt hätten. Der Rassismusvorwurf werde bewusst genutzt, sagt Franjo. Wenn er die Uniform trägt, vermeidet er manchmal den Blickkontakt mit Dunkelhäutigen, um den generalisierten Rassismusverdacht nicht weiter Forschung zu leisten. Der Vorwurf wird von einem Milieu links der Mitte formuliert, das sich begeistert der Black Lives Matter-Bewegung angeschlossen hat. Deren Protagonisten unterstellen der Polizei strukturellen Rassismus. Defund the Police, streicht der Polizei die Mittel, ist einer ihrer Slogans. Und er berichtet, dass er mal nicht auf eine Party durfte, weil die da gesagt haben, Bullen dürfen nicht rein. Also wirklich, das war deren Wortlaut, nicht meine. Ich hatte Polizisten gesagt. Er macht nicht viele Worte und sagt auch viel. Der Polizist als Figur, die zwischen allen Fronten steht, so klingt es, wenn man ihm länger zuhört. Auf der einen Seite steht ein linkes Milieu, das Polizisten oft generell skeptisch sieht und deren Diskreditierung als notwendige Konsequenz betrachtet, steht im Namen von Anti-Autoritarismus, Antirassismus und Antifaschismus. Auf der anderen Seite sitzt der Staatsapparat, der keine kritischen Fragen mag und seinen Polizisten manchmal das Leben schwer macht. An bestimmten Punkten überlappen sich die beiden Seiten, zum Beispiel bei der Jugendgerichtshilfe. Sie begleitet Jugendliche im Laufe eines Strafverfahrens. Franjo beschreibt die Jugendgerichtshilfe als links und verblendet. In jungen Intensivtätern wollen sie stets nur das Gute sehen. Franjo ist dafür, das Strafbarkeitsalter zu senken. In Deutschland liegt es bei 14 Jahren. Er erzählt von Tätern, die kurz vor ihrem 14. Geburtstag stehen und genau wissen, dass ihnen nichts passieren kann. Falls es später doch zu einer Verurteilung kommt, sind die Strafen in Franjos Wahrnehmung zu gering, vor allem bei Gewalttaten. Staatsanwälte würden in einer Blase leben. Nennt ein Beispiel, schwarze Fahrer würden angeklagt, um die Quote an Anklagen hochzutreiben. Verfahren zu Gewaltdelikten würden hingegen oft eingestellt, auch weil die Beweisführung viel schwieriger sei als beim Schwarzfahren. Und dann sagt er auch, es gibt einen Kulturrabatt. Franjo sieht ein Übermaß der Toleranz im Umgang mit Asylmigranten. Sie könnten mit Nachsicht rechnen, weil oft ihre Traumatisierung angeführt werde, um eine mildere Strafe zu rechtfertigen. Ja. Also Franjo ist ein bisschen desillusioniert, würde ich sagen. Eigentlich hat er nur einen Wunsch, sagt er hier, Respekt. Ja. Und dann haben wir noch die Bundespolizistin, die sagt, ja, das mit der Grenze ist irgendwie nicht so, wie sich die Leute das vorstellen. Eine engmaschige Kameraüberwachung oder Drohnen würden der Polizei im Grenzschutz helfen, doch beides gibt es laut Patricia nicht. Die Kontrollen also Symbolpolitik, das sieht sie nicht so. Die vielen kleinen Maßnahmen ergeben aus ihrer Sicht Sinn, allein schon, weil dabei als Beifang auch offene Haftbefehle vollstreckt werden und die Polizei bei ihren Kontrollen illegale Drogen und Waffen findet. Manche Sätze formuliert sie im Behördendeutsch hin und wieder, bricht aber auch der derber Jargon durch. Menschen, die kontrolliert werden, sind PGÜ, also das polizeiliche Gegenüber. Wenige Augenblicke später spricht sie von aufmüpfigen Typen in der Kontrolle, die dann schon mal flach gemacht werden, falls es hart auf hart kommt. Sie sei in solchen Situationen eher deeskalierend, doch manche Kollegen hätten eben ein bisschen weniger Geduld. Der gerne von linken Organisationen und Medien erhobene Vorwurf des Racial Profiling versucht, die Polizisten noch deutlich weiter nach rechts zu schieben. In die radikale oder auch gleich in die extremistische Ecke. Racial Profiling ist die Behauptung, dass die Polizei nur aufgrund ihres fremdländischen Aussehens Menschen kontrolliert. Patricia fühlt sich vom Vorwurf des Racial Profiling nicht angesprochen. Die Polizei reagiere nun einmal auf die politische Lage und wenn es um illegale Migration gehe, brauche sie nicht die Oma Hannelore rausziehen. Ja. Ach was, das klingt aber alles sehr rassistisch. Also. Genau, das ist sehr rassistisch. Was hast du mal, Hannelore, illegal eingewandert? Ne? Im Restaurant sitzt Patricia mit dem Rücken zur Wand. Sie behält gerne den Überblick. Solche Verhaltensweisen kann sie auch im Privatleben kaum abstellen. Das Gefahrenradar ist immer. Ja, Polizisten leisten jede Menge Beitrag in unserer Gesellschaft. Wird wenig gesehen und ich weiß nicht, wie lange die noch den Sündenbock machen wollen. Für die ganzen falschen Entscheidungen. Zumal sie jedes Mal, wenn sie gegen irgendwas vorgehen, wieder Gefahr laufen, platt gemacht zu werden von irgendwem. Ich will noch einen kleinen Einschub zu der ganzen Berlin-Thematik hier vom 20.08. letzten Jahres. Ui. Linksextreme wollen Villenviertel angreifen. In Grunewald gab es einen Brandanschlag auf die Stromversorgung. In einem fünfseitigen Papier schwadroniert die Vulkangruppe darüber, wie man reiche Menschen attackieren kann. In anderen Worten, ist alles mit Ansage. Absolut. Da haben sie noch nicht geschafft, die jetzt überführen oder infiltrieren oder sonst irgendwas. Ja, schwach. Ist es denn nicht möglich, so eine Internet-Sleuth-Aktion auf die Beine zu stellen? Wenn die ganzen vernünftigen Leute im Internet wollen, dass die Vulkangruppe enttarnt wird, könnte das doch eigentlich funktionieren. Ach, wenn Gamergate doch nur meine persönliche Armee wäre. Ja, komisches System macht komische Sachen. Hier haben wir Amerika. Ihr wisst ja, da gibt es diese Sache mit diesen Kautionszahlungen. Bails und Bail-Bonds. Und hier haben wir einen Mann namens Mohammed Adan, 36 Jahre alt, der seine Freundin Rachel Abraham im August 22 übel verletzt hat, durch angegriffen hat, verprügelt hat, verletzt hat. Und dann hat man ihn wieder freigelassen. Und dann hat er sie wieder angegriffen und Moment, wo war es denn hier? Genau, also es gab mehrere verschiedene Angriffe wieder. Also jedes Mal, wenn er konnte, ist er wieder zu ihr hin und hat sie massiv angegriffen, auch vor den Kindern. Und zum letzten Mal am 11. August des letzten Jahres wurde er festgenommen. Er hat auch mehrmals sich seine Fußfesseln entledigt, die er angeblich den Frauen so viel helfen sollen. Ja, und dann kam der Portland Freedom Fund und hat gesagt, hey, du hast $20.000 Kaution. Wenn wir das über so ein Bail-Organisationsding hier, so ein Kautionsmakler machen, müssen wir dann nur 10% hinterlegen. Und dann kriegst du einen GPS-Tracker und dann ist alles gut. Ja, und dann hat er den GPS-Tracker, dann ist er freigekommen, hat den GPS-Tracker deaktiviert, ist straight zu ihr nach Hause gegangen, hat ihr das Gesicht zerschnitten und hat sie dann erwürgt, während die Kinder im Nebenzimmer waren. Femizid, alle Männer und so. Und ja, genau. All der ganze Scheiß. Ne? Weil ihr Bleeding Heart Liberals ihm die Kaution bezahlt habt. Das ist so unsagbar. Ich hoffe, das Kautionsunternehmen, dieses Kautionsmaklerunternehmen lernt daraus, halt von diesen Leuten eben keine Kautionen mehr anzunehmen. Vom Portland Freedom Fund. NGOs, wo man hinguckt, überall nur NGOs. Zum Kotzen. Ja, und wie immer lassen sich die Leute was einfallen, wenn der Staat so übergriffig wird. Ja, es ist Ghostplates, wären schon unterwegs. Und die sind eben ja, unsichtbare für Überwachungskameras, unsichtbare Kennzeichen. Ich glaube, vornehmlich in England vertreiben sie die mittlerweile. Ja, kann man ja nicht mehr automatisch auslesen. Und sicher nicht nur für Gangster interessant, sag ich mal. Aber CCC hört man auf dem Kongress, hört man so von sowas nichts. Ne? Ja gut, dann haben sie wieder eine Ausrede, um als nächstes dann zu sagen, okay, wenn ihr mit den Schildern nicht zurechtkommt, dann müssen wir hier eine ständige Echtzeitüberwachung aller Fahrzeuge einrichten. Ja. Und wer das abschaltet, kommt in den Knast. Ja, teilweise schon in England. Ich meine, in England sind die halt besonders asozial, was das angeht. Einerseits vom Staat, weil die halt das mit den die machen das auch mit den Umweltzonen, so wie wir, ne? Gewisse Autos dürfen da nicht hinfahren. Es gibt Ausnahmen und das wird halt über dieses Nummernkennzeichen-Zeugs halt abgerechnet. Und dann werden halt automatisch dann Strafen verteilt, wenn die Leute mal falsch abgebogen sind und dann kurz 20 Meter durch eine Umweltzone gefahren sind, nur weil, was weiß ich, eine Baustelle war oder sowas. Da gibt es sehr viele Fälle, wo die Leute sehr aufgeregt sind. Diese Kästen werden auch oftmals demoliert und deswegen, die sind da in England noch ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet als hier. Ne? Ich meine, wie oft wird hier ein Starnkasten mit einem Baseballschläger kaputt gehauen? Nicht mehr so oft, ne? Ein Film. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr schon das kennt von den modernen Autos, dass da teilweise gar nicht mehr so richtig zu finden ist, wo die Türgriffe überhaupt sind, wie man da überhaupt reinkommen soll. Da gibt es auch bei Tesla verschiedene Tricks und so weiter, und ja, die Chinesen möchten das auch verbieten, dass man Türgriffe nicht mehr sieht, und das ja, glaube ich, auch ein Sicherheitsaspekt ist, wenn da irgendwie Sicherheitskräfte die Türen öffnen wollen und finden dann nicht mal einen Griff dafür. Also da will man doch auf alte Mechanik setzen wieder. Finde ich nicht ganz so doof. Ja, kommen wir nochmal zu diesem AfD, hätte ich schon was gesagt. Nee, ADAC. ADAC-Aufreger von dieser Woche. Und da ging ja rum, dass irgendwie der Vorstand von ADAC gesagt hätte, dass er höhere Spritpreise will. In einem Interview, das war irgendwie so die Überschrift. Und hier der Professor Rieck hat in seinem Video, was ich wieder sehr sehenswert fand, halt eben gezeigt, dass das eigentlich so nicht so richtig, nicht so richtig so ist, wie sich die Leute halt drüber aufregen. Also diese Frage war wohl auch so ein bisschen suggestiv. Das ist quasi, man hat irgendwie gesagt, ja, dieses und jenes ist ja so, so und so. Und also man hat quasi auf eine andere Sache dann abgezielt, die noch schwieriger wäre. Und er hat das dann halt ins Spiel gebracht. Und also man kann das halt so verstehen, dass man da mit halt von den Sachen, die da im Raum stehen, von irgendwie Fahrzeugverboten und Technologieverboten und so weiter und so fort, dass da halt dieses Mittel von der CO2-Bepreisung halt ein schwächeres Mittel ist und da es jetzt halt in diese Richtung halt geht, dass man sich dann unter diesem Gesichtspunkt für dieses Mittel dann entscheidet und das dann halt propagiert und das halt so verstanden wurde, als ob diese Person jetzt vollkommen ohne Not gesagt hätte, so ja, ich will aber auch, dass das Tanken schön teuer ist, damit die Leute ja nicht mehr so viel Auto fahren oder so. Und das ist halt daraus nicht zu schließen. Und die anderen Sachen, die er hier erzählt hat in seinem Video, also da geht es ganz so viel um Strategie und was ist, wenn man jetzt seinen Willen irgendwie durchsetzen will und man ist da eigentlich in der Organisation, also das ist quasi auch hypothetisch gesagt, die dann quasi diesen Willen jetzt aktuell gar nicht so richtig fährt und unter welchen Umständen man da doch dann ganz gut aufgehoben ist, nämlich halt unter dem Umstand, dass dann später diese Organisation da irgendwie Anreize hat, auf diesen Willen umzuschwenken oder einem das gelingt, das so hinzubekommen, dann ist man halt, wenn man da einer der wenigen Anbieter quasi ist von dieser Strömung, hat man da dann einen ganz guten Stand. Und das fand ich halt auch ganz interessant, weil da musste ich halt direkt an mehrere Menschen, die in der FDP aktiv sind, denken. Und auf die das dann auf jeden Fall zutreffen würde, wenn man sagt so, ja, das passt eigentlich gar nicht zu dem, was da die Mehrheit der Leute halt irgendwie will, aber wenn man halt eben das dann fährt und dass sich dann so die Gesellschaft in diese Richtung bewegt, dann haben die halt eine ganz gute Auszahlung, so als Strategie quasi. Und da würden mir auf jeden Fall ein paar einfallen, die da so reinpassen. Und auch ganz interessant war dabei, dass er halt auch gesagt hat, dass im Endeffekt dieses Hinschmeißen von den Leuten, wenn sie sagen so, ja, das ist ja jetzt, entspricht nicht meinem meinen Überzeugungen, wie das jetzt gerade läuft, dass man sich das gut überlegen soll, sagt er, weil damit, das kann ja auch eine Strategie sein von Leuten zur Demobilisierung quasi, dass sie die also er benutzt jetzt das Wort nicht, aber so sage ich das jetzt mit der Demobilisierung, dass man im Endeffekt dadurch ja dann erst recht seinen eigenen Einfluss halt stärkt und ja, weil die Leute, die dann in eine Richtung ticken, ja dadurch dann nicht umschwenken, sondern ja dann nur weniger Opposition haben, die sie dann da in die andere Richtung vielleicht nochmal wieder kippen könnte. Und da steckt, glaube ich, viel Wahrheit dahinter. Also das sollte man sich schon gut überlegen. Und ja, und das finde ich auch ganz interessant zu diesem ganzen Themen auch mit dem, ja, was ja hier auch häufiger uns mal vorgeworfen wird oder mir speziell, mit von wegen, ja, ihr wisst doch eigentlich, was die Analyse ist und so, also wo die Probleme liegen. Und wie könnt ihr dann jetzt nicht Partei X irgendwie wählen, die das ja als einzige irgendwie verstanden hat oder so? Das, ja, hat zwar eine gewisse Logik natürlich, aber in der Realität ist es halt eben so, dass ja dann diese Partei X im Regelfall nicht die einzige, also jetzt nicht alleine mit über 50% der Stimmen wird regieren können. Also unter Umständen halt schon, aber es ist halt nicht sehr wahrscheinlich. Und das, was ja auch die Grünen und so ja ganz wunderbar, was ja eigentlich deren Macht ja wirklich ausgemacht hat, war ja gerade nicht, dass sie die einzigen waren, die irgendwelche Dinge für sich beansprucht haben, sondern halt eben, dass sie halt ihre Grundüberzeugungen halt überall irgendwie hingebracht haben, sodass es dann praktisch vollkommen alternativlos irgendwie gewirkt hat, deren Themen halt aufzunehmen. Also das sagt jetzt hier der Rieck nicht in seinem Video, aber das, da musst du sicher dran denken, bei diesen ganzen strategischen Dingen. Und dann hatte ich das nochmal rumgeschickt an so Kreise bei mir. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ob die Person, die mir da was geschrieben hatte, nochmal das Okay gegeben hat, sie zu zitieren. Eine Sekunde. Das sieht nicht so aus, aber dann gebe ich das mal nicht im Wortlaut wieder, sondern nur sinngemäß. Das war nämlich jemand, der sich beim ADAC gut auskennt. Und der hat mir also geschrieben, dass jetzt diese... Also erstmal hat er mir gesagt, dieser Mensch ist Teil des Präsidiums und nicht der Präsident. Also das ist ja auch schon mal ein wichtiger Unterschied. Und er ist ein ehrenamtlicher Mobilitätspräsident, der von den Mitgliedern gewählt wurde. Also quasi jemand mit Mandat. Und ja, mit dem, dass das jetzt so eine gelenkte Frage war quasi, wissen wir ja schon. Und dann hat er mich halt noch darauf hingewiesen, dass also jetzt diese Outrage-Kultur, die da jetzt sich ja Bahnen bricht, weil ja die Überschrift dann irgendwie war, das Tanken soll teuer werden und die Leute jetzt halt losrennen und sagen so, ja, der ADAC wird das jetzt so, der ist jetzt Vogue und so weiter und so fort, dass es sogar jetzt schon solche Ausnahmen angenommen hat, dass auch unter und in sozialen Medien zum Beispiel von der ADAC was hat er geschrieben? Luftrettung, also auch da vom ADAC betrieben wird, wo die einen Social-Media-Kanal haben und halt nur über ihre Einsätze berichten. Und dass dann da, wenn die jetzt da was posten über ihre Einsätze zum Menschenleben retten, dass da dann Leute da drunter irgendwie schreiben so, ja, ihr wollt doch hier nur ablenken von eurer CO2-Thematik oder so. Also so wild sind die Leute jetzt schon drauf, dass sie da irgendwie denken, dass die Luftrettung von ADAC irgendwie eine Ablenkung von ihrer CO2. Ja, das Thema berührt halt sehr viele Menschen sehr emotional. Das habe ich auch bei ein paar Leuten mitbekommen beim Umfeld, dass, weil, ja, es geht ums Auto und ADAC und sowas. Und ich interpretiere das Ganze so, die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf diese Politisierung von allem. Ne? Der ADAC ist dazu da, denen zu helfen, wenn eine Panne da ist. Ne? Und vielleicht halt für die Autofahrerlobby irgendwie noch ein bisschen Politik zu machen, aber sich nicht halt in diese tagesaktuelle Politik einzumischen, wie mit den ganzen CO2-Sachen. Ja, genau, das haben sie aber im Endeffekt ja gar nicht getan. Die wollen einfach, die wollen nicht, dass der ADAC sich in die eine oder andere Seite positioniert, die sollen einfach ihre Dienstleistung anbieten und die Fresse halten. Ja, so hat es halt gewirkt. Ne? Und deswegen sind die Leute so sauer. Ja, Chris, das ist ja nur das, wie es gewirkt hat. Aber die Leute sind inzwischen so angepisst. Überleg mal, vor zehn Jahren haben wir gesagt, wir würden einfach gerne in fucking Ruhe Videospiele spielen. Und wenn ihr jetzt die Gnade hättet, euch zu verpissen. Und ich verstehe vollkommen, dass die Leute überhaupt gar keine Toleranz, auch nur für den Anschein von so einem Mist mehr haben. Also deswegen kann ich schon verstehen, dass den Leuten auch bei Sachen der Kragen platzt, die es jetzt vielleicht nicht verdient haben aus sachlicher Sicht. Aber halt, wenn man sieht, also wie viel Steuern und Abgaben auf dem Spritpreis lasten, dann kann man halt nur sagen, ja. Ja, das ist falsch. Politische Lenkung. Es war, aber das ist ja nicht die Schuld vom ADAC, die haben ja diese Politik nicht gemacht. Und aber dann noch zu sagen, es ist halt ungeschickt einfach. Ja, aber die Frage der Fragesteller war im Endeffekt und die Überschrift dann natürlich, ist auch wieder medientechnisch, ne, ganz interessant. Das übliche Ding, ne. Ja, aber das Video auf jeden Fall vom Rieck ist wieder sehr interessant. Ich habe das jetzt nur so ein bisschen sinngemäß wiedergegeben, aber es macht echt Sinn, sich das von dem Herrn, der ja ein Professor ist und noch ein bisschen besser das erklären kann, als ich das jetzt wiedergeben kann, sich das nochmal anzuhören, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist einfach ein schönes KI. Vielleicht noch eine letzte Sache zum ADAC. Wer weiß, vielleicht ist das Ganze auch eine sehr gute Marketingkampagne vom AVD. Ja. Kriegen die ein paar mehr Mitglieder. Nee, ist es nicht. Die machen ja immer sehr, sehr gegen ADAC gestaltete Werbung. Ich glaube das jetzt zwar nicht, aber hey, vielleicht um das Ganze mal so ein bisschen in die komödiantische Ecke zu bringen, vielleicht ist das einfach eine gute Kampagne vom Automobilclub von Deutschland. Vielleicht gibt es ja bald einen alternativen Automobilclub für Deutschland oder so. AFADAC. Pauli Neubauer, die hat überhaupt keine Ahnung von Klima, mit der kannst du bestimmt nicht darüber reden, vernünftig. Was willst du denn da sprechen mit der? Also Deutschlandfunk hat jedenfalls dieses Bild hier rausgetwittert und einer hat dann gesagt, Grock, das ist hier von Grock, bitte setz da meinen Hut auf und das war das Ergebnis. Very international, sieht das aus. Also ich fand das einfach nur so schön. Dass ich euch das mal nicht vorenthalten wollte und wenn jetzt jemand sagt, das ist aber low-hanging fruit und so, dann sage ich, ich möchte hier einfach nur darauf aufklären, dass wir jetzt so selten über die Klimakrise sprechen und dass ich das anprangere und das habt ihr hier euren Einstieg, um mal wieder über die Klimakrise zu sprechen. Soundboard-Helikoptergeräusche wären jetzt gut. Mhm. Ja, nochmal KI und ich glaube, am Ende wird er auch noch so. Ja. Der letzte Satz der Unterüberschrift ist das Schlimmste, was ich heute lesen musste. Ja. Der Bund baut einen Marktplatz der Möglichkeiten auf. Ja, zumindest machen sie sehr viel damit und bezeichnen aber auch irgendwie alles als KI. Also, ich glaube, das ist vor allem auch eine der Ursachen dieser Entwicklung da. Das wird eben sehr viel als KI bezeichnet. Also ich eine Rechtschreibüberprüfung oder so ist nicht unbedingt KI, würde ich sagen. Kann man aber vielleicht dann, wenn man großzügig ist, auch mitrechnen. So in der Art läuft das aber auch. Sie machen aber auch noch mehr. Ja, und weil das eben alles so viel ist, haben sie das in irgendwelchen Datenbanken und ja seit Ewigkeiten auch schon mit eingearbeitet und können das so genau nicht ausweisen. Wenn sie denn sollen. der Anfang ist schon nicht schlecht. Wer im Jahr 2025 die Bundesregierung fragt, wo überall künstliche Intelligenz eingesetzt wird, erhält keine einfache Liste mehr. Er bekommt ein Konvolut aus Tabellen, Verweisen auf Datenbanken und vor allem eine grundsätzliche Absage an die Zählbarkeit. Jüngst veröffentlichte Antwort des federführenden Bundesministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag markiert eine Zäsur in der digitalen Agenda des Bundes. KI ist nicht mehr das exotische Projekt im Keller eines Ministeriums, sondern diffundiert in die Kapillaren der deutschen Bürokratie. Ja, haben es nicht mal als Glühbirne bezeichnet oder so. So läuft's, ne? Mehr. Staatsruf vor Transparenz? Nee. Ich dachte, hier wäre noch was mit den NGOs gewesen, aber es war von einem anderen Artikel. Muss ich revidieren. Vom Flickenteppich zum Marktplatz. So läuft das. Spannende Projekte. Tja, Neuigkeiten von Kanada. Ja, es passieren seltsame Dinge in Kanada. Das haben wir ja immer schon mitbekommen. Und da gibt es jetzt einige Gegenbewegungen in Kanada, aber eine der größten Gegenbewegungen, die es in Kanada gibt, ist jetzt nicht mal politisch linkes, rechtes Spektrum, sondern quasi Bundesbehörden versus Landesbehörden. Ne? Kanada hat ja auch Provinzen und in der Provinz Alberta hat jetzt eine Unabhängigkeitsbestrebung so weit Fuß gefasst, dass die jetzt eine Liste aufstellen und es ist jetzt schon klar, dass die 180.000 Unterschriften, die brauchen, zusammenbekommen werden, sodass Ende des Jahres dann in Alberta eine Volksabstimmung es geben wird, ob man sich von Kanada abspalten will. Das hört sich jetzt seltsam an, gab es in der Vergangenheit aber schon bei Quebec. Quebec ist ja der französischsprachige Teil von Kanada. Die hatten schon eine Abstimmung, die allerdings gescheitert ist, aber nur knapp, 1995. Und da gibt es aber jetzt aktuell keine Bestrebungen mehr. Klar, der französischsprachige Teil, gab es immer Reibereien mit dem englischsprachigen Teil, aber der Konflikt ist soweit geklärt. Aber jetzt in Alberta sind die Leute halt sehr unzufrieden mit der Zentralregierung. Und wie gesagt, über die Parteilinien hinweg, das hat jetzt nicht nur was mit den Linken zu tun, oder dass der Mark Carney da ist, und, egal. Und deswegen hat das tatsächlich Oberwasser. Und die Leute sagen, perspektivisch wäre es auch so, dass Alberta dann kein eigenständiger Staat bleiben würde, sondern quasi Beitrittsverhandlungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika aufnehmen möchte. Da gibt es einen Prozess für, der dauert 15 Jahre und den wollen die anstoßen. Und einfach sehr interessant, hört man hier sehr wenig von. In Alberta ist das, wie gesagt, ist die Stimmung so, dass es vielleicht klappen könnte, vielleicht auch nicht. Ja, also Umfragebarometer sehen die bei 40-45% Zustimmung für eine Abspaltung derzeit, was viel ist, finde ich. Und ja, wie das dann mit dem Amerika-Plan weitergeht oder sowas, ist natürlich eine andere Sache. Ja, aber einfach nur interessant. Ja, wir kennen das ja auch von anderen Regionen in Europa, die unabhängig werden wollen, wie das da dann ausgegangen ist, wie in Spanien, erinnert euch. Und ja, in Saskatchewan, einer weiteren Provinz, werden aus ähnlichen Beweggründen, wird auch eine ähnliche, wie heißt es? Es wird auch ein Volksbegehren angestrebt. Da haben die aber nicht so viele Unterstützer. Und die Leute, die dieses Referendum anstreben, die haben auch schon gesagt, sollte das Referendum scheitern, dann wollen die eine neue Partei gründen, die halt auch, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht dieses typische Links-Rechts-Spektrum abbildet, sondern ja, Provinzen gegenüber Zentralregierung stärker vertreten soll. Ja, Föderalismus in Kanada. Der Chat ja, macht die Amerikaner, sich Sorgen, die freuen sich natürlich. Eine. Die sagen, ja, wunderbar, Venezuela, Grönland, Kanada, zack, kommt alle her. Ist Eilif sicher? Das will der Chat wissen. Tja. Ich weiß nicht, ob Eilif in Alberta wohnt. Ja, es gibt auch British Columbia. Da gibt es eine ähnliche Bestrebung. Das hängt ein bisschen mit Kalifornien zusammen. So. Und mit Washington, das hat da jetzt nichts damit zu tun. Und das ist halt auch wirklich eine sehr marginalisierte Sache. Diese Sache hier in Alberta, die ist halt jetzt, ich sag jetzt mal, hat noch nicht so ein Momentum wie Brexit beispielsweise, es hatte in Großbritannien, aber ist schon eine ernstzunehmende Sache. Deswegen interessant. Ja. Tja, sehr ernst. Ein weiteres ernstes Thema ist, ja, wer hat sich den Schabernack denn ausgedacht? Nein, Skandal. Skandal. Im Erzgebirge. Genau. Ich weiß nicht, ob man das Bild einblenden darf oder ob das schon, ne, ich glaube, das ist safe, wenn man das machen kann. Wer war das? Eine Schneeverwehung? Keineswegs. Für manche Betrachter ist diese besonders geformte Skulptur eher eine Verwehung des guten Geschmackes. Andere finden sie originell. Da steht sie nun, eine ganz besondere Skulptur an der Kreuzung nach Griesbach. 3 Meter hoch. Während jeder ordentliche Schneemann aus 3 Kugeln errichtet wird, hat dieser Schneepenis nur 2. Allerdings an der anatomisch korrekten Ort und Stelle. An dem, naja. Und ja, keine große weltbewegende Meldung, aber ja, lustig, dass die das damit in die Bildzeitung geschafft haben. gab es wohl nicht viel bessere Schneeskulpturen. Und da, wo ich aufgewachsen bin. Wie Planking früher oder so. Da, wo ich aufgewachsen bin, das ist einer der schwärzesten Orte Hessens gewesen, irgendwie 60% und mehr CDU. Und dort haben sie irgendwann zum 1200-jährigen Jubiläum des Ortes haben sie einen Brunnen aufgestellt am Bahnhof. Und ich weiß nicht genau, ob sich den jemand angeguckt hat oder... Ich hab ein Bild gerade in die Gruppe gepostet, vielleicht. Und deswegen finde ich, so ein Schneepenis eigentlich eher Kindergarten. Ja, habt ihr einen Schneepenis? Ist ja nichts passiert in der Welt. Nothing ever happens. Daumen, Schneepenis. Der ejakuliert jetzt schon seit 20 oder 30 Jahren halt fröhlich vor sich hin am Bahnhof. Wieder. In einem sehr konservativen Umfeld eigentlich. Ich fand's lustig immer. Und auch schön beschnitten, wie ich sehe. Ist ein Symbol des neu entstehenden Lebens und der Fruchtbarkeit, hat der Künstler damals dazu gesagt. Ja. Den ich persönlich kennenlernen durfte. Toxische Männlichkeit. Um auch mal sowas sagen zu können. Ne? War bestimmt gut gelaunt. Ja, also diesem hier nochmal, ne, also der Schneepenis von Giesbach, das ist ja die Bild, ne, und das ist ja hier, ja, so Larifari-Kram, so, das würde ja so Qualitätsrundfunk, ne, so, wo wir alle irgendwie für bezahlen, damit es uns nur die besten und wichtigsten Nachrichten gibt, ne, die würden ja nie im Leben hier irgendwie, ups. Ja, einer der größten Schneepenisse des Jahres steht in Goch. Mir steht erst errichtet worden. Für manche ein Skandal, für andere ein Heiligtum. Er ist 2 Meter hoch. Mehr ich als 2 Meter. Also, da war der andere aber mit 3 Metern höher. Das sind die Fakten. Ich war das nur Competition. Penisse aus irgendwas Formen macht der Mensch seit 10.000, 20.000, 40.000 Jahren. Wer weiß. Vielleicht sind Schneepenisse schon vor 100.000 Jahren irgendwo hier in der Tundra gemacht worden. Ja, leider sind die nie irgendwie in Gestein eingefroren und für die Nachwelt erhalten worden. Ja, aber wenn ich mir die Venus von Dingenskirchen angucke zum Beispiel, hat ja auch, also boah. Das wäre dann ein Venushügel aus Schnee, oder wie? Tja, was man nicht alles Schönes machen kann im Wald. Ne, so ein Schneepenis fällt zwischen den Bäumen auch nicht so auf. Komischer Satz. Ja. Da sind wir mal wieder angelangt am Ende der Strecke. Oh, ja, ich Mama hoffe, das neue Jahr hat für alle gut begonnen und wird gut weitergehen. Wir haben leider Mammon an die Technik verloren. Aber trotzdem könnt ihr auch im neuen Jahr Knicklicht und Miete pro Kopf lesen oder auf thatsafespace.net gehen oder auch das Mammon-Magazin auf YouTube abonnieren. Das ist sehr gut. Und natürlich solltet ihr immer zerschmettern und fördern und so. Genau. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. So sieht's aus. Tja. Packt euch Spikes unter die Schuhe, wenn ihr in den Wald geht. Na, wir können nicht noch mehr Abonnenten verlieren. Ja, ich sollte aufhören, diese kontroversen Takes irgendwie rauszuhauen. Ach, was für kontrovers. Ist doch okay, wenn man streitbar ist. Ne? Alles gut. Das war ein Spaß. Ach, ja, die Pumpentechnik an dem Brunnen war aufgrund des Alters nicht mehr funktionsfähig und musste komplett erneuert werden. Krass. Geht es dem Brunnen da genauso wie dem Vorbild praktisch? Werfen die da jeden Tag so eine blaue Pille rein, oder? Zum Kalken. Ach, wir sehen uns nächste Woche. Kultur Marxismus. Kultur Marxismus.